7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und an diesem Freitagmorgen begrüße ich André Peschke. Hallo André. Hallo, guten Morgen. Wir haben uns wieder zur frühen Stunde versammelt, um über ja, die zurückliegenden Ereignisse rund um UFC 202 zu sprechen. Wir wagen bestimmt auch noch einen kleinen Ausblick auf UFC on Fox 21, Condit oder andersrum, Maya vs. Condit. Aber hauptsächlich soll es heute natürlich um, ja, muss man schon fast sagen, das größte Event in der UFC-Geschichte gehen. André, würdest du so weit gehen und sagen, dass das der, vielleicht jetzt nicht von den Verkaufszahlen her, aber so vom, sag ich mal, Medieninteresse und auch vom Mainstream-Interesse das größte Ding war, was die UFC je abgeschossen hat? Aus dem Bauhaus, nö, würde ich sagen. Also so vom Gefühl her, ehrlich gesagt, also nachdem halt UFC 200 rum war, hatte ich so das Gefühl, und da waren dann so viele Einzel-Events dazwischen, man hat, also der ganze Weg dahin war, sag ich mal, als es dann erst richtig losging, war vielleicht eine Woche vorher, von daher, nee, hätte ich nicht gesagt. Ich hätte gesagt zum Beispiel, Aldo McGregor war viel größer gefühlt. Gefühlt, ja, da gebe ich dir absolut recht, aber nach dem Event habe ich echt gedacht, das geht nicht viel besser. Also natürlich, man kann mit Sicherheit bei der Pay-Per-View-Card noch ein paar bessere Kämpfe ansetzen, gar keine Frage, aber der Main-Event, um das es eigentlich geht, vor allem so im Mainstream, für Leute, die vom Boxen kommen, zählt eigentlich nur der Main-Event, geht es dramaturgisch und insgesamt, wie das aufgebaut war, nicht besser aus meiner Sicht. Also es ist für mich, glaube ich, der beste Kampf gewesen, den ich, und ich bin ja nochmal vorsichtig mit solchen Aussagen, bester Kampf ever und so, aber ich glaube, es war der beste Kampf, den ich je gesehen habe, weil ich noch nie so einen spannenden Kampf miterlebt habe, der so hin und her ging. Ging es dir da ähnlich? Ja, also das da wiederum gebe ich dir recht. Also was jetzt, also vor allem, boah, also Main-Event-Kämpfe, da müsste ich auch lange nachdenken, um einen zu finden, der tatsächlich besser war. Also es gab schon so ein paar Sachen, sowas wie Jones gegen Gustafsson oder sowas. Die würde ich auch schon so in einer ähnlichen Liga sehen. Vielleicht Jones gegen Gustafsson, insofern vielleicht sogar noch ein bisschen spannender, weil es so viel überraschender war, weil man eigentlich dem Gustafsson vorher nicht zugetraut hat, dass er sich so gut schlägt. Haha. Aber war schon wirklich, also der Kampf selber war fantastisch und in der Hinsicht war es natürlich auch viel besser als Aldo McGregor. Und genau das war für mich im Endeffekt auch der Punkt, warum ich jetzt mich dazu hinreißen lasse, zu sagen, dass das mit der wichtigste oder größte Pay-Per-View vielleicht für die UFC sein könnte, weil der Fokus auf dem Main-Event natürlich so groß war wie schon lange nicht mehr auf irgendein UFC-Main-Event. Jones, Gustafsson mit Sicherheit auch wahnsinnig überraschend und ein großartiger Kampf, habe ich übrigens jetzt erst ins Archiv hochgeladen, falls das sich jemand nochmal anhören möchte, da haben damals Chris und ich den Kampf live geguckt und ja, kommentiert kann man es nicht nennen, eher schockierte Zwischenrufe kann man von uns vernehmen, aber ihr könnt es einfach mal anhören, geht einfach mal auf nonpg.de, da ins Archiv und dann mal runterscrollen zu dieser MMA-Radio-Folge, die natürlich dann auch richtig benannt wurde. Aber die Aufmerksamkeit war natürlich viel, viel größer, was diesen Kampf jetzt anbelangt, Nate Diaz gegen Conor McGregor 2. Und im Vorfeld, ich glaube, wir haben damals auch drüber gesprochen, fehlte ja so ein bisschen die Brisanz. Man hat das Gefühl, dass es fast schon so ein künstlich geschaffenes Event ist, dem irgendwie so ein bisschen der Pfeffer fehlt. Jetzt fangen wir mal vorne an. Die Pressekonferenz, die berühmte Flaschenwerferei. Hat dich das denn auch mal zusätzlich gekickt, dass du sagst, oh, ich kann es nicht mehr abwarten? Oder ging es dir da so wie mir, der eigentlich so dachte, das braucht das Event für mich nicht zwangsläufig, aber für den Mainstream könnte das natürlich nochmal wichtig sein, dass man irgendwie so ein bisschen den Fokus darauf legt, dass hier was am Wochenende abgeht und die beiden hassen sich wirklich. Du weißt ja, wie dann die Mainstream-Presse ist. Ja, ach, ich habe es ja schon mal gesagt, also diese Diese ganze Geschichte damit, oh, die hassen sich wirklich und sonstige Geschichtchen da im Hintergrund. So sehr ist mein Erleben von den Kämpfen meistens verbessert, wenn ich die Leute kenne und ein bisschen was über die weiß. Aber diese häufig ja fabrizierten oder fabriziert wirkenden Geschichten im Vorfeld, die interessieren mich meistens noch nicht. In dem Fall muss ich gestehen, irgendwie war so ein bisschen, finde ich, so die Luft raus, was so diesen Hype im Vorfeld angeht. Das hat mich so, und dieses Ding hat mich so ein bisschen dran erinnert, dass wenn man die zwei Leute oder in dem Fall die zwei Gruppen von Leuten zusammensteckt, dann passieren unberechenbare Dinge. Und das war in der Tat vielleicht was, wo ich gedacht habe, so, ja Gott, die sind echt alle irre. Na gut, jetzt bin ich mal gespannt, wie es hinterher ausgeht. Also ich sag mal, es war nicht ganz ohne Wirkung, auch wenn es natürlich so komplett idiotisch war. Also insbesondere von McGregors Seite hinterher auch noch mit vollen Dosen zu werfen. Ja, das stimmt. Das ist, also man muss natürlich nachhinein froh sein, dass niemandem was passiert ist, vor allem keinem der anwesenden Fans und Pressevertreter. Weil, wie du schon sagst, wenn du so eine Halbliter Monsterdose aufs Maul kriegst, kann da schon Spuren hinterlassen. Ich weiß eigentlich gar nicht, also in den USA muss man damit rechnen, dass dann der getroffene Monster verklagt, oder? Also ja, stand auf der Dose nicht, dass ja, er nicht geeignet ist. Was ich noch interessant fand bei dieser Pressekonferenz war natürlich, dass Dana White relativ strikt das zu spät kommen von Conor McGregor bestraft hat und gesagt hat, hier, so geht's nicht weiter, er muss einfach lernen, die Zeit seiner Kontrahenten und natürlich auch seiner, wie nennt man das denn, Mitkämpfer, ja, so kann man es ausdrücken, zu respektieren. Die Kollegen, ne? Genau, und nicht ständig zu spät zu kommen, aus welchen Gründen immer, auch immer. Andere schaffen es ja auch pünktlich. Und Dana White hat dann einfach die Pressekonferenz mit einer leichten Verspätung gestartet, aber ohne Conor McGregor. Auf was ich hinaus will ist, siehst du da so irgendwie einen Konflikt aufkeimen oder ist es schon mehr zwischen Conor und Dana, die sich da jetzt so eine Art Machtkampf liefern? Also auch da wieder natürlich immer so als Beobachter von außen, was ist man ja so angewiesen auf Presseberichte über sowas, aber nach allem, was man so liest, würde ich schon sagen, ja. Also überhaupt auch so die ganzen Maßnahmen. Normalerweise, glaube ich, würde man einem Star vom Range eines Conor McGregor sehr viel mehr durchgehen lassen. Und man hatte auch den Eindruck, dass gerade am Anfang seiner Karriere sie sehr viele Rosenblüten auf seinen Weg gestreut haben. Und ich glaube, jetzt, wo er selber quasi sehr selbstbewusst versucht, sich Dinge rauszunehmen, insbesondere auch im monetären Sinne, da merkt man jetzt schon, dass die UFC versucht, ihn ein bisschen an eine kürzere Leine zu legen, indem sie ihn genau mit solchen Sachen ein bisschen abstraft, wie so ein ungezogenes Kind. Und gerade Dana White ist ja nun auch nicht, sage ich mal, frei von etwas emotional getragenen Entscheidungen. Und ich habe das Gefühl, bei solchen Sachen scheint das dann halt durch. Das ist so die Art, ihm zu sagen oder zu zeigen, wer wirklich die Hosen anhat. Genauso wie die Tatsache, dass sie ihn damals von der UFC 200 runtergeschmissen haben, weil er zu der einen Pressekonferenz nicht erscheinen wollte. Wenn es alleine nur darum ginge, ob der bei so einer Pressekonferenz anwesend ist oder nicht, da haben ja dann hinterher auch andere Kämpfer auf der gleichen Karte gesagt wie Mark Hunt, so hey, ich war auch nicht bei der Pressekonferenz, hat auch keinen interessiert. Und da sieht man, finde ich, recht deutlich, dass das ein Versuch ist oder dass es eine Maßnahme ist, der UFC, um McGregor klarzumachen, wer trotzdem noch am längeren Hebel sitzt, egal wie groß er in der öffentlichen Wahrnehmung geworden ist. Die Frage ist natürlich, wer wirklich die Hosen anhat, weil du das vorhin so aufgeworfen hast. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Conor McGregor eigentlich am längeren Hebel sitzt aktuell. Denn wir müssen uns nichts vormachen, ohne Conor McGregor wird die UFC mit Sicherheit nicht dieses Interesse erzeugen, das sie aktuell erzeugt. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Dana White sich so ein bisschen beschnitten sieht in seiner Machtposition. Und der ist natürlich auch nicht blöd und erkennt, dass Conor McGregor ähnlich wie vielleicht so ein Boxer populärer wird als das Produkt UFC. Und das wiederum könnte natürlich ein Problem für Dana White darstellen, weil automatisch natürlich dann Conor McGregor derjenige ist, der sagt, wo es lang geht. Bestes Beispiel, nach dem Kampf bei der Pressekonferenz hat Dana White klipp und klar gesagt, Conor geht jetzt entweder runter in die Featherweight Division, verteidigt seinen Titel, oder er gibt den Titel ab und kann dann gegen Eddie Alvarez kämpfen. Conor McGregor sagt 10 Minuten später, ich glaube nicht, dass sie das so machen. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil das würde ein schlechtes Bild auf die Featherweight Division werfen und ich bin mehr oder weniger derjenige, der hier die Entscheidungen trifft. Und unter Umständen treffe ich auch eine Entscheidung, die gar nichts mit der UFC zu tun hat. Also, wie siehst du es da? Hat Conor momentan so ein bisschen die Oberhand, weil er im Endeffekt das heiße Produkt ist, der heiße Scheiß ist? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also natürlich ist er in der Position, wo er schon, sage ich mal, ein erhebliches Mitspracherecht einfordern kann. Das sieht man ja allein schon an dem Nate Diaz Rematch. Aber die UFC hat halt den großen Vorteil, dass sie so eine marktbeherrschende Stellung hat, dass es keine großen Alternativen gibt. Beim Boxen ist es ja so, da gibt es relativ viele konkurrierende Promoter und zumindest ein Teil davon auch so zumindest im Ansatz auf dem gleichen Level. Bei der UFC ist links und rechts und oben und unten ist halt nichts. Nichts, was auch nur annähernd an die rankommt. Und sie haben auch so viele von den attraktiven anderen Kämpfern unter Vertrag, die dann an sie gebunden sind, dass jetzt nicht jemand sagen kann, ja, dann gehe ich halt raus und mach halt selber was. Also rein theoretisch, ein Conor McGregor könnte natürlich tatsächlich sich hinstellen und sagen, okay, jetzt mache ich halt einfach meine eigene Promotion auf und meine nächsten Kämpfe vermarkte ich selber, so Mayweather-mäßig. Aber da müsste er ja auch erstmal an einen halbwegs attraktiven Gegner rankommen. Und die sind halt alle irgendwo unter Vertrag. Da müsste er natürlich dann ja auch erstmal warten, bis einer frei wird und so. Gut, der hat genug Geld, um so lange warten zu können, wenn er das denn wollte. Aber ja, also in der aktuellen Situation sehe ich das nicht. Und die UFC hat in der Vergangenheit bewiesen, und das ist vielleicht nicht fair, aber aus einer Geschäftsseite sehr clever, dass sie durchaus bereit sind, so kurzfristigen Gewinn dem unterzuordnen, dass kein Kämpfer mächtiger wird als die Marke UFC selber. Und so, wenn sie da nicht jetzt sehr grundlegend das Ganze neu überdenken, glaube ich, wird es auch so bleiben. Und die werden im Zweifelsfalle sogar auf Conor McGregor verzichten. Nur damit diese Position und diese Stellung, die UFC innehat, nicht gefährdet wird. Ja, also bis vor ein paar Monaten würde ich das wahrscheinlich unterschreiben. Jetzt mit diesen WME-Leuten bin ich ein bisschen skeptischer, weil das sind natürlich, das sind Füchse. Absolute Medienprofis, Vermarktungsgenies, muss man fast schon sagen. Und Leute, die, glaube ich, anders als die Fertitta-Brüder, die auch darauf achteten, damit Geld zu verdienen, gar keine Frage. Aber ich glaube, bei WME ist das Geldverdienen höher zu werten als zum Beispiel das Herzblut, das, wie heißt der, Ari... Ich habe den Namen vergessen, aber auf jeden Fall Manuel, genau, dass der da mit Herzblut dabei ist. Wobei Dana White ja auch gesagt hat, dass Ari Manuel sehr häufig jetzt bei den Events dabei war, die letzten Jahre irgendwie immer mit vorne am Oktagon saß und so. Also Interesse ist da schon da, aber ich unterstelle denen einfach, dass sie eher aufs Geld schielen als auf die Liebe zum Sport. Sprich, so ein Star wie Conor McGregor ist für die natürlich jetzt absolut Gold wert. Also, und die werden auch versuchen, den perfekt zu vermarkten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht mehr lange dauert und wir sehen den ersten großen Film mit Conor McGregor oder sowas, weiß ich nicht. Ja, eigentlich macht nur Hollywood Sinn, irgendwelche Serien und so, da hat er wahrscheinlich gar keine Zeit, aber du weißt doch, was ich hinaus will. Man wird ihn, denke ich mal, noch mehr vermarkten wollen. Jetzt kommt aber so ein Conor McGregor daher, der eigentlich nicht mehr kämpfen muss. Und sag ich mal, selbst wenn er jetzt sagt, ich trete nicht mehr für die UFC, dann könnte er so einen Scheiß machen wie WWE oder so. Da würde er auch ein paar $100,000, denke ich mal, verdienen, wenn er sich da auf ein Programm einlässt. Das Mayweather-Ding macht natürlich keinen Sinn aus seiner Sicht. Aber was ich von Anfang an zu diesem Thema schon gesagt habe, selbst wenn es nie zu diesem Mayweather-Kampf kommt, selbst ein deutlich schlechterer Boxer würde so viel Interesse erzeugen, gegen den dann Conor McGregor kämpfen könnte, dass er immer noch viel, viel Geld damit verdienen könnte. Also er hat eigentlich so viele Optionen wie sonst und zuvor auch kein anderer UFC-Kämpfer. Und deshalb glaube ich, dass seine Position auch so gut ist wie noch nie zuvor für irgendwelche anderen Kämpfer. Und ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, dass er einer ist, der daraus Profit schlagen könnte und das auch durchzieht und nicht kuscht vor der UFC. Ist mein Gefühl so. Also ich glaube schon, also was die Einschätzung von seiner Position angeht, per se ja, aber sein UFC-Vertrag schränkt ihn ja ein. Also wenn ich das so zumindest nach allem, was ich so darüber weiß, er kann ja gar nicht einfach losgehen und jetzt mit Floyd Mayweather boxen gehen. Er braucht ja im Grunde genommen, er ist ja, was Kampfsportveranstaltungen angeht, an die UFC gebunden. Er bräuchte die UFC quasi als Co-Promoter. Das heißt also, entweder sie finden eine Lösung, wo die UFC so viel mitverdient, dass sie sagen, alles klar, und das findet vielleicht sogar im Rahmen eines UFC-Events statt, oder sie können halt einfach sagen, nee, das machst du nicht. Und ja, ne, dann passiert's halt auch nicht. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Also er müsste wahrscheinlich erstmal schauen, dass er seinen aktuellen UFC-Vertrag, ja, dass er da erstmal seine Kämpfe ableistet und dann frei ist, solche Sachen zu tun. Und umgekehrt zum Beispiel, also ich glaube natürlich auch, dass die Käufer der UFC jetzt schauen müssen, dass sie ihre enormen Verkaufspreis wieder einspielen. Aber das ist ja trotzdem eine finanzielle Entscheidung. Sobald sie zulassen, dass irgendjemand zu einem Star wird, der dann so agieren kann wie im Boxen, indem er sagt, ja, nee, den Kampf will ich nicht, den mache ich nicht, ich mache lieber den hier und sehr, sehr starken Einfluss darauf hat, wann er kämpft, wie er kämpft, wo er kämpft und vor allem auch, welche Beteiligung er einfordert. Das ist ja so ein Schneeballeffekt, wo sie dann automatisch sofort auch noch ganz viele andere Kämpfer haben, die automatisch ähnliche Rechte einfordern, dann vielleicht nicht den Status eines McGregor haben, sodass sie sie im vollen Umfang auch bekommen können, aber trotzdem dann mehr Forderungen stellen. Und dann hast du auf einmal viel höhere Kosten und hast eine viel geringere Gewinnmarge. Und das ist ja auch der Grund, warum die UFC da bislang immer so eisern geblieben ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ein großer Teil des Erfolgs der UFC ist ja, dass sie in Anführungsstrichen ihre Kämpfer auch ausbeutet. Ja, dadurch bleibt halt einfach viel mehr bei denen hängen. Und ich glaube, die neuen Besitzer werden genau wie die alten Besitzer da drauf schauen und sich denken, diesen Status quo gilt es zu erhalten. Und die Millionen, die man kurzfristig mit McGregor verdient, die verliert man hinterher, wenn auf einmal all die anderen Leute und auch all die zukünftigen Stars viel mehr vom Kuchen abhaben wollen. Also von daher glaube ich, dass die da genauso vorsichtig sein werden. Die werden übrigens auch vorsichtig sein, wie stark sie diese UFC-Stars wie McGregor irgendwo an Filme vermitteln oder sowas, weil immer wenn die irgendeinen Film drehen, dann kämpfen die nicht. Und die machen für die UFC garantiert viel, viel, viel, viel, viel weniger Geld, wenn sie irgendwo einen Film drehen. Und die Gefahr ist groß, dass sie am Ende so Ronda Rousey-mäßig sagen, ach, das gefällt mir eigentlich gerade ganz gut, ne? Vielleicht komme ich doch erst nächstes Jahr wieder, ach, das dauert noch ein bisschen länger und dann machst du noch weniger Kohle hinterher. Andererseits ist natürlich Conor McGregor in der Position, dass er vielleicht so einen Vertrag auch mal oder es einfach mal drauf ankommen lassen kann. Ich meine, absolut richtig. Du kannst als Kämpfer, der bei der UFC unter Vertrag steht, nicht einfach sagen, ich trete morgen im Boxen an oder selbst zur WWE oder so kannst du nicht einfach gehen. Das muss alles immer abgeklärt werden mit der UFC. Aber man muss natürlich auch so sehen, dass die Kämpfer behandelt werden, als wären sie Festangestellte der UFC. Sind es aber de facto nicht, weil sie werden als freie Mitarbeiter gehandelt. Und jetzt, da kannst du mir wahrscheinlich mehr drüber erzählen. Wenn du jetzt einen Vertrag hast als freier Mitarbeiter mit, ich sage jetzt mal, Organisation XY und nimmst nebenbei noch einen anderen Vertrag an von einer anderen Organisation, dann ist es natürlich so, dass die eine Organisation wahrscheinlich festgeschrieben hat, dass du nebenbei nicht, weiß ich nicht, Kampfsportarten oder so ausüben darfst. Aber wenn du es jetzt drauf ankommen lässt, dann geht's das Ganze vor Gericht, denke ich mal, wird viel Welle schlagen. Und da bin ich wieder bei dem Thema. Plötzlich bauscht das Thema, wird das Thema so sehr aufgebauscht, dass wiederum beide Seiten davon profitieren könnten, weil zum einen wollen natürlich dann alle sehen, wie geht's weiter mit McGregor in der UFC und zum anderen will natürlich jeder sehen, sollte Conor McGregor mit seinem Vorhaben durchkommen und wirklich Boxer werden, wie schlägt er sich da? Also McGregor ist aufgrund seines finanziellen Statuses und seiner Absicherung eigentlich in der Lage, es mal drauf ankommen zu lassen, in einen Rechtsstreit mit der UFC zu gehen, oder bin ich da zu blauäugig? Also erlauben kann er sich das bestimmt rein finanziell, aber die Frage ist natürlich, bringt ihm das tatsächlich was? Weil, nehmen wir mal an, jetzt er lässt es drauf ankommen. Ich vermute mal, dadurch, dass er da exklusiv unter Vertrag steht, hätte die UFC Mittel und Wege, aber zu verhindern, dass es je dazu kommt, dass dieser Kampf überhaupt stattfindet. Ja, könnten also vorher schon sagen, sorry, wir wollen da eine einstweilige Verfügung oder was auch immer für Rechtsmittel es da in den USA für gibt. erwirken und sagen, nee, sorry, das geht nicht. Und das heißt, dann findet der Kampf nicht statt. Das heißt, die Kohle von dem Kampf kommt jetzt nicht auch erstmal rein, wo man sagen könnte, der McGregor sammelt erstmal 30 Millionen ein und dann kann er sehen, wie viel davon hinterher noch übrig bleibt. Und wenn er sich dann auf irgendein Gerichtsverfahren einlässt, sowas dauert ja. Und es kann halt auch 1-2 Jahre dauern, bis so ein Gerichtsverfahren dann abgeschlossen ist. Und will er 1-2 Jahre vor Gericht verbringen mit einem ungewissen Ausgang oder will er diese 1-2 Jahre dazu benutzen, dann eben nach den Spielregeln der UFC immer mal wieder hier 10 Millionen oder noch mehr zu verdienen? Und ich glaube, dass halt in dieser Abwägung würde es mich dann hinterher eben doch wieder wundern, wenn McGregor sich nicht entscheidet, zumindest halt alle vertraglichen Obliegenheiten gegenüber der UFC erstmal zu erledigen und dann halt einfach immer zu sagen, nee, ich verlängere jetzt noch nicht, sondern ich erledige jetzt alle Kämpfe, die noch auf meinem Vertrag drauf sind. Dann ist er ja, ist das erstmal abgegolten und dann, ja, dann kann er sich sozusagen hinsetzen und sagen, bei der nächsten Vertragsverhandlung lässt er sich gleich reinschreiben, dass er auch boxen gehen darf mit den folgenden Konditionen oder dass er dann halt eben erst gar nicht wieder bei der UFC unterschreibt, sondern dann eben erstmal seine ganzen Boxen Kapriolen erledigt. Das würde ich tatsächlich eher erwarten. Also, dass er sich da jetzt, dass er jetzt auf einmal so Hardliner-mäßig dann versucht, innerhalb des existierenden Vertrags da das durchzuziehen, das würde mich eher überraschen, weil ich glaube, das ist für ihn auch finanziell nicht der sinnvollste Weg. Er kann ja mit der UFC nach wie vor einfach auch unglaublich viel Kohle verdienen. So viel, nicht so viel vielleicht, wie wenn er völlig frei agieren könnte. Jetzt ist auch die Frage, wie viel Kämpfe hat er denn noch? Wie viel, für wie viel ist er noch verpflichtet? Ich vermute mal, das sind nicht ultra viele, weil die, die auf einem Niveau sind wie Conor McGregor, die unterschreiben ja dann meistens klugerweise jetzt nicht mehr für 8, 9, 10 Kämpfe. Ja, also jetzt, außer du bist Anderson Silva am Ende deiner Laufbahn und ja, machst da so ein Deal, wo du halt richtig viel Geld nochmal am Ende bekommst und die UFC ist dann auch sicher, dass du nicht irgendwo anders hingehst. Ich vermute mal, dass das nicht so viele sein werden, 2, 3 oder sowas. Und ich denke mal, das macht er dann halt noch. Ne? Und dann nimmt er ja auch noch genug Geld mit und dann kann er immer noch und mit viel weniger Kopfschmerzen das verfolgen, worauf er hinterher aus ist. Also überraschend würde es mich natürlich auch, wenn Conor McGregor jetzt da wirklich mit der Brechstange was versuchen würde. Aber auf was ich im Endeffekt hinaus will, ist, dass man, wenn man jetzt nicht unbedingt Conor McGregor ist, schon so ein bisschen die Arschkarte gezogen hat, wenn man unter UFC-Vertrag steht. Denn, wie gesagt, das ist ja wirklich seit Jahren das große Streitthema. Man wird behandelt wie ein festangestellter Mitarbeiter, ja, mit den Pflichten und hat aber die Rechte auf der anderen Seite nicht, sondern da greift sich oder behauptet die UFC dann immer, ja gut, das sind ja freie Mitarbeiter, es werden immer Verträge über einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen und so. Und ich finde, da sollte irgendwas passieren in naher Zukunft. Vor allem jetzt, da wir wissen, was eigentlich diese Company wert ist. Und da kann es nicht sein, dass man als Kämpfer oder Kämpferin in dem Fall die Presse mit einschalten muss, um adäquat medizinisch behandelt zu werden, wenn zum Beispiel darum geht, dass man einen Tumor aus dem Bauchbereich entfernt, so wie bei Leslie Smith war es, glaube ich, letzte Woche. Da fragt man sich natürlich schon, ob das die Art und Weise ist, wie die UFC auch nach außen sich darstellen möchte. Aber offensichtlich schon, weil so machen sie es ja seit Jahren. Aber weißt du, ich meine, also dass man halt die Kämpfer krankenversichert, vielleicht irgendwie was in den Fonds einzahlt, einen gewissen Anteil der Kampfbörsen, um halt einfach Kämpfer abzusichern, die vielleicht dann auch später in ihrem Leben aufgrund ihrer Kämpfe gesundheitliche Probleme bekommen. Und das spielt ja alles da so in meine Überlegungen, sage ich mal, mit rein, dass jetzt mal jemand kommt und sagt, so geht's nicht. Ihr könnt nicht von uns nur verlangen, aber wir bekommen im Endeffekt, außer jetzt, sage ich mal, natürlich die Kampfbörse, die bei Conor McGregor sehr hoch ist, bei vielen anderen nicht, sonst eigentlich keine Goodies, sage ich jetzt mal, von euch für unser späteres Leben. Oder sagst du da zum Beispiel, dass man einfach selber gucken muss, wie man mit seinem Geld klarkommt und selber in Versicherungen investieren muss? Also so eine gewisse Eigenverantwortung, würde ich sagen, also hat man trotzdem immer. Im Falle von Leslie Smith, da ist es ja auch so gewesen, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht aus, wie das ist jetzt mit diesem, was immer als Obamacare bezeichnet wurde, also quasi den neuen Gesetzen zu diesen Krankenversicherungen in den USA. Aber in den Diskussionen, die ich da so online mitverfolgt habe, gab es da auch viele Leute, die gesagt haben, so Moment mal, die müsste sich doch da eigentlich versichern. Das ist doch jetzt quasi gesetzlich sogar vorgeschrieben. Also so eine gewisse Grundpflichtversicherung haben wir doch inzwischen auch. Wieso hat sie das denn nicht gemacht? Da kann ich kurz selber was dazu sagen, ja, um das aufzuklären oder vermutlich aufzuklären? Es ist wohl so, da dieser Tumor per se überhaupt keine negativen Auswirkungen auf ihre Gesundheit hat. Also so habe ich das gelesen bei Reddit, muss man dazu sagen. Das schränkt natürlich jetzt meine Expertise doch ein bisschen ein, aber sei es drum. Ist es wohl so, dass Obamacare sowas nicht übernehmen würde, weil halt eben für Leib und Leben in dem Fall oder auch für größere chronische Schäden keine Sorge besteht und aus dem Grund müsste sie selber dafür aufkommen. Man würde das zwar beobachten und medikamentieren, aber die Operation an sich sei wohl nicht zwingend erforderlich. Es ist besser, gar keine Frage, weil es ist halt, so wie sie es beschrieben hat, ein Bündel von Zellen, die eigentlich da nicht hingehören. Und von daher macht es Sinn, das rauszuschneiden. Aber es muss nicht zwangsläufig entfernt werden. Und deswegen sagt Obamacare, also pass auf, Medikamente zahlen wir und das war's. Ah, okay. Ein gutartiger Tumor quasi. Also. Ja, das war auf jeden Fall, der hat auch nie Schmerzen verursacht oder so, hat sie gesagt, hat sie auch nicht gestört, würde zu 99% auch keine negativen Auswirkungen auf ihr weiteres Leben haben, aber man will sowas halt einfach nicht im Körper haben. Ja, verständlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Und man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, die UFC hat auch hinterher dann auch aus Kulanz sozusagen wieder gesagt, sie zahlen das trotzdem. Aber man muss dazu sagen, sie hat zunächst die UFC, ich sag mal, persönlich darum gebeten, vielleicht irgendwie einen Euro mit einen Hut zu werfen, damit sie sich das leisten kann. Und da hat die UFC abgelehnt und hat gesagt, nee, das ist nicht gedeckt oder gedeckelt von unseren, ja, von unserem Medizinfonds, sage ich jetzt mal. Und erst als sie dann an die Presse gegangen ist und gesagt hat, hey, ich würde mir gerne so einen Tumor entfernen lassen, aber ich kann es mir nicht leisten. Und die UFC hat gesagt, ich zahle da nicht mit in den Hut ein. Erst dann hat die UFC reagiert, um halt das Gesicht zu wahren und gesagt, naja, klar zahlen wir euch das. Also ist gar keine Frage. Kommt vorbei, machen wir morgen. Ja, umgekehrt natürlich aber auch so ein Ding, also dass die UFC nicht bei jedem Kämpfer jetzt sagt, na klar, springen wir ein für die Krankenversicherung, die du nicht abgeschlossen hast oder nicht in dem Umfang, der nötig gewesen wäre. Ja, mein Gott. Also ich weiß nicht, ob dieser Leslie Smith-Fall tatsächlich das idealste Beispiel ist, aber grundsätzlich hast du insofern natürlich recht. Umgekehrt ist Conor McGregor aber garantiert nicht derjenige, der sich um das bemühen wird. Für Leute wie Conor McGregor ist es unwichtig. Also erstens ist er aus Irland und hat wahrscheinlich dann eh nochmal ganz andere Voraussetzungen. Und zum Zweiten hat er eh genug Geld, um sich da in der Hinsicht alles an Versorgung zu leisten. Und drittens ist es, glaube ich, für jemanden wie Conor McGregor auch wahrscheinlich, das müsste man sich echt genau anschauen, vielleicht gar nicht so ideal als Festangestellter zu gelten. Weil als Festangestellter zum Beispiel ist es ja dann umgekehrt so, dann musst du dir ja jede Nebentätigkeit genehmigen lassen. Dann kann er, also wenn er jetzt Filme drehen will, so wie ich das verstehe, das kann er jederzeit machen. Weil sein UFC-Vertrag, der schränkt ihn ja nur ein, dass er nicht zu Bellator gehen darf oder eben vielleicht sogar auch noch zur WWE. Und das muss er sich alles genehmigen lassen. Aber wenn er einen Film drehen will, kann er einen Film drehen. Wenn er irgendwo Seminare geben will, kann er Seminare geben und so weiter und so fort. Sobald er festangestellt ist, macht er gar nichts. Nichts mehr, ohne dass die UFC sagt, ja, das darfst du machen. Das war, also ich weiß es nicht 100%, ich könnte mir aber vorstellen, dass die UFC sich da schon zumindest Informationen wünscht von Conor McGregor, sollte er sich dafür entscheiden, einen Film zu drehen und ich weiß jetzt nicht, in welchem Falle sie sagen würden, du, lass das mal lieber, aber weißt du, sowas kann ich mir vorstellen, dass man, wenn Ronda Rousey zum Beispiel gesagt hätte, sie möchte jetzt gerne mal ein Porno drehen, um jetzt mal ein ganz krasses Ding rauszuhauen, kann ich mir vorstellen, dass die UFC gesagt hätte, ach, du, würden wir gar nicht so gut finden. Also ich weiß nicht, ob sie das dürfen, ob das vielleicht auch im Vertrag festgehalten ist, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die UFC sich wirklich auch dagegen absichert, dass Kämpfer plötzlich irgendwelche ominösen Filmrollen annehmen. Ja, das haben sie ja, sie haben ja diese Fighter Conduct Policy und dann können sie dich halt feuern. Also genauso wie sie, ach Gott, wer war denn das, der damals geschmacklose Vergewaltigungswitze auf Twitter gemacht hat, den sie dann auch erstmal rausgeschmissen haben. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, es da gab es auch irgendwie ja, irgendwie aber ich habe zweiten Reihe. Ja. Egal, auf jeden Fall, die Möglichkeit haben sie natürlich. Also das ist ja sowieso, sie haben ja eh die Möglichkeit, die Leute ständig zu feuern. Sie wollen halt Ronda Rousey und Conor McGregor nicht feuern. Logisch, ja. Dementsprechend machen sie davon natürlich keinen Gebrauch. Also keine Ahnung, ich denke mal, Ronda Rousey könnte jetzt, keine Ahnung, rauf und runter Pornos drehen. Also dann, wenn die wiederkommt oder sowas, dann werden die immer noch sagen, so, vielleicht ist das verkaufte sich jetzt sogar noch besser, wer weiß. Die würden also immer noch sagen, nicht öffentlich Kinder anzündet oder sowas, denke ich, ist die UFC da sehr tolerant. Ja, also vermutlich, klar, bei den großen Stars werden sie da Ausnahmen machen, bei den kleinen Stars, ich weiß gar nicht, ob es kleine Stars gibt in der UFC, meistens ja nicht so sehr, aber da sind sie dann eher hinterher oder kriegen es vielleicht auch gar nicht mit. So, jetzt haben wir viel über das Drumherum gesprochen, was natürlich wichtig ist. Und ich hätte es fast vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich die Unterhaltung jetzt gerade ganz interessant fand, was Conor McGregors Stellenwert und auch Standpunkt in der UFC angeht. Es fand ja noch ein Kampf statt, der für mich überraschend doch für viele kontroverse Meinungen sorgte. Nämlich geht es da um das Endergebnis des Kampfes Conor McGregor gegen Nate Diaz. Ich habe den Kampf relativ klar 3-2 in Runden für Conor McGregor gewertet und hatte eigentlich auch, ja, ich war fast schon verblüfft, dass es Leute gab, die den Kampf für Nate Diaz gewertet haben. Unentschieden kann ich mich damit anfreunden, aber für Nate Diaz, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Wie hast du es gewertet und ja, was hältst du von den Nate Diaz-Fans, die zum Beispiel fordern, dass Conor McGregor fürs Wegrennen bestraft werden sollte? Ja, typisches Argument, wenn es um Diaz-Kämpfe geht, weil wir erinnern uns, bei Nick Diaz gegen Carlos Condit war genau dieses Argument auch ganz groß im Trend. Als der Kampf rum war, war ich mir relativ sicher, dass McGregor gewonnen hat. Hatte die Hoffnung, dass die Judges vielleicht irgendwo mal wieder zur richtigen Zeit irgendeinen Ringpfosten hatten, der ihnen die Sicht versperrt und dass Nate Diaz vielleicht trotzdem deswegen noch nach Punkten gewinnt. Also dein Herz hoffte auf den Ringpfosten sozusagen. Ja, total. Ja, aber von daher, also so rein vom Kampfverlauf, also mit dem Sieg für McGregor, ehrlich gesagt, habe ich keinen Schmerz. Persönlich so insgesamt hätte ich tatsächlich einen Unentschieden sogar für die vielleicht richtigere Entscheidung gehalten, weil der ganze Kampf, so wie er gelaufen ist, ehrlich gesagt, ich finde, dem hätte ein Unentschieden gut zu Gesicht gestanden. Also einfach mal, wenn man sich das hinterher so anschaut und so, hätte ich halt echt gedacht so, ja, das ist so wie bei Mark Hunt gegen Bigfoot damals, wo ich auch gedacht habe so, ey, ja, Unentschieden ist eigentlich genau richtig für das, was ich gerade gesehen habe. Beide tierisch aufs Maul gekriegt, ja. Der eine mal da, der andere mal da. Keiner, wo ich jetzt sagen würde, so mein Gott, ja, der hat eindeutig gewonnen. Oder wenn der Kampf weitergegangen wäre, dann wäre das so und so. Also von daher hätte ich ein Unentschieden echt ganz gut gefunden. Aber das liegt halt auch wahrscheinlich daran. Ich hatte es ja schon bei unserer Folge im Vorfeld gesagt, dass ich halt auch wollte, dass Nate Diaz gewinnt. Also erstens, weil ich es ihm halt gegönnt hätte, dass er quasi diesen Platz an der Sonne behält, als der Conor McGregor-Töter sozusagen. Mhm. Und auf der anderen Seite halt auch, weil ich genau die Situation, die ja jetzt auch so ein bisschen eingetreten ist, da schon geahnt habe, dass Conor McGregor dann sagt so, na, José Aldo, nochmal, weiß nicht, mal schauen. Und ich die Hoffnung hatte, dass wenn er nochmal gegen Nate Diaz verliert, ihm die ganzen Optionen im Lightweight und so dadurch stärker weggenommen werden und er dann halt quasi erstmal seinen Featherweight-Title tatsächlich verteidigen muss. Und deswegen war ich eigentlich da sehr darauf aus, dass er verliert. Ja, aber ansonsten, also er hat schon durchaus verdient jetzt gewonnen. Also war für dich die dritte Runde jetzt eine 10-8 oder kommst du mit einer 10-9 klar? Also da Conor McGregor in der ersten und zweiten Runde auch keine 10-8 bekommen hat, gut, in der zweiten Runde ist es natürlich auch nicht drin, weil er dann am Schluss dann nochmal ordentlich eingesteckt hat und so. Also nö, kann man schon machen. Ehrlich gesagt, ich bin aus dieser dritten Runde nicht rausgegangen und habe gesagt, klare 10-8. Kann ja, man so geht's machen, mir auch, ja. Muss man aber nicht. Ja, also genauso ging es mir eigentlich auch. Also die zweite Runde, da muss ich ganz ehrlich sein, da war ich mir so ein bisschen unsicher, weil halt natürlich das, was man zuletzt sieht, irgendwie überwiegt. Und dann habe ich kurz überlegt, ach, Mensch, da gab es ja zwei Knockdowns noch. Also nee, das geht klar an Conor McGregor. Dafür kam der Schlusssport von Diaz zu spät, um ihm jetzt noch die Runde zuschreiben zu können. Aber die habe ich so ein bisschen als Fragezeichenrunde mir gemerkt, weil, wie du schon sagst, bei den Judges weißt du nie, sehen die es jetzt vielleicht doch anders. Und auf YouTube gab es dann ja auch noch die Diskussion bei uns bei MMA Radio, was jetzt stärker wiegt, ein Knockdown oder zum Beispiel ein Takedown oder ja eben, wie werten das die Judges? Also man muss da immer so ein bisschen schon vorsichtig sein, ob man jetzt dem Ganzen so trauen kann, was einem, ja, also ich habe mich einfach ein bisschen schwer damit mit dieser zweiten Runde getan. Ich habe da mit allem gerechnet, aber für mich war das auch eine Conor McGregor-Runde. Und was für mich natürlich das Spektakulärste war in diesem Kampf, war im Endeffekt, wie Conor McGregor zurückkam. Nach dieser dritten Runde, über die wir gerade gesprochen haben, die unter Umständen sogar 10-8 für Nate Diaz zu werten ist, wir haben sie beide, wie gesagt, 10-9 gewertet, dann kam Conor McGregor auf einmal zurück. Und man hätte eigentlich im Vorfeld niemals gedacht, dass er das schaffen kann. Also jedenfalls ich hätte das nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, das ist ein Typ, der natürlich offensiv nach vorne geht. Aber wenn du den mal in die Defensive drängst und auch konditionell an so eine gewisse Grenze bringst, dass er dann mental so schwach ist und nicht mehr zurückkommen kann. Und genau das Gegenteil hat er bewiesen. Und das hat mich eigentlich am meisten bei Conor McGregor in diesem Kampf beeindruckt. Also auch für weitere Kämpfe ist das, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz wichtige Runde für ihn gewesen, oder? Ja, also erstmal zu dem Kampfverlauf insgesamt, weil das unterstreicht das, was du gesagt hast, dass das vielleicht der beste Kampf ist, den du je gesehen hast. Also Wahnsinn, wie häufig da das Ding hin und her gependelt ist, ja. Erste Runde hat ihn McGregor komplett verarztet. Zweite Runde am Anfang auch. Dann schwingt's rüber und auf einmal hat Nate Diaz jetzt wieder Oberwasser. Die dritte Runde komplett Nate Diaz und du denkst, ach du Scheiße, es läuft genauso wie im ersten Kampf mit ein bisschen Zeitverzögerung. Jetzt ist McGregor am Arsch. Dann in der vierten Runde kommt er auf einmal nochmal zurück und schafft es tatsächlich, die vierte Runde zu gewinnen, um dann die fünfte wieder zu verlieren. Also, so dramatische Wendung sozusagen in einem Kampf, auch noch, also wirklich zu diesem Extrem, wo abwechselnd ein Kämpfer komplett dominiert, ja, und der andere wieder zurückkommt, ist wirklich, wirklich selten. Also das war wirklich, das hat den Kampf halt so fantastisch gemacht, dass man immer dachte, oh scheiße, er kriegt aufs Maul und dann so, nein, er gewinnt, ja, und wieder zurück. Also Wahnsinn. Und ja, also die richtig große Überraschung ist tatsächlich gewesen, dass es McGregor noch gelungen ist, in der vierten Runde nochmal zurückzukommen. Verbunden mit der anderen großen Überraschung, ehrlich gesagt, dass Nate Diaz auch, und das ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum das McGregor geschafft hat, einfach die Puste ausgegangen ist. Also wenn man eins vorher immer als gegeben angenommen hat, ist ja, dass Nate Diaz nach hinten raus, wenn überhaupt, nur stärker wird. Und in der vierten Runde, nach der unfassbar erfolgreichen dritten Runde, war da auf einmal der Ofen aus, ja. In der fünften hat er es dann wieder rumgerissen, aber da, der hat halt, also hätte er tatsächlich eingelöst, was ja vorher alle ihm quasi schon so als in die Wiege gelegt zugeschrieben haben, dass er tatsächlich einfach immer konstant dann das Tempo halten kann, dann hätte er diesen Kampf gewonnen. Aber in der vierten Runde war er halt am Ende und meiner Meinung nach einfach hat da Conor McGregor die Dividenden eingestrichen von dem, was er in den ersten beiden Runden geschafft hat. Er hat ihn einfach in dieser Phase von der ersten Runde bis zur, keine Ahnung, zwei Drittel der zweiten Runde hat er ihn halt so kaputt gemacht, dass er es diesmal eben nicht geschafft hat, seine Cardio oder sein Output aufrechtzuerhalten. Und nachdem er dann in der dritten Runde erfolgreich war, war dann halt einfach auch mal bei Nate Diaz Schluss. Und dann ist halt in der vierten Runde McGregor zurückgekommen. Ja, also diese Leg Kicks haben mit Sicherheit damit reingespielt, dass er eher so ein bisschen, ich sag mal, dann zurückhaltender wurde in der vierten Runde. Denn Nates Knie war ja wohl im Vorfeld schon ramponiert. Dann hat Conor McGregor noch die Leg Kicks ausgepackt. Dann in der dritten Runde, muss man auch sagen, hat Nate Diaz wirklich enorm viel Tempo gemacht. Also es ist eigentlich bei normalen Menschen anzunehmen, dass er dann ein paar Minuten länger braucht, um wieder zu regenerieren. Denn er wollte Conor McGregor in der dritten Runde finishen. Das hat man einfach gemerkt. Macht ja auch nur Sinn. Ich meine, es war ja wirklich schon Ende der zweiten Runde kurz davor, dass man sagen kann, hier geht gerade jemand oder hier geht gleich jemand dazwischen. Ich weiß nicht, wer war der Referee? John McCarthy war der Referee. Also kann ich mir schon vorstellen, dass Nate einfach ein bisschen mehr aufs Gaspedal in der dritten Runde getreten hat und in der vierten Runde dann das bezahlen musste, dass er halt in der dritten Runde viel Gas gegeben hat und dann auch noch diese Leg Kicks mit dazu gesehen und auch, dass er nicht voll die letzten, glaube 4 Wochen trainieren konnte. Hat er ja immer wieder gesagt, er hatte da doch größere Probleme mit dem Knie, später noch mit den Rippen. Das muss man berücksichtigen, auch wenn ich kein Fan davon bin, dass man im Nachhinein natürlich jetzt hier eine Ausrede findet. Macht aber jeder Kämpfer. Und es ist einfach zu berücksichtigen, finde ich, wenn er sagt, ich habe hier eine Rippenverletzung gehabt 2 Wochen vorher. Dann denke ich mal, wird sich das schon auch ein bisschen negativ auswirken auf die sonst so gute Cardio. Und ich glaube auch, dass er einfach überrascht war, dass Conor McGregor so zurückkam. Also, du hast nicht damit gerechnet, ich nicht, die meisten haben nicht damit gerechnet und ich glaube auch nicht, Nate Diaz hat damit gerechnet, dass Conor nochmal zurückkommt. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, naja, jetzt erstmal ein bisschen easy peasy hier, Anfang der 4. Runde und dann gebe ich nochmal Gas und dann war es halt schon zu spät in dieser 4. Runde. Und in der 5. Runde, hast du ja gesagt, hat er dann wieder Feuer gegeben und hat sich die für mich klar geholt, was mir auch noch gerade durch den Kopf ging, als du den Kampf so ein bisschen beschrieben hast, wie es hin und her ging. Die ersten 3 Runden, wenn man sich das mal überlegt, das sind eigentlich alles Runden, wenn da jemand eine 10-8 gibt, ich würde es nicht machen, aber wenn jemand eine 10-8 gibt, wäre man jetzt nicht unbedingt überrascht. Also auch das spiegelt nochmal die Pace des Kampfes wieder und dieses enorme Hin- und Herschwanken, dass du die ersten 3 Runden wirklich jeweils für den Gewinner 10-8 werden könntest. Also einfach großartig fand ich diesen Kampf. Und jetzt drängt sich natürlich so ein bisschen die Frage auf, wie geht's weiter? Ja, aufgrund dieses großartigen Kampfes tendiert man unter Umständen natürlich dazu, ey, stell dir mal vor, die beiden treten in ihrer, in Anführungsstrichen, Gewichtsklasse an. Im Lightweight hat der Conor McGregor direkt danach gesagt, wenn es einen dritten Kampf gibt, dann im Lightweight. Also die Lust auf so einen dritten Kampf besteht bei mir definitiv. Aber die Frage ist natürlich, ob das Sinn macht. Deswegen frage ich dich natürlich, wie siehst du die Zukunft von beiden Kämpfern? Was steht als nächstes an? Also Sinn macht's auf jeden Fall. Ja, das schaue ich mir auch ein drittes Mal an. Ich bin ganz froh, dass es nicht so aussieht, als würden sie das sofort machen. Also jetzt dann direkt, ehrlich gesagt, dann würde bei mir, glaube ich, so ein bisschen die Übersättigung eintreten. Ich fände es schon ganz gut, wenn jetzt beide zwischendrin nochmal vielleicht andere Kämpfe bestreiten. Gerade bei McGregor sitze ich ja immer noch da und ich hoffe halt immer noch so ein bisschen, dass sie ihn vielleicht doch zu dem blöden Aldo-Rematch zwingen. Das will ich halt echt sehen. Ich will mal sehen, wie der Kampf verläuft, wenn nicht irgendwie nach 13 Sekunden dann schon der Treffer landet und einer zu Boden geht. Also in beide Richtungen. Ich würde mir auch wünschen, dass dann nicht Aldo in 14 Sekunden gewinnt. Aber tatsächlich bleibe ich bei meiner Prognose, die ich vorher dazu abgegeben habe. Ich glaube tatsächlich, als nächstes kommt bei McGregor dann der Lightweight-Titelkampf, ehrlich gesagt. Weil Eddie Alvarez will selbstverständlich gegen Conor McGregor als nächstes kämpfen. Und Conor McGregor will diesen zweiten Gürtel. Die UFC hat diese Lightweight-Option nicht ausgeschlossen. Es war ein bisschen unklar in der Formulierung, fand ich zumindest, was ich so gelesen habe, ob McGregor dafür den Featherweight-Titel aufgeben muss. Für die Vermarktung von dem Ding ist es besser, er behält ihn. Für McGregor selber ist es besser, er behält ihn. Deswegen denke ich ehrlich gesagt auch, das werden sie nicht machen, so sehr da alle schreien werden. Und das ist so das, was ich erwarten würde, dass Conor McGregor erstmal gegen Alvarez kämpft und weiterhin als Featherweight-Champion dabei agiert, bis der Kampf rum ist. Und dann werden sie sagen, alles klar, das war's. Und er ist jetzt Lightweight-Champion und den anderen Gürtel gibt er her. Ja, und dann, keine Ahnung, ne, wenn er dann erstmal Lightweight-Champion ist, dann gehe ich davon aus, dann wird er wieder gucken, dass er vielleicht doch nochmal einen Welterweight-Titelkampf macht und so. Das scheint so der Modus zu sein, mit dem er operiert. Und bei Nate Diaz tatsächlich, der ja gesagt hat, er setzt jetzt aus bis zum Rematch, das kann ich mir sogar vorstellen, dass er das zumindest erstmal ausprobiert. Wobei es aber für McGregor ist halt, dass Nate Diaz, der dritte Kampf gegen Nate Diaz ist eigentlich was man sich jetzt bis zum Schluss aufhebt, ehrlich gesagt. Das steht ihm immer offen. Das ist ein Kampf, der hat keine Titelimplikationen. Das ist nicht so was, wo jetzt seine Legende wahnsinnig wächst hinterher. Oder es ist eher gefährlich, wenn er den dritten Kampf verliert. Das heißt, also aus McGregors Sicht würde ich tatsächlich erwarten, dass er das jetzt erstmal irgendwo eher ans Ende der Liste setzt, hinter sowas wie Lightweight-Titel und was auch immer da sonst noch kommen mag. Und dann hinterher, wenn er keine andere vernünftige Option hat, dann den Nate Diaz-Kampf wieder aus der Hosentasche zieht. Und von daher weiß ich nicht, ob das nicht am Ende so lange dauert, dass Nate Diaz nicht doch irgendwann einen anderen Kampf macht. Für die UFC wäre es vermutlich am idealsten, Conor McGregor besiegt Eddie Alvarez und anschließend kommt es zum dritten Kampf um den Titel gegen Nate Diaz. Aber ich glaube, Eddie Alvarez ist echt auch ein harter Brocken. Also nicht, dass Conor McGregor den nicht besiegen kann, aber es ist ein harter Brocken, weil Eddie Alvarez für mich wirklich der Meister des auf den Gegner einstellen ist. Also das ist unglaublich, wie er gerade in der UFC dazugelernt hat, sich auf die Gegner perfekt einzustellen und natürlich mit seinem Coach Mark Henry auch noch ein super Striking da. Überhaupt, wenn man überlegt, Eddie Alvarez hat mit Mark Henry und Henry Hooft trainiert. Also es geht nicht viel besser, was Striking angeht. Der hat die Power, also das ist ein schwerer Kampf für Conor McGregor, aber sollte er den gewinnen und dann geht's um den Titel gegen Nate Diaz, ist natürlich dann nochmal das Sahnehäubchen obendrauf, kann man sagen. Aber ich bin mal gespannt. Es heißt ja, dass Conor McGregor eine Fußverletzung hat. Ja, zwar nicht ganz so gravierend, wie man zunächst dachte. Also er wird jetzt nicht Monate ausfallen. Aber zum Thema Featherweight-Titel behalten, muss man natürlich berücksichtigen, wenn jetzt Conor McGregor, sag ich mal, nicht vor Ende des Jahres kämpfen kann. Also wenn er erst am 30.12. bei 207 ist, das glaube ich, 207 oder 206 wieder eintritt in die ganze UFC-Geschichte. Dann hält er doch wieder die Division sehr lange zurück und behindert die dadurch. Und wenn man danach dann sagt, so, jetzt gibt er den Titel ab und ist nur noch Lightweight Champion im Falle er diesen Titel dann auch gewinnt, das kannst du fast nicht bringen, finde ich. Also, du kannst jetzt nicht nochmal die ganzen Vögel da in der Featherweight Division ein weiteres halbes Jahr hinhalten und sagen, jetzt warten wir mal ab. Und wenn er dann wirklich den Lightweight-Titel gewinnt, sagen alle, ja, nee, also, ja, klar, Aldo ist jetzt Champion und so. Also das würde ich ein bisschen merkwürdig finden. Natürlich für die UFC ist es wahrscheinlich scheißegal. Hauptsache, sie haben ihre Kohle. Aber, also ich persönlich finde es jetzt nicht so prickelnd. Also ich würde dann, glaube ich, schon das eher wie Dana White sehen und sagen, entweder du trittst jetzt um den Featherweight-Titel an oder du gibst ihn ab, auch wenn es Sinn machen würde für Promotion-Zwecke und auch für die Größe eines Conor McGregors, den Titel ihm erstmal noch zu lassen und ihn dann auch als zweifachen UFC-Champion, der beide Titel gleichzeitig gehalten hat, zu vermarkten. Aber das macht für mich dann aber auch wieder nur Sinn, wenn du den Titel oder wenn du beide Titel verteidigst. Also, weißt du, wie ich meine? Wenn du den Titel jetzt behältst, nur bis du den anderen gewinnst, bist du für mich zwar dann von mir aus für eine Nacht der Champion zweier Gewichtsklassen, aber zwei Wochen später gibst du den Titel ab und dann bist du es halt doch nicht. Also für mich bist du nur Weltmeister zweier Gewichtsklassen, wenn du auch beide Titel verteidigst. Und er hatte den Featherweight-Titel noch nicht mal einmal verteidigt. Ja, wobei, also das willst du nun echt nicht. Also dann hält er die beide Gewichtsklassen weiterhin auf, wenn du ihn beide Titel gleichzeitig halten lässt, ehrlich gesagt. Also das ideale Szenario ist tatsächlich, dass dann einer der beiden Titel aufgegeben wird. Ich glaube, es geht halt hauptsächlich darum, dass man dann halt den Lightweight-Titelkampf, dass man den Herausforderer weiterhin als den Champion der unteren Gewichtsklasse vermarkten kann. Und ich denke mal, wenn es jetzt nicht ewig dauert, bis er zurückkommt, werden sie ihm halt den blöden Featherweight-Titel so lange noch lassen, dass sie genau den Kampf damit vermarkten können und dann ist halt Schluss. Außer er verliert, ja. Dann glaube ich ehrlich gesagt, dann behält er den Featherweight-Titel immer noch weiter. Ja. Ja. Und dann verteidigt er ihn endlich auch mal. Also ich glaube halt so viel, wir haben ja vorher drüber diskutiert, wie viel Verhandlungsmacht hat er und ich glaube, so viel hat er halt. Ne? Also so viel hat er halt, weil er wird halt sagen, so nee, das geht nicht, das machen wir nicht. Und ich glaube, in dem Punkt werden sie ihm nachgeben, weil das auch zu einem gewissen Grad in ihrem Interesse ist. Weil halt unten im Featherweight sitzt niemand mit einer vergleichbaren Anziehungskraft. Also José Aldo ist der UFC vergleichsweise scheißegal. Das haben sie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Das heißt, denjenigen, den sie damit schädigen, nämlich Aldo, ja, den nehmen sie halt einfach bei weitem nicht so ernst wie McGregor. Und im Zweifelsfalle, wenn sie sich entscheiden müssen, wen von den beiden sie vor den Kopf stoßen, werden sie sich halt dummerweise immer für Aldo entscheiden. Das ist halt einfach meine Prognose in der Hinsicht. Von daher, also da glaube ich, in der Hinsicht wird es halt einfach so laufen, wie McGregor sich das vorstellt. Wobei für mich Aldo noch nicht mehr der Hauptleidtragende ist. Er ist natürlich so im ersten Moment, klar, derjenige, der warten muss, aber Aldo ist halt auch immer ein Kämpfer gewesen, der häufig Kämpfe abgesagt hat oder dann und wann Kämpfe abgesagt hat, wichtige Kämpfe abgesagt hat, Chad Mendes und Conor McGregor. Für mich ist Max Holloway wirklich die blödste Sau bei der ganzen Geschichte, denn ich gehe mal nicht davon aus, dass Conor McGregor schon in New York gegen Eddie Alvarez antritt. Das sind 2,5 Monate. Das wäre fast schon Wahnsinn, wenn du das jetzt so schnell irgendwie zusammenwürfelst, dass die beiden dann schon in New York aufeinandertreffen. Tendenziell würde ich eher denken, 30.12., da haben sie genügend Zeit, da kann er sich dann auch wirklich noch vollständig regenerieren und dann wieder sich neu vorbereiten auf Eddie Alvarez. Jetzt nehmen wir mal an, er verliert gegen Alvarez und verletzt sich erneut, vielleicht nicht schwer, aber verletzt sich erneut, dann kann der erst vielleicht wieder im Juli 2017 den Featherweight-Titel verteidigen. Und eben dann sind wir wieder bei Jose Aldo, der ja auch das ein oder andere Mal schon Kämpfe abgesagt hat. Also weißt du, das kann halt echt sich ewig noch hinziehen, im schlimmsten Fall. Und das finde ich jetzt blöd, weil es stehen eigentlich Kämpfe an für die Featherweight Division, die wichtig sind, auch für den Titel. Max Holloway, Jose Aldo wäre der Kampf, den man jetzt eigentlich bucken müsste, wenn Conor McGregor den Titel abgibt. Und für mich ist das halt einfach ein Unding, was da gerade abgeht. Ich verstehe es natürlich aus finanziellen Gründen, aber es ist fast schon lächerlich. Und mal gucken, ob sich das später mal irgendwann rächt. Also ich wüsste jetzt noch nicht, warum, aber weil er natürlich Conor McGregor so viel Geld reinbringt, aber man weiß es nicht. Also ja, wenn Conor McGregor wirklich mal ausfallen würde für längere Zeit, hast du schon das Problem, dass du halt so Typen wie Max Holloway geopfert hast unter Umständen, ja, aufgrund Conor McGregor. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das, wie gesagt, nicht später mal rächen könnte. So. Naja, gut, wenn er länger ausfällt, kannst du ja immer noch sagen, so jetzt, kriegt er den Gürtel abgenommen, jetzt, ja. Ne? Also, ich meine, wie lange hat Dominic Cruz seinen Titel behalten? 2 Jahre? 2,5? Ja, aber es wirkte alles nicht so, weißt du, welche Division war das nochmal? Bantamweight Division. Da hattest du ja wenigstens dann noch diese Hannon Brown Nummer, dass du so einen Typen hattest, der auch immer größer wurde und also jetzt natürlich jetzt kein Mainstream-Star war, aber man hat irgendwie gemerkt, der Typ hat's echt drauf und es war für einen UFC-Fan eine Wonne, dem Kämpfen zu sehen und er hatte dann ja diesen Faber-Kampf und so. Es wirkte so, als ob die Division trotzdem weitergeht, aber der Kronprinz sich halt regeneriert und irgendwann zurückkommen wird. Also es wirkte nicht alles so auf Halde, so wie jetzt. Jetzt ist das so, die ganze Division wartet darauf, was mit Conor McGregor passiert. Und wenn er sagt, ich trete jetzt um den Lightweight-Titel an, wartet die Division ein weiteres halbes Jahr. Und wenn er danach sagt, jetzt verteidige ich meinen Titel, wartet die Division wieder ein halbes Jahr, weil er dann natürlich erstmal den Titel verteidigen muss. Und das ist das, was mich so stört, dass alles auf Halde ist, so ein bisschen. Ich glaube, der große Unterschied, weswegen das halt einen so wahnsinnig macht, ist halt, dass es in diesem Fall vorsätzlich ist. Ne? Dominic Cruz hat sich halt verletzt. Da kann man halt schon viel eher sagen, naja gut, der kann nichts dafür, aber er ist immer noch ungeschlagen und deswegen nach wie vor quasi der Champion. Da hat man eher eingesehen, wobei natürlich da auch, also so spätestens nach einem Jahr haben auch da die Leute schon angefangen, danach zu rufen, dass man ihnen den blöden Titel endlich aberkennen soll. Und dann, bis es dann endlich passiert ist oder so, da waren auch dann hinterher Monate, in denen die Leute gesagt haben, so mein Gott, wieso hat der Cruz den blöden Titel denn noch? Und wir wissen nicht, ob der jemals wiederkommt. Jetzt gebt euch mal einen Ruck. Das ist natürlich jetzt bei McGregor, weil es halt absichtlich geschieht, noch viel eklatanter. Aber wie gesagt, ich glaube halt zum Beispiel, die UFC sieht, weil sie halt auf diesen Casual-Markt schaut, die Interim-Titel als ein viel wirksameres und bedeutsameres Mittel, als das für uns Hardcore-Fans der Fall ist. Für uns ist ja so ein Interim-Titel eigentlich eher so eine Du-bist-der-Number-One-Contender-Plakette. Also das Einzige, was dir wahrscheinlich wirklich einen Titelkampf garantiert, solange du nicht verletzt bist, wenn der Champion dann wieder zur Verfügung steht. Ja, das ist ja so das Einzige, was so ein Interim-Titel bedeutet. Genauso wie damals zum Beispiel, als dann Daniel Cormier Interim-Champ wurde, wo dann jetzt die Leute direkt gesagt haben, so, ja, Champion Daniel Cormier. was ja sogar jetzt bis heute eigentlich immer noch so das Ding ist, wo man sich denkt, so, ja, Cormier, du bist zwar Champion, aber nicht so richtig, ne? Und aber ich glaube halt, dass dann vielleicht für diese breitere Vermarktung, für Leute, die halt einfach nicht in diesem Day-to-Day-MMA-Kram so drinstecken, der Interim-Titel vielleicht tatsächlich viel wirkungsvoller ist und dass die UFC sich denkt, das ist uns ehrlich gesagt wurscht. Wir können bei Aldo, der hat trotzdem einen Gürtel über der Schulter auf unseren Plakaten, da steht dann Interim-Titel. Die Leute, die dann halt die große Masse hinterher bei diesen Pay-Per-Views ausmachen, die wissen gar nicht so genau, was das überhaupt für ein Unterschied ist. Für die ist das halt auch irgendeine Art von Champion. Die denken, vielleicht ist es wie diese Interkontinentaltitel beim Wrestling oder sowas, ja. Und fertig. Und die ganzen Hardcore-MMA-Fans, die mögen jammern und weinen und sonst irgendwas. Aber am Ende, und da hat die UFC echt recht, ist es scheißegal, weil, also, keiner von uns sitzt da und sagt, den Kampf, keine Ahnung, Jose Aldo gegen Max Holloway gucke ich mir jetzt nicht an, weil es nicht für den vollen Featherweight-Titel ist. Also das ist halt einfach so, ja. Und gerade jetzt hat Conor McGregor ja auch umgekehrt bewiesen, dass er mit Nate Diaz in einem überhaupt ohne jede Titelimplikation verbundenen Kampf tatsächlich trotzdem immer noch eine große Nummer ist. Also von daher, na. Das wollte ich gerade eben noch ansprechen. Also eigentlich spielen die Titel gar keine Rolle, weil der vermutlich größte Pay-Per-View und der drittgrößte Pay-Per-View wurden geheadlined von Nicht-Titelkämpfen. Nate Diaz McGregor 1 und Nate Diaz McGregor 2 waren beides keine Titelkämpfe. Zeigt also, die Titel sind nicht so wichtig, wie du ja schon richtigerweise gesagt hast, wir vielleicht denken. Obwohl es natürlich, weil du vorhin gesagt hast, das ideale Szenario. Das perfekte Szenario wäre natürlich, McGregor verteidigt den Featherweight-Titel, Nate Diaz kriegt einen Lightweight-Titelkampf gewinnt und dann kämpfen sie gegeneinander. Blöderweise ist das auf Seite von Nate Diaz extrem unwahrscheinlich, dass der einen Titelkampf gegen Eddie Alvarez gewinnt oder gegen Dos Anjos, falls der bis dahin wieder Champion wäre oder. Also. Aber das wäre es wirklich. Stell dir mal vor, 30.12. Nate Diaz, Eddie Alvarez und Conor McGregor, Jose Aldo. Und dann mit Hinblick auf das große Juli-Event könnte man dann natürlich schon das Schwärmen geraten. Gut. Vor allem überhaupt, also Nate Diaz Lightweight Champion wäre natürlich an sich schon mal großartig, ja. Und dann tatsächlich so der Kampf zwischen den Titelinhabern McGregor und Diaz als Finale dieser Trilogie. Ach Gott, wäre das perfekt. Aber das ist halt einfach. Das ist einfach zu perfekt. So gut läuft es einfach nie im Leben. Nee, da würde sich auf jeden Fall einer verletzen oder so. Da kann man Gift drauf nehmen. Es wird vor allem auch einfach, also entweder McGregor wird halt gegen Aldo verlieren, was immer noch durchaus passieren kann, oder, und das ist noch wahrscheinlicher, Nate Diaz wird halt einfach den Titelkampf nicht gewinnen. Ja, davon würde ich auch ausgehen. Sowohl gegen Eddie Alvarez als auch, weiß ich jetzt nicht, gegen, sag mal, Nurmagomedov würde er sich mit Sicherheit extrem schwer tun. Also es wäre für Nate Diaz schon sehr schwer, den Titel zu gewinnen, glaube ich auch. Also ich möchte es nicht ausschließen, aber wir haben ja gesehen, wie es so läuft gegen die Top-Leute in der Lightweight Division für Nate Diaz. Und vielleicht hat er irgendwelche Rückschlüsse gezogen. Wird besser. Übrigens, da fällt mir gerade noch was ein, das wollte ich vorhin schon sagen, das schießt mir jetzt in den Kopf, ich muss es jetzt loswerden. Und zwar, als wir so über den Kampf gesprochen haben, ich habe in einem Podcast gehört, in einem anderen Podcast, wenn du den Kampf so anguckst, wenn es ein reines Boxing-Match gewesen wäre, hätte Nate Diaz den Kampf gewonnen. Also ich weiß, es jetzt hätte, wäre, wenn und aber was ich hinaus will, darauf komme ich gleich. Wenn es ein reines Jiu-Jitsu-Match gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich Nate Diaz gewonnen. Aber dadurch, dass es ein Mixed Martial Arts Match ist und so viele Sachen beinhaltet, gewinnt halt Conor McGregor. Das fand ich irgendwie, das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, als ich den Kampf gesehen habe. Aber wenn man es einfach mal so betrachtet, ist das wahr. Also Nate Diaz ist, dem fehlt irgendwie so das Letzte zum perfekten MMA-Kämpfer. Aber er ist sehr, sehr gut in zum Beispiel Jiu-Jitsu, in zum Beispiel im Boxen. Das fällt mir gerade nur noch ein. Also das macht jetzt gerade überhaupt keinen Sinn, aber ich muss das unbedingt noch loswerden. Das schoss mir gerade in den Kopf. Ja, bei der Gelegenheit, also ich finde halt, also das, was mich am echt frustriert hat, ist, dass tatsächlich die blöde gegen einen Diaz musst du Leg-Kicken-Strategie so gut gefruchtet hat. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich mir da auch im Vorfeld was einreden lassen, weil es hieß ja immer, ja, aber Nate Diaz ist ja nicht Nick Diaz und der checkt ja Leg Kicks auch inzwischen und der ist da viel besser und sonst irgendwas. Und ich habe im Nachgang habe ich ganz viele Leute gesehen, die gesagt haben, ah, total krass, dass der McGregor es geschafft hat, jetzt hier diese Leg Kick Strategie umzusetzen und das passt ja gar nicht zu seinem Kampfstil und so und das mag ja alles sein. Fand aber ehrlich gesagt ist jetzt nie so unmöglich, selbst in so eine in den Stil von McGregor sowas wie Low Kicks zu integrieren. Ja. Aber dass sowas immer noch so gut funktioniert, das ist so ein Ding, wo, und vor allem, wenn, also dass Nate Diaz nicht in dem Moment, wo er merkt, ah, okay, das ist wieder einer, der es mit den Low Kicks versucht, einen Plan B hat, wie er diese Strategie irgendwie vereitelt, das ist so ein Ding, wo ich mir immer wieder denke, so, oh, also die Diaz-Brüder oder vielleicht sogar dieses ganze Caesar Gracie Fight Camp und sowas, da sitzt du manchmal da und denkst so, einerseits seid ihr so brillante Kämpfer, manchmal seid ihr, wirkt ihr aber auch einfach so wie Trottel. Also ja. Es ist echt unfassbar, wo man sich jedes Mal denkt so, ja, natürlich ist es manchmal für bestimmte Dinge, wenn du eine bestimmte Art hast zu kämpfen, ist es wahrscheinlich einfach schwierig für sowas eine vernünftige Antwort zu finden. Aber Gott im Himmel, seit 1000 Jahren weißt du hast ein Problem mit Wrestling und es gibt ein Problem damit, dass die Leute halt deine Beine zu Schrott treten, ja. Und du hast immer noch keine vernünftige, probate Antwort dafür gefunden. Warum? Also du hast hier quasi auch wieder diesen Kampf weggegeben. Jetzt ist es natürlich auch so, man kann natürlich auch sagen, hey, eigentlich ist es toll clever, weil es wahrscheinlich das Beste, was Nate Diaz passieren konnte, dass er diesen Kampf verloren hat, ja. Jetzt hat er die Trilogie offen. Hätte er den Kampf gewonnen, hätte es vielleicht den dritten Kampf nie gegeben, weil dann ist die Sache so weit geklärt. Aber trotzdem ist halt so, Gott, immer noch nicht? Wobei bei den Leg Kicks hat er ja wenigstens diesmal 3-4 gecheckt. Und ich glaube, das reicht. Also es reicht, wenn du, natürlich zu spät, ja, er hat nicht gleich am Anfang die Leg Kicks gecheckt, sondern erst deutlich später. Aber wenn du zu Beginn dann vielleicht gleich mal 3-4 abfängst und der Gegner plötzlich merkt, scheiße, mein Schienbein geht hier gerade in den Arsch und das war ja bei Conor McGregor dann später auch so ein bisschen der Fall, dass das dazu geführt hat, dass er weniger auf die Leg Kicks gesetzt hat. Das würde ja schon reichen und das sehe ich wie du, das kann nicht so schwer sein, sowas zu trainieren. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich hatte noch einen weiteren Punkt zu Nate Diaz. Wir haben über das. Ach nee, genau. Weißt du, was mir auch noch viel zu selten zur Sprache gebracht wird, ist, dass Conor McGregor komplett auf seine Spinning-Geschichten und so also komplett verzichtet hat. Also das war ja früher auch immer so ein Merkmal des Conor McGregor-Stils, dass er halt irgendwelches, wie die Dinas früher sagen würden, Spinning-Shit ausgepackt hatte. Und das hat er jetzt überhaupt nicht gemacht. Und wird eigentlich kaum drüber gesprochen, aber das ist natürlich auch eine wichtige Änderung gewesen im Stil von Conor McGregor, die unter Umständen dazu geführt hat, dass er in der 4. Runde nochmal aufdrehen konnte. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn du dich 5-mal im Kreis drehst pro Runde, das kostet natürlich auch noch ein bisschen Kraft. Also für mich auch eine interessante Weiterentwicklung von Conor McGregor, darauf zu verzichten. Also überhaupt. Also das ist ja das Ding, ne? Also du hast halt das Gefühl, was am Ende so den Ausschlag gegeben hat, ist halt, dass Conor McGregor tatsächlich bewiesen hat, dass er halt tatsächlich ein Vollprofi sein kann. Ja. Der hat halt sich darauf eingestellt und hat halt echt diszipliniert das gemacht, was er tun musste, um diesen Kampf zu gewinnen und hat sich dann hier hinterher auch noch mal mental durchgebissen. Und bei Nate Diaz ist es halt echt so ein Ding, auch wenn der durchaus Bereiche hat, wo er technisch brillant ist, aber du hast halt bei dem das Gefühl, so am Ende ist es dann so ein, ich bin halt robust genug, ich überdauere alles, was da kommt, ja, und am Ende habe ich den längeren Atem. Und ich mache halt, was ich mache. Ich muss mich da nicht so groß drauf einstellen. Es gibt da irgendwie kein Bewusstsein dafür, dass er sich auf ein bestimmtes Risiko einstellen muss und das minimieren muss. Ja, also dass er so spät, also bei den Legkicks zum Beispiel, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er da hinterher erst richtig vernünftig drauf reagieren konnte, weil dann McGregor halt auch schon angefangen hatte, deutlich langsamer zu werden. Also auch so einfach. Ich vermute mal, dass McGregor, wenn er frisch ist und so, sich einfach durch die Beinarbeit einfach immer in eine Position begibt und das dann halt zu einem Zeitpunkt und auch so schnell ausführt, dass da Diaz nicht hinterherkommt. Und später, wenn er dann halt einfach langsamer geworden ist und eben sich nicht jedes Mal noch den perfekten Winkel dafür aussuchen konnte, dann wurden auf einmal auch die Low Kicks gecheckt. Aber das ist halt so das Ding. Also bei McGregor siehst du halt sehr deutlich diese Anpassung in allem, was er gemacht hat, in dem Verzicht auf zu viel Zeug, was seine Cardio noch weiter runterzieht. Wobei auch da, also wie erwartet übrigens, ne? Also da war ja trotzdem eigentlich fast am gleichen Zeitpunkt so das Ende der Fahnenstange erreicht. Also von mir aus 1-2 Minuten später, aber trotzdem. Aber der hat halt wirklich sein Ding durchgezogen und hat halt auch quasi klug auf das reagiert, was da notwendig war. Und bei Diaz, ja, mein Gott, also das ist halt so das Ding, wo ich mir denke, so, boah, nee, Diaz, ne? Wenn du, ich habe das Gefühl, glaube ich, einfach, wenn du andere Trainer hättest, denen du im gleichen Maße vertraust, ja, also das ist halt, glaube ich, das Ding. Ich glaube nicht, dass wenn man jetzt fordern würde, nee, Diaz, geh doch zu, keine Ahnung, Jackson Winklejohn oder was auch immer, und lass dir einen vernünftigen Gameplan machen. Damit allein wäre es, glaube ich, nicht getan, weil beide Diaz-Brüder sind halt irgendwie so Leute, wo ich das Gefühl habe, bei denen ist halt auch psychologisch einiges im Hintergrund am Arbeiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die diese vertraute Umgebung sehr, sehr viel dringender brauchen als noch eine bessere Kampfstrategie. Aber wenn das nicht der Fall wäre und sie hätten da die Fähigkeit und Leute, die in der Lage sind, da auch jeweils so eine maßgeschneiderte Strategie für sie zu entwickeln und sie wären auch in der Lage, das vernünftig umzusetzen oder sowas, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, also dann wäre ich mir sicher, dass er den Kampf gewonnen hätte. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die beide sehr viel erfolgreicher wären, als sie es ohnehin schon sind. Ja, diese fehlende Weiterentwicklung bei Nate Diaz, ich glaube, das ist auch der Grund, warum er eben nicht Lightweight-Champion geworden ist und auch wahrscheinlich nicht mehr wird, behaupte ich jetzt einfach mal so. Weil Conor McGregor zieht halt eben die Rückschlüsse aus Niederlagen, ja, und hat ja jetzt dann auch mehr oder weniger durch John Kavanagh verkünden lassen, dass er jetzt eine neue Obsession entwickelt hat, nämlich mit Cardio. Ja, davor, klar, hat er sein Konditionstraining gemacht, gar keine Frage, aber eben nicht so, wie er es jetzt macht. Er hat jetzt gemerkt, das ist, da gab es doch die Aussage, er war irgendwie in lila Gurt in Cardio und jetzt wird er zum Schwarzgurt in Cardio, und wenn es überhaupt irgendwas gab, was ihm bis jetzt noch so ein bisschen zum Nachteil gereichen konnte, dann war es eben Cardio. Und das macht halt Nate Diaz nicht. Also du merkst halt klipp und klar, dass er sein Ding durchzieht, so wie er es immer macht. Ja, er bereitet sich natürlich immer auf seine Gegner vor, gar keine Frage, aber er ändert eigentlich seinen Stil nicht mit dem Gegner, sondern, oder er passt sich nicht dem Gegner an oder versucht halt nicht Schwachstellen auszumerzen, sondern er ist Nate Diaz und auch Nick Diaz und er kämpft so, wie er immer kämpft, und entweder er gewinnt oder verliert. Und ich glaube, das ist der Grund, warum er bislang kein UFC-Champion werden konnte, weil er da zu festgefahren ist oder zu blöde. Ich weiß es nicht, was es ist, aber wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Denn der noch ein Punkt vielleicht, den ich auch unbedingt ansprechen will, kommen wir nämlich zu einem weiteren Punkt, den ich auch wieder so in die Kategorie zu blöde stecken würde. Und zwar die Geschichte auf der Pressekonferenz, als er sich dann hinsetzt mit diesem Vape-Pen und sich da erstmal so ein Cannabisöl reinpfeift. Ja, da frage ich mich halt auch, wie blöde kann man eigentlich sein? Und das ist so typisch Nate Diaz. Das finden alle cool, alle finden das ja, ist ja richtig lustig und wie der sich das da denke ich mir, wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Also ist es wirklich so schwer, in den 15 Minuten auf das Ding zu verzichten? Und da kotze ich richtig ab. Also das ist noch so ein negativer Punkt, den musste ich jetzt noch mit hier in die Diskussion werfen. Interessiert mich natürlich, wie du das siehst, ob das alles ja zu hoch gebauscht wird auch von der Presse, dass da jetzt auch die USADA sich mit einschaltet, oder findest du es einfach nur dämlich, so wie ich? Also innerhalb der Nische, die Diaz-Brüder da für sich geschaffen haben. Also wie gesagt, das sind halt beides und werden auch nicht jemals sein, sind halt irgendwie keine echten Profis in der Hinsicht, was halt zum Beispiel auch Medienarbeit und so angeht. Ja. Die sind halt so, wie sie sind, und haben es aber auch umgekehrt genau dadurch geschafft, sich halt so eine Hardcore-Fan-Basis zu schaffen, die genau diese I-don't-give-a-fuck-Attitüde total geil finden. Und für sein Image, für das Image, das er jetzt nun mal hat und mit dem er ja auch durchaus innerhalb seiner Nische sehr erfolgreich ist, ist es perfekt. Also das ist ja, ne? Aber es drohen ihm doch 2 Jahre Sperre für sowas. Also es ist ja möglich. Ja, also es gibt ja einmal dieses Haschöl da und dieses Cannabisöl. So, soweit habe ich mich schon schlau gemacht. Dieses Haschöl ist wohl nicht so das Problem, aber Cannabisöl, das er geraucht hat, darf er eigentlich bis 6 Stunden nach dem Kampf nicht zu sich nehmen, laut diesen neuen USADA-Regeln. Und wenn die das jetzt testen und entscheiden, ja, das war so, kann Nate Diaz für 2 Jahre gesperrt werden. Mir geht's ja also darum, das muss dir doch klar sein. Wird, ist es natürlich tatsächlich dann idiotisch, aber so. Es ist doch wie blöd kann, weißt du, wir reden ja doch hier nicht von 3 Wochen. Wir reden hier von 10, er sitzt 10 Minuten in diesem, in dem Raum und er kriegt es nicht hin, sich diesen albernen Stängel da nicht ins Gesicht zu schieben. Also das, nee. Ja, dann lieber nicht hingehen, ne? Also, ich wusste, er hat das noch gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt, dass ihm da eventuell 2 Jahre als Sperre drohen könnte. Na, ich meine, wenn er jetzt ein halbes Jahr gesperrt wird, ist egal. Also, ich rechne nicht damit, dass er in den nächsten 6 Monaten irgendwo tatsächlich wieder ins Oktagon steigt. Aber 2 Jahre wäre natürlich schlecht für ihn, sozusagen. Ja, und was mich dann auch noch so auf die Palme bringt, ist die Berichterstattung darüber. Ja, dann höre ich mir Luke Thomas an, der wird ja natürlich ein Begriff sein, der dann sagt, ja, also wer jetzt hier mit dem Argument kommt, dass das ja von vornherein praktisch eine Regel ist, dass man innerhalb von diesem Zeitraum 6 Stunden und vor und nach dem Kampf kein Cannabis zu sich nehmen kann, wer jetzt darauf pocht, der lebt sein Leben falsch, weil das ist eine absolute Schwachsinnsregel, Cannabis ist überall legal, da denke ich mir immer, ja, mag sein, aber es ist einfach die Regel. Es wurde halt einfach so vereinbart und du unterschreibst als Kämpfer diese Regeln. Und wenn dir das nicht passt, aus meiner Sicht macht das auch keinen Sinn, die sollen kiffen bis aus dem Hintern qualmt von mir aus. Aber wenn dir diese Regel nicht passt, kann ich die doch nicht damit ändern, dass ich sie einfach ständig breche. Ja, und da hat auch Luke Thomas gegen dieses Argument folgendermaßen argumentiert. Er meinte dann, ja, er lebt sein Leben so, dass wenn Dinge aus seiner Sicht keinen Sinn machen, ja, dann wehrt er sich dagegen, indem er das praktisch dann einfach macht. Dann habe ich mir auch gedacht, ja gut, wenn so jeder denkt, dann haben wir hier nur noch Mord und Totschlag auf der Welt. Ja, wenn jeder praktisch seine Sichtweise durchsetzen will, indem er das dann einfach so macht, wie er denkt, dass es richtig wäre. Also das kann es doch einfach nicht sein, dass die amerikanische Presse, die MMA-Presse, ständig diese ganzen Cannabis-Geschichten praktisch fast schon glorifiziert. Wie gesagt, ich bin absolut kein Gegner des Kiffens oder so. Ja, im Gegenteil, ich find's super. Aber es gibt nun mal Regeln im Sport. Und man regt sich tierisch darüber auf, dass ein Brock Lesnar gedopt hat und alle möglichen. Aber bei Nate Diaz, weil es so ein cooler Typ ist, und bei Nick Diaz regen sich alle darüber auf, wenn die für 5 Jahre gesperrt werden oder für 2 Jahre gesperrt werden, obwohl jeder weiß, das sind halt einfach die Strafen, die vereinbart wurden. Das verstehe ich nicht. Da stehe ich mit einem Fragezeichen im Gesicht da und frage mich, was ist das für eine Pressearbeit? Ich würde sagen, beide Seiten haben durchaus zu einem Teil recht. Also ich gebe dir recht, dass wenn, ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass Nate Diaz keine genaue Kenntnis aller Regeln hat. Ja. Aber wenn du weißt, dass dir dafür, dass du jetzt nicht nochmal eine Stunde warten kannst, bis du da deine Cannabis-E-Zigarette oder was auch immer auspackst, ja, dass dir dafür 2 Jahre Sperre drohen können, dann bist du ein Idiot, wenn du es tust. Umgekehrt ist die Regel idiotisch und tatsächlich jetzt als Fan zu fordern, dass sie eingehalten wird, ja, oder sonst irgendwas, das fände ich wiederum auch blöd, also so drauf zu pochen. Das umgekehrt aber dann wiederum die Organisationen, die diese Regeln aufgestellt haben und die für die Einhaltung dieser Regeln verantwortlich sind, im Zweifelsfalle sagen, ja, sorry, aber so war halt die Regel und jetzt müssen wir sie dummerweise halt auch umsetzen. Vielleicht insbesondere, wenn jemand so demonstrativ dagegen verstößt. Auch das kann ich verstehen. Das ist halt eigentlich so eine Situation, wo eine unnötige Regel, ja, unnützerweise ein Problem schafft und aber umgekehrt jemand dieses Problem mit der unnützen Regel sehr leichtfertig herbeigeführt hat. Und das heißt, keiner gewinnt, alle Seiten sind irgendwie ein bisschen mitschuldig, aber es wäre halt eigentlich, es ist halt nicht notwendig gewesen. Und ich gebe dir schon recht, also das Argument von Luke Thomas überzeugt mich halt nicht. Für ihn persönlich vielleicht, weil der Typ macht auf mich immer einen sehr aufgeweckten Eindruck. Richtig. Wenn alle so leben würden wie Luke Thomas, wird es mit Sicherheit besser sein, als wenn alle so leben würden wie Nate Diaz jetzt zum Beispiel. Also da mache ich mir bei Luke Thomas weniger Sorgen, wenn er sein Rechtsverständnis durchsetzt, als wie bei Nate Diaz. Genau. Aber trotzdem, also selbst bei ihm, es gibt halt so viele Gelegenheiten, wo man denkt so, ja, die Regel ist ja mal völlig idiotisch, aber es spielen dann häufig halt so Faktoren mit rein, die einem einfach als Außenstehendem nicht bewusst sind, wo man sich denkt, ja, mein Gott, das ist ja mal total bekloppt, das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Und wenn du aber tatsächlich dann wirklich alle Umstände und alle Beweggründe kennst, die dazu geführt haben, dass so eine Regel aufgestellt wurde, dann denkst du hinterher vielleicht anders darüber. Und deswegen alleine schon würde ich sagen, also zumindest die Maxime, wenn ich für mich persönlich zu dem Entschluss gekommen bin, dass diese oder jene Regel Blödsinn ist, dann ignoriere ich sie einfach. Ist schon heikel, ehrlich gesagt. Ja, vor allem, wo ist die Diskussion, wenn es keinen direkten Vorfall gibt? Denn wenn ich praktisch verhindern möchte, dass Kämpfer schwachsinnigerweise dafür gesperrt werden, dass sie Cannabis geraucht haben, aber Cowboy Cerrone sich nach einem Kampf mit einem Bier dahinsetzen kann und sich einen reinlöten kann, das macht ja überhaupt keinen Sinn, ist mir schon klar. Aber dann muss doch so eine Diskussion aufrechtgehalten werden und immer wieder thematisiert werden und immer wieder hervorgebracht werden, was das für ein Quatsch ist. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass in den USA wirklich, ich glaube jetzt in den meisten Staaten Cannabis so gut wie legal ist. Ich glaube, du brauchst immer noch diese ärztliche Bescheinigung, die du aber kriegst, wenn du hingehst und sagst, du, also irgendwie zieht's hier, dann hast du das Ding, glaube ich, schon, den Zettel. Gerade unter diesen Gesichtspunkten muss doch die Diskussion aufrecht gehalten werden, wenn es gerade eben nicht direkt im Fokus liegt, weil Nate Diaz sich da mit einer E-Zigarette hinsetzt. Aber wenn das dann passiert ist und dann gibt's eine Strafe, danach zu sagen, ja, das macht ja alles keinen Sinn, das ist ja Quatsch, also da gehen wir auf die Barrikaden und Joe Rogan, der dann die Telefonnummer damals von der Nevada State Athletic Commission veröffentlicht hat, damit da alle anrufen können, um Nick Diaz praktisch, oder für Nick Diaz für Freiheit zu sorgen und so, das ist ja alles, da denke ich mir, sag mal, habt ihr noch alle Tassen im Schrank oder was? Geht doch einfach hin und diskutiert dieses Thema auf einer vernünftigen Art und Weise, bringt eure Argumente vor und sagt, wie es aussieht und fangt nicht an, dann darüber zu diskutieren, wenn jemand bestraft wird. Das, ich meine, im Endeffekt handeln die nach den Regeln. Was soll die USADA denn machen? Ja, dann kommt so ein Brock Lesnar und sagt, na ja, also mal ganz ehrlich, aber so eine Spritze, das macht doch jeder und ich finde das eigentlich gut und deswegen mache ich das und ihr könnt mich da nicht sperren, gebt mir mal nur ein Vierteljahr oder so. Also das kann doch nicht das Argument sein, dass jetzt irgendjemand entschieden hat, es wäre nicht ganz so schlimm und deshalb gibt's weniger Strafen oder gar keine Strafe. Also dieses Thema, das kotzt mich tierisch an, weil das hauptsächlich aus Gesichtspunkten der Presse so komisch behandelt wird da von diesen ganzen MME-Pressefuzzis, das macht mich wahnsinnig. Also ich stelle mir das immer vor, wenn es sowas in der Bundesliga gäbe, ja, dass da irgend so ein Fußballer nach dem Spiel erstmal einen durchzieht und danach würden alle sagen, ja, naja, es macht ja nichts, macht ja jeder mal und so. Das ist, ja, also merkst, das macht mich fuchsig ein bisschen. Ja, also wie gesagt, mich würde es halt nur stören, wenn er jetzt tatsächlich so lange gesperrt wird, dann fände ich es halt dämlich. Ja. Ansonsten, mein Gott, also weil ich allgemein... Also mit Brock Lesnar ist es natürlich nicht zu vergleichen. Nee. Also der hat halt wirklich gedopt. Da hat man tatsächlich was dagegen. Und dafür gibt's dann halt auch legitime Argumente. Dafür, dass jetzt Nate Diaz da irgendwie seinen komischen Vape-Stick auspackt oder sowas, ehrlich gesagt. Da sollte man halt, das ist, glaube ich, die Krux an der Sache. So rein logisch sollte man sagen, ja, egal. Und jetzt gibt's halt dummerweise diese Regel und dann entzündet sich halt daran eine Diskussion, die es aber, da gebe ich dir recht, eigentlich unabhängig davon hätte geben sollen. Und keine Ahnung. Umgekehrt, also zum Beispiel, was diese Telefonnummerveröffentlichung von dieser Nevada State Athletic Commission angeht, ehrlich gesagt, die haben einen Grad an Borniertheit bewiesen in der Vergangenheit, auch, aber nicht ausschließlich bei dieser Nick Diaz Geschichte, die ja dann auch im erweiterten Kontext, ich glaube, das war das Ding, wo nur der Dopingtest von denen gescheitert ist. Und ich glaube, diese... Nee, es waren drei. Es waren, ja, und auch damals habe ich gesagt, es sind schon immer drei Tests gewesen. Immer. Und davon waren zwei bei einem WADA, bei diesem World Anti-Doping-Ding, waren negativ. Und einer von so einem, weiß ich nicht, nur 15 Labor war positiv. Und dann hat Nevada gesagt, naja, das war halt positiv. Und die Regel ist, wenn ein Test positiv ist, wird der Kämpfer bestraft. Das war schon immer so. Und da kann ich doch nicht danach sagen, ja, ja, gut, aber die zwei anderen, die waren legitim. Und deswegen, also bessere Büros oder bessere Institute. Und deswegen, nee, das war schon immer so. Dann müsst ihr davor dafür sorgen, dass diese Labore, die eure Tests untersuchen, ein gewisses Level haben, dass keiner danach sagen kann, das ist irgendwie zu schlecht oder nicht. Das muss aber von den Manager, von den Kämpfern, und die Diskussion muss es im Vorfeld geben. Ich kann doch nicht danach sagen, ja, nee, aber jetzt, das ist scheiße jetzt irgendwie, dass jetzt das eine, der eine Test negativ, positiv ausfiel und deshalb steigen wir jetzt alle auf die Barrikaden. Es war schon immer so. Jeder weiß das, wenn du deinen Test abgibst. Es gibt drei Testbüros oder drei Testinstitute, und wenn eines davon positiv ist, bist du im Arsch. So, und wenn dir das nicht passt, kannst du das doch nicht erst danach anfechten, sondern musst davor dafür sorgen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ah, naja. Also erstens wollen wir nicht so tun, dass es nicht sehr, sehr typisch ist, dass uns alle irgendwas nicht interessiert, bis wir selbst davon betroffen sind. Und dann zum Zweiten, also bei dem, also da muss ich sagen, jetzt, wenn man sich den Gesamtkontext anschaut, ja, also die renommierteren Testinstitute kommen zu einem negativen Ergebnis, das andere kommt zu einem positiven Ergebnis, dass ich jetzt alles nur aus dem Hinterkopf, da kann auch Quatsch jetzt dabei sein, was ich erzähle, aber in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum für einen Wirkstoff wie Cannabis, der sehr lange nachweisbar ist, das heißt also, man darf durchaus legitimerweise anzweifeln, ob dieses eine Testergebnis da vielleicht nicht in irgendeiner Form komisch ist, ja, und dann auch noch für eine Substanz wie Cannabis, die eigentlich als Dopingmittel sozusagen sehr, zumindest sehr, sehr schwach einzustufen wäre. Und dass man dann aber eine Sperre verhängt, die härter ist als in vielen anderen Fällen, wo mit wirklich harten Substanzen gedopt wurde. Also das Gesamtbild ist das Ding, wo ich mir denke so, also nee. Ich gebe dir da recht, aber vom Prinzip her ist es ja so, wenn jemand 200 Mal schwarz fährt, hat er irgendwie eine Schraube locker. Also das Schwarzfahren an sich stört ja mich nicht, aber wenn jemand 200 Mal schwarz fährt oder 200 Mal ohne Führerschein fährt, dann hat der einfach eine Schraube locker. Und Nate Diaz wurde irgendwie 3-mal wegen Kiffen nach dem Kampf erwischt, dann muss ich mich halt auffangen, Alter, geht's noch? Kannst du nicht damit abwarten, bis du 6 Stunden nach dem Kampf bist und dann ziehst du dir die Flöte da rein? Und wer 6 Stunden vor und nach seinem Kampf nicht aufs Kiffen verzichten kann, der hat ein Problem. Also das ist meine Sicht der Dinge. Der hat für mich ein Problem. Wir reden hier von einem Zeitraum von 12 Stunden und du willst mir das sagen, aber man möchte mir sagen, dass es Nate oder Nick Diaz nicht gelingt, innerhalb dieser 12 Stunden aufs Kiffen zu verzichten. Wenn das so ist, dann hat er ein Problem. Dann sollte er nicht kämpfen. Dann sollte er vielleicht irgendwie mal zu einer Therapie gehen. Denn die Kiffer, die ich kenne, die können 12 Stunden darauf verzichten. Vor allem, wenn es darum geht, mehrere $10,000 zu verdienen. Oder in dem Fall jetzt Millionen. Also diese ganze Diskussion, die wir praktisch jetzt führen, die müsste es immer geben. Und dann kann die eine Seite Argumente liefern und die andere. Und ich gebe dir absolut recht, die sind borniert bis zum geht nicht mehr. Weil es ist ja, also die Nevada-Jungs da. Weil es gab ja damals ja auch noch das Problem, dass man hat mehrere Tests oder mehrere zu mehreren Zeitpunkten Proben genommen von Nick Diaz. Und jetzt muss ich mal aufpassen, wie das war. Ich glaube, die erste, bevor der Kampf losging, war negativ. Die direkt nach dem Kampf war positiv und diese dann nochmal später genommen haben, 4 Stunden später oder so, war wieder negativ. Und eigentlich ist das nicht möglich, weil Cannabis ja auch im letzten Test hätte nachweisbar sein müssen, weil einfach der Zeitraum viel zu eng war. Also auch da gibt's ja nochmal Ungereimtheiten. Deswegen, darüber kann man immer diskutieren, aber man kann nicht einfach sagen, ja, die Regel ist Quatsch, deswegen halten wir sie nicht ein. Das ist das, was mich so auf die Palme bringt. Dass man einfach grundsätzlich sagt, nee, die Regel ist Quatsch aus meiner Sicht. Deswegen gilt die nicht. So, das oder deswegen ist es Quatsch, dass es dafür überhaupt eine Strafe gibt. Das ist das, was mich so fuchsig macht. Ja, und ich meine, also ehrlich gesagt, also dass die Diaz-Brüder ein Problem haben psychisch, würde ich nie bestreiten. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass du hast ja schon gesagt, also diese Bescheinigung, diese ärztliche Bescheinigung, die man für Cannabis benötigt in den USA. Das ist häufig sicherlich Augenwischerei. Bei den beiden könnte ich mir echt vorstellen, dass das ein Medikament ist für sie. Ja, so wie andere, die, weiß ich nicht, blutdrucksenkende Mittel zu sich nehmen müssen. So brauchen die ihre. Ja, also ja. Ich meine, keine Ahnung. Man sieht doch, man im Englischen sagt man socially awkward, ja? Also ja. Wie die agieren in einem öffentlichen Kontext und das wahrscheinlich sozusagen mit Medizin, ja, also wenn sie ihre Pillen genommen haben, in Anführungsstrichen. Weiß nicht, wie die Jungs so drauf wären, wenn man ihnen das jetzt irgendwie wegnehmen würde. Also das, ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich was ist, was die wirklich brauchen, ja. Ob wo jetzt da die Henne und wo das Ei ist, ja, also keine Ahnung, hätten sie das anders in den Griff kriegen können, ist das ein Produkt dessen, dass sie immer und so weiter und so fort, keine Ahnung, aber ich kann mir das echt gut vorstellen und man sieht ja auch, dass sie da offensichtlich ist das, also und auch da wieder, ne, wenn ist es eine Abhängigkeit so nach dem Motto, die können nicht damit aufhören, weil sie süchtig danach sind, oder ist es eine Abhängigkeit, weil sie haben eine psychische Disposition, die für sie in einem Zustand ohne Medikation unerträglich ist. Und deswegen machen sie das. Das ist halt was, das ist halt echt von außen einfach nicht einschätzbar. Aber in beiden Fällen muss man sich darüber Gedanken machen, ob das dann nicht schon Sinn macht, die mal beiseite zu nehmen und ja auch vom Kampfsport ein klein wenig fernzuhalten. Nicht, weil die irgendwie für Theater da sorgen würden oder so und unkontrollierbar wären, das alles gar nicht. Aber offensichtlich haben die andere gravierendere Probleme. Also so sehe ich es jedenfalls. Und darüber muss man halt dann diskutieren, und zwar nicht, wenn es die Strafe gibt, ja, sondern im Vorfeld. So. Und wie du es gerade gesagt hast, die sind wirklich in ihrem sozialen Umfeld, wenn man die so beobachtet, wenn es irgendwelche TMZ-Interviews gibt, so mitten auf der Straße, die wirken immer auf Achtstellung. Die gucken immer um sich und hast immer das Gefühl, dass die damit rechnen, direkt jetzt angegriffen zu werden von irgendjemanden. Und ich glaube, wenn du so ein Mindset hast und wenn mich da mein Eindruck nicht trügt, dann vielleicht ist das genau das, was die brauchen, um einfach mal für eine halbe Stunde abzuschalten, sich das Zeug reinzupfeifen, und dann sind sie irgendwie ein bisschen runter. Weißt du, die sind immer so kitzelig. Die wirken wie eine Katze, wenn man im Nebenzimmer staubsaugt. So wirken die irgendwie. Das ist ganz, ganz merkwürdige Typen. Ja, sind das, ich meine, das sagen. Wird halt eine Folge der Sozialisation sein. Ne? Ja. Also so nach allem, was man hört, sind sie da ja nicht in der allerbesten Gegend aufgewachsen. Und das kriegst du wahrscheinlich auch einfach dann zumindest nicht ohne ganz erhebliche Anstrengung aus den Leuten wieder raus. Jetzt haben sie sich auch noch entschieden, dass sie in der gleichen Gegend wohnen bleiben, ne? Und nicht mit dem Wohlstand irgendwo hingezogen, wo sie dann vielleicht irgendwie ein bisschen gechillter sein könnten, keine Ahnung. So wie wir. Aber Wie wir, als wir unsere UFC-Millionen gemacht haben. Ja. Aber das ist halt so ein Ding. Aber wie du, weißt du, was du vorhin gesagt hast, das ist halt schon, finde ich, legitim. Also man muss halt auch vielleicht einfach mal so, zumindest jetzt im Kontext von den beiden, aufhören, darüber wie über so eine Luxusdroge, so eine Spaßdroge nachzudenken, sondern vielleicht auch wirklich in so einem Medizinkontext darüber nachzudenken. Die sind halt nun mal jetzt in der mentalen Verfassung, in der sie sind. Also jetzt mal, nennen wir mal das Kind beim Namen. Also sie haben vielleicht in irgendeiner Form eine psychische Erkrankung. Und damit geht es ihnen besser. Und dann ist es wirklich so, wie du schon sagtest. Also wenn jetzt ein Kämpfer sagt, er muss halt Blutdruckmedikamente nehmen. Und da wird jetzt auch keiner sagen, oh, der muss jetzt aber aufhören, seine Blutdruckmedikamente zu nehmen oder sowas. Ja, da hätte ich jetzt echt ehrlich gesagt schon, weiß nicht, ich würde halt schon sagen, so ja, also wenn das sozusagen das Mittel der Wahl ist, damit es ihnen besser geht. Und wir wollen jetzt auch nicht so tun, als ob eine Psychotherapie tatsächlich der Weg zum Erfolg ist. Ja? Ja, also alles, was halt psychologische Therapie ohne Medikamente angeht, ist halt, sage ich mal, noch nicht mal wissenschaftlich auf einem Niveau, wo eine Verlässlichkeit hergestellt wird. Und wenn du ein Mittel hast, jetzt im Falle von Nate und Nick Diaz von mir aus eben Cannabis, das dich halt in dem Falle ausgeglichener macht, dass deine Lebensqualität steigert und so, um Himmels Willen sollen sie nehmen. Wenn das jetzt, und dann ist es natürlich so, wenn das ein ernsthaftes Dopingmittel wäre, auf das sie angewiesen sind, dann würde ich dir recht geben, dann haben sie halt Pech gehabt, dann sind sie von dem Sport halt leider ausgeschlossen, weil die Medikamente, die sie brauchen, dummerweise Nebenwirkungen haben, die sie halt für fairen Wettbewerb nicht mehr zulässig machen. Aber da die Dopingqualitäten von Cannabis tatsächlich auch noch so zweifelhaft sind, das macht die Situation so schwierig, wo man sich halt wünschen würde, dann sollen sie das halt irgendwie lockern. Auf der anderen Seite ist das auch wieder eine Diskussion, wo die Betrachtung so einseitig ist, weil man halt über Doping immer im Kontext von Steroiden oder sowas nachdenkt. Also erhöht es ihre kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit? Nein. Macht es sie stärker? Baut das Muskeln auf? Nein. Aber es gibt halt so hat's andere... Hat es eine schmerzlindernde Wirkung? Ja, genau. Da wollte ich jetzt gerade... Ach so, Entschuldigung. Es gibt halt andere Qualitäten, wo es durchaus zweifelhaft ist, ob das nicht als Dopingmittel zu gelten hat. Nämlich eben, was du sagtest. Also hat es tatsächlich vielleicht irgendwas, was eine Wirkung, die Schmerztoleranz vielleicht runtersetzen kann? Da heißt es mal bei dem einen so, beim anderen so. Und auch zum Beispiel, ist es nicht am Ende so das gleiche wie Beruhigungsmittel? Also beim Kämpfen ist ja gerade der mentale Aspekt auch etwas, was eine große Rolle spielt. Und wenn man das dann zulässt oder sowas, würden sich nicht alle Kämpfer, die nervös sind vor dem Kampf, gerne vielleicht ein bisschen runterkiffen vorher und so weiter und so fort. Also das ist halt dann eine schwierige Konstellation. Aber ich glaube, die eigentliche Kerndiskussion, die man führen müsste, die halt dummerweise dann sehr langweilig ist, ist Cannabis tatsächlich etwas, was unter diese Doping-Regularien zu fallen hat. Das ist eigentlich die Diskussion. Und da bräuchte man halt eine klare Entscheidung, entweder hopp oder top. Und danach ist es dann halt einfach so, dass man halt sagen muss, ja, okay, Nate und Nick Diaz, sorry, Aber wir sind zu der Entscheidung gekommen, ja, das ist tatsächlich ein Mittel, das so viele Qualitäten mitbringt, die unter Dopingregularien fallen müssen, dass man euch sagen muss, sorry, aber ihr seid halt dummerweise für diesen Sport nicht geeignet. Ja, absolut. Aber die Diskussion muss halt erstmal geführt werden, bevor ich mich darüber aufrege, dass jetzt Sperren ausgesprochen werden. Und wie gesagt, ich habe auch kein Problem damit, wenn es Ausnahmegenehmigungen geben würde für Leute, die das brauchen aufgrund ihres, nicht nur aufgrund ihres psychischen Zustands, sondern weil sie es halt einfach brauchen, um sich besser zu fühlen oder weiß ich nicht, was es noch für Argumente da geben könnte. Aber es gab ja auch diese Testosteron-Ausnahmegenehmigungen und warum soll es sowas nicht geben für Cannabis? Ja, also wie gesagt, ich, wenn es nach mir ginge, würde ich das so machen, dass das einfach nicht unter die Doping-Richtlinien fällt. Aber es geht halt nicht nach mir. Deswegen muss ich halt nach den Regeln spielen. So, also wenn ich diesen Sport machen möchte. Aber ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt so schnell ändern wird. Interessant wird es, wie gesagt, nur, sollte Nate Diaz jetzt wirklich bestraft werden. Die USADA hat ja schon gesagt, sie werden diesen Vorfall untersuchen. Und ich sag mal so, irgendwas werden sie dazu sagen, ja, und kann auch sein, dass sie dann sowas machen wie, ja, er wird ein halbes Jahr gesperrt, das interessiert dann keine alte Sau und dann ist es wieder gut, aber genau das ist ja eigentlich das Problem, dass es dann immer so unter, also, dass es so richtig keine Auswirkungen hat, aber du wirst halt trotzdem bestraft, dir wird ein bisschen Kohle abgezogen und so, und das wollen wir ja eigentlich nicht, sondern man möchte ja ein bisschen Klarheit und, ja, dass es halt überhaupt nicht zu solchen Diskussionen kommen muss, und da wäre es schön, wenn man da mal irgendwann ansetzt, ja, also, ich glaube, diese Diskussion, die muss jetzt kommen. Vor allem in einem Land, wo Cannabisrauchen so gut wie legal ist, musst du jetzt anfangen, da auch nochmal in Sachen, nicht nur in Sachen USADA, sondern auch die ganzen Athletic Commissions müssen da jetzt einfach auch mal handeln und ja, versuchen, sich dann vielleicht dem Ganzen ein bisschen mehr zu öffnen. So sehe ich es jedenfalls. So. Jetzt pass mal auf, jetzt gucke ich hier gerade noch, es gibt ja noch ein paar Themen. wir flügen mal kurz so durchs Feld, weil ich habe noch eine halbe Stunde, 20 Minuten, deswegen. Okay. Ja, aber hier, zack, zack. Zack, zack. Nee, also über was ich natürlich auf jeden Fall nochmal sprechen muss, ist Anthony Rumble Johnson, denn die Leistung gegen Glover Teixeira hat mich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe natürlich jetzt nicht damit gerechnet, dass Glover Teixeira hier Rumble Johnson locker leicht besiegen wird, also das nicht, aber wie Rumble Johnson da wirklich innerhalb von 13 Sekunden waren es, glaube ich, Glover Teixeira ausknockt, war schon sehr, sehr beeindruckend, und die Frage ist natürlich jetzt, wie geht's weiter mit Rumble Johnson, denn Dana White hat so, ja, bekannt gegeben oder so durch die Blume gesagt, naja, nee, eigentlich gar nicht durch die Blume, sondern er hat es relativ offensiv gesagt bei seinem UFC-Podcast da, dass er sich vorstellen könnte, Rumble Johnson jetzt gegen Jon Jones überraschenderweise zu stellen, und der Gewinner trifft dann auf Daniel Cormier. Jetzt die Frage an dich, André, natürlich erstmal, wie aus dem Häuschen warst du, als Glover Teixeira wie so ein Baum zu Boden ging, und was fängst du mit diesen Kommentaren an von Dana White, dass Jon Jones plötzlich wieder im Rennen ist? Also erstmal zu dem Kampf selber, da war ich einerseits überrascht und andererseits ehrlich gesagt auch wieder so ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte ja tatsächlich, wir haben ja beide, waren wir uns ja einig, dass Rumble der klare Favorit in dem Kampf sein musste. Mhm. Ich habe aber damals ja schon gesagt, so, hey, ja, guck mal, der Teixeira, wann hat er das letzte Mal überhaupt wegen TKO oder so verloren? Und der ist ja eigentlich schon relativ haltbar, und wer weiß, ne, so ab der 2002. Ja, also ich habe echt gedacht, Teixeira hält länger durch. Das hat mich echt überrascht, und von daher ist es natürlich auch beeindruckend. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder nichts Neues. Wir wussten, dass es niemanden im Light Heavyweight gibt, derart viel Dampf dahinter hat wie Anthony Johnson. Und von daher, ich gehe da halt auch wieder so ein bisschen unbefriedigt raus, weil ich irgendwie so gedacht habe, so, ha, wenn der Kampf doch ein bisschen länger gegangen wäre, wenn ich doch, keine Ahnung, mal gesehen hätte, dass hier Anthony Johnson kardiomäßig da gut am Start ist, selbst wenn er halt mit Teixeira, keine Ahnung, mal zwei Runden Clinch am Zaun oder so durchhalten muss. Das hätte ich interessanter gefunden als den Ausgang, auch wenn es natürlich echt ein spektakulärer K.O. war, und meine Güte, war der weg. Oh, ja. Scheiße. Ja, den zweiten Kampf hat er gewonnen dann gegen Herb Dean, war es, glaube ich. Das war Dan, glaube ich. Dan. Ja, okay. Oh, das heißt ja was, weil der ist ja Heavyweight. Ja, also Big John ist garantiert auch Heavyweight, würde ich sagen. Ja. Aber also das war in der Hinsicht war das auch schon wieder krass. Und ehrlich gesagt, also Rumble und Jones sind ja, und vielleicht noch Gustafsson wegen dem ersten Kampf, aber das sind so die einzig interessanten Herausforderer für Cormier. Das Einzige, wo ich denke, so, oh cool, das interessiert mich. Und Rumble halt insofern ideal, weil er halt wieder bewiesen hat, wenn er richtig trifft, so in den ersten ein, zwei Runden oder sowas, dann ist halt wahrscheinlich niemand in der Lage, das zu überstehen. Ja, Cormier hat im ersten Kampf schon echt mehr eingesteckt und ausgehalten, als ich ihm je zugetraut hätte. Aber trotzdem macht's halt dann auch einen zweiten Kampf nach wie vor interessant, auch wenn ich glaube, dass Cormier insgesamt von den Fähigkeiten, die er mitbringt, eigentlich trotzdem für mich immer der Favorit wäre. Aber Johnson ist halt so einer, bei dem ist jeder Kampf spannend. Egal wie unterlegen er in welchem anderen Bereich des Kampfes auch sein mag, du hast immer dieses, ja, aber wenn er einmal ihn richtig erwischt, ist halt aus. Und ja, bei John Jones offensichtlich, das ist ja zu meinem Erstaunen bislang sehr stark hinter den Kulissen abgelaufen. Man hat ja da nicht so viel zu den Details gehört, mit welcher Verteidigung Jones da jetzt arbeitet. Man vermutet ja, dass er auch da so nach dem Motto hier, beziehungsweise Quatsch, das ist tatsächlich ja öffentlich geworden, auch über den Manager, über den Malky Carver, also dass er da halt mit diesen verunreinigtes Zusatzmittelchen, sonst irgendwas, wir können uns das ja alles nicht erklären. Ja, jetzt, André, jetzt gibt's ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, jetzt gibt es ja wohl relativ klare Indizien, dass er sich so eine Pimmelpille an der Tankstelle geholt hat und dass da Substanzen drin waren, die dann den positiven Dopingtest zur Folge hatten. Ah, die also, das Silver verteidigt. Absolut. Und man muss dazu sagen, wenn man dem guten Red Band, diesem Comedian, der mit Joe Rogan oft abhängt, Glauben schenken darf, dann ist das wohl wirklich so, dass die meisten so Fake-Viagra-Produkte tatsächlich mit Steroide arbeiten. Und da wirklich dann irgendwie so ein gewisser Anteil drin ist, der dann unter anderem auch so einen Doping-Test positiv werden lassen kann. Also das ist momentan die, wie soll man sagen, Ausrede oder so heißt es, sagen wir mal so. Ich glaube kein Wort. Ja, also. Ich auch nicht, aber man, ja. Ich glaube, alle biegen sich das irgendwie so hin, dass John Jones nicht lange fehlt. Ja, also egal, ob er damit durchkommt oder nicht, ich glaube kein Wort. Also, nein. Ja, nee, ich glaube nicht. Aber egal. Also es scheinen ja jetzt alle relativ zuversichtlich zu sein, dass er anscheinend mit so einer 6-monatigen Sperre durchkommt und demnach relativ schnell auch wieder am Start sein könnte. Und dann wäre natürlich, also jetzt auch nachdem Anthony Johnson da so kurz einen Prozess gemacht hat, kann der vermutlich ja auch halbwegs kurzfristig wieder antreten. Ich vermute, die beäugen sehr stark dann eben diese Madison Square Garden Karte für den Kampf, würde ich mir vorstellen. Aber geiler Kampf und John Jones früher zurück, mein Gott, also. Es gibt Schlimmeres, absolut. Ich beschwere mich nicht darüber, ehrlich gesagt. Also so sehr ich tatsächlich der Meinung bin, sowohl bei ihm als auch bei Anderson Silva oder auch bei jedem anderen, der damit mit diesem, ich habe da hier ne, irgendwie so ein Nahrungsergänzungsmittel genommen und dummerweise war da was drin, was nicht auf der Verpackung stand, oder ich habe hier diese oder jene Pille gekauft und so, bitte. Das also entweder warst du nur grob fahrlässig, im besten Falle, und wahrscheinlicher ist das nur deine Ausrede für irgendwas, was du tatsächlich sehr bewusst eingeschmissen hast, aber wurscht. Wenn er damit nur mal durchkommt und wenn er dann halt früher zurückkommt, ob ich damit glücklich bin oder nicht, also der Kampf ist natürlich cool. Das ist natürlich echt gut. Das große Problem ist für mich, dass diese Division ohne John Jones einfach fast schon kaputt ist. Also Cormier hat beide ernsthafte Herausforderungen besiegt und es gibt eigentlich nur noch den John Jones Kampf, der offen ist für Daniel Cormier, also die Möglichkeit da sich nach der ersten Niederlage wieder den Sieg zurückzuholen. Das ist für mich das Problem dieser Division, denn wenn man zum Beispiel in die Lightweight Division guckt, wenn da einer ausfallen würde aufgrund irgendwelcher Dopinggeschichten, dann wäre der Aufschrei oder wäre das Problem, glaube ich, nicht ganz so groß. Hat man bei Gilbert Melendez so ein bisschen gesehen. Da hat eigentlich überhaupt keiner mehr drüber gesprochen, dass Melendez einer der Top-Lightweights ein Jahr lang weg war. Auf einmal war er wieder da. Ich hatte sogar Leute, die mich dann auf Twitter gefragt haben, war der bei Bellator oder was? Ich so, nee, der war ein Jahr gesperrt. Der ist einfach jetzt wieder da. Ach so, ja, stimmt. Also, sprich, da fällt das irgendwie nicht so auf. Natürlich ist Gilbert Melendez kein John Jones, ist klar, aber dass es in dieser Division einfach wenig Wettkampf gibt, sage ich jetzt mal, das ist so ein bisschen das Problem und aus diesem Grund sehen sich natürlich alle danach, dass John Jones wieder zurückkommt. Dass es zumindest dann mal wieder ein paar neue Aspekte in dieser Division gibt und jeder möchte Anthony Johnson, jedenfalls gehe ich davon aus, gegen John Jones sehen, weil ja, man weiß, John Jones ist jemand, der auch getroffen wird. Ja, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein Dominic Cruz wäre oder so. Er wird getroffen und wenn wenn Anthony Rumble Johnson dich trifft, ist Feierabend, so. Also, außer bei Daniel Cormier. Aber bei den meisten ist dann Feierabend. Und genau deswegen ist dieser Kampf natürlich hochinteressant. Und klar, DC gegen John Jones wollen alle auch nochmal sehen. Und bis dahin könnte es dann vielleicht auch sein, dass irgendwie noch jemand in Erscheinung tritt, den wir jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben. Ich möchte jetzt nicht Nikita Krylov höher loben, als es notwendig ist, aber der sah zumindest in den letzten Kämpfen so aus, als ob es jemand sein könnte, der in 2 Jahren auch mal ein Wörtchen um den Titel mitreden könnte. Ja, wenn er vielleicht in den USA geht, da noch bei einem absoluten Top-Team mittrainiert, dann könnte das nochmal interessant werden. Aber ich glaube, das ist das Problem, warum alle sich wünschen, dass John Jones so schnell wie möglich zurückkommt. Das ist, ja, würde ich so sehen. Aber du würdest jetzt auch eher mal abwarten, was mit John Jones passiert und dann eher Rumble gegen Jones als Ausscheidungskampf ansetzen oder würdest du versuchen, Rumble DC 2 in New York? Also wenn ich die Wahl habe als UFC, dann weiß ich es nicht so genau. Aber im Zweifelsfalle ja, in beiden Fällen ja. Also Jones gegen Johnson ist ehrlich gesagt, erstens für mich persönlich ist es der interessanteste Light-Heavyweight-Kampf, den sie machen können. Mhm. Ist kein Rematch, Jones ist immer cool, gegen Johnson hat er noch nicht gekämpft, genau aus den Gründen, die du genannt hast, ein interessanter Kampf. Und es macht sogar ein bisschen Sinn für die UFC, um halt jetzt zu sagen, lass den Jones mal nicht gleich um den Titel kämpfen, gib ihm einen anderen interessanten Kampf. Und dann schauen wir mal, ob er danach es schafft, bis zum Titelkampf nicht wieder irgendwo im Knast zu landen oder weiß der Geier was. Also das heißt für dich, du würdest, sollte John Jones wirklich jetzt nur ein halbes Jahr Sperre bekommen und die würde ja rückwirken zum, weiß ich jetzt nicht, 3.7. oder so, da, ab da würde sie laufen, dann würdest du nicht warten, das muss ich mal überlegen, doch, das war Juli, ja. Dann würdest du nicht warten, bis John Jones wieder zurückkommt und dann gegen Daniel Cormier den Kampf ansetzen. Du würdest auch nicht zwangsläufig versuchen, Rumble gegen DC vorher zu booken, sondern du würdest dann eher sagen, warte mal bis Anfang 2017 und dann stellen wir Rumble gegen John Jones und anschließend den Gewinner gegen Daniel Cormier. Ich hatte tatsächlich die Timeline so in Erinnerung oder ich hatte vor allem auch die Äußerungen jetzt so verstanden, dass der Jones vielleicht sogar rechtzeitig wieder da ist, damit er halt schon in diesem Madison Square Garden Ding wieder reinkommt. Kann das sein? Da müsste der Test ja vom Madison Square Garden ist am 25.10. oder so. Ja, ja, so. Genau. Da müsste der ja im April positiv getestet worden sein, wenn er ein halbes Jahr kriegt. Das stimmt schon. Also jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich auch gedacht so, ah shit, du hast recht, der Owen Sam Prue Kampf ist nicht so lange her. Und die ganze Geschichte muss deswegen. Es war ja ein Out-of-Competition-Test im Vorfeld zum DC-Kampf. Also das muss irgendwie im Mai dann gewesen sein. Das heißt, im idealen Fall. Ja, das kommt alles nicht hin. Ja, also wenn das dann so läuft, dass dann Cormier da Däumchen drehen muss bis Mitte 2017, würde ich mir natürlich tatsächlich wünschen, dann sollen sie Rumble gegen DC vorziehen. Aber das ändert nichts, ehrlich gesagt, weil egal, wer von den beiden gewinnt, danach Jones gegen Johnson zu machen, ist trotzdem eine gute Idee. Ja, deswegen wundert mich ja Dana White erzählt viel, wenn der Tag lang ist, aber mich wundert die Aussage, dass er sich da hinsetzt und sagt, naja, wir überlegen gerade, ob wir Rumble gegen John Jones ansetzen sollen. Das wundert mich so ein bisschen. Kann natürlich so eine Blendgranate sein von Dana White. Wir wissen, dass er da ja immer irgendwie, also im Endeffekt muss man immer das, was er komplett leugnet oder abstreitet, das ist das, was eintritt. Deswegen gehe ich davon aus, dass demnächst bekannt gegeben wird, dass GSP zurückkommt. Denn so häufig, wie Dana White sich gegen ein Comeback von GSP in den letzten Tagen geäußert hat, also kann es eigentlich nur sein, dass er bald wieder im Oktagon steht. Ja, müsste eigentlich schon im Ring stehen gerade. Ja, ja, genau. Das ist auch mit Ronda Rousey, ich auch irgendwie, ich hab bis zuletzt daran festgehalten, zu sagen, dass Ronda Rousey wahrscheinlich nicht zurückkehren wird in den Octagon. Und jetzt, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Doch, ja, jetzt gehe ich wirklich davon aus, dass sie vielleicht dieses Jahr noch in Las Vegas am 30.12. wieder antritt, aber spätestens nächstes Frühjahr, weil Dana White auch da wieder gesagt hat, naja, wir sind uns nicht sicher, ob die zurückkommt. Das wäre unter Umständen der größte Kampf ever für die UFC, wenn Ronda wieder zurückkommt, aber sieht nicht so gut aus und so. Das ist für mich immer so ein Indikator, dass es genau andersrum ist, dass Ronda schon angerufen hat und schon mal nachgehakt hat, wer denn der nächste Gegner sein könnte. Also, oder die nächste Gegnerin, muss man es natürlich genderkorrekt hier sagen, ist ja klar. Ja, aber es wird interessant sein, so oder so, ob jetzt Rumble gegen DC oder auf Jon Jones trifft, ein großartiger Kampf wird es werden und diese Light Heavyweight Division, der ist es einfach nur zu gönnen, dass irgendwo ein großartiger Kämpfer hinzustößt und für Action in dieser Division sorgt. Ähnlich wie vielleicht in der Welterweight Division, auf einmal tauchte ein Cowboy auf, und zwar Donald Cerrone, und der sorgt für mächtig Wirbel in dieser Division. Und ich denke mal, du stimmst mir zu, wenn ich sage, damit hat keiner gerechnet, dass er Rick Story in der ersten Runde, war die erste Runde, oder? Ja, ausnockt. Nee, das war zweite Runde. Was, die zweite? Ja. Okay, dann war es die zweite. Die Frage ist natürlich, wie geht's für Cerrone weiter? Er hat sich ja schon so ein bisschen bereit erklärt, mal gegen Eddie Alvarez zu kämpfen. Er hat ihn besiegt und würde jetzt gerne gegen Alvarez in New York kämpfen. Ich denke mal, das können wir ausschließen, dass es zu diesem Kampf kommt. Aber dennoch, wie geht's für Cerrone weiter? Hat gestern Nacht unterschrieben für 8 weitere UFC-Kämpfe. Also das Thema ist durch. Er wird nicht zu Bellator gehen. Ich habe mir anders als Rory McDonald. Ja, das ist auch noch ein Thema. Damn. Absolut. Das war, da habe ich nicht mit gerechnet. Direkt vor. Ziehen lassen. Überrascht dich, dass die UFC sagt, der kann gehen? Ja. Ja. Also, ja, einerseits schon, aber wenn ich mir jetzt alle Rory McDonald-Kämpfe nochmal so vor Augen führe, dann, ich glaube, ganz ehrlich, es kommt natürlich darauf an, was hat Bellator da auf den Tisch gelegt. Ja, also es wird mit Sicherheit dann doch schon einiges gewesen sein. Ich glaube, dass die UFC dieses Risiko bei Rory McDonald eingehen kann. Ich glaube nicht, dass das so ein großer Star ist, dass die UFC da Angst haben muss, dass Bellator jetzt den Großangriff startet. Und andererseits hat Rory halt auch so ein bisschen an Momentum aktuell verloren. Und vielleicht sagt sich die UFC, lass den mal zu Bellator gehen. Ich meine, früher war das immer so, wenn du bei Bellator warst, das war's. Du kommst nicht mehr in die UFC. Aber das hat sich ja auch so ein bisschen geändert. Auf was ich hinaus will, ist, vielleicht sagt die UFC, lass den erstmal ein bisschen bei Bellator rumalbern und dagegen wirklich sehr, sehr schwache Gegner kämpfen. Und irgendwann kommt er dann wieder zurück in 1-2 Jahren. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, dass sie sowas machen. Weil in der Welterweight Division ist für Rory so ein bisschen der Ofen aus gerade. Ja, trotzdem, also erstens ist jetzt sein zweiter Kampf gegen Lawler, der nun echt auch wirklich ein Klassiker für die Geschichtsbücher gewesen ist, ist nicht so lange her. Und also jemanden, der sowas für dich leisten kann oder so mal ziehen zu lassen, habe ich nicht erwartet. Er ist unbestritten einer der besten Welterweights auf dem Planeten. Ja. Insofern, und noch vergleichsweise jung, also so jemanden abzugeben, da verlierst du halt einfach auch ein Stück Legitimität. Und so sehr ja. Die UFC aktuell auf diesem Hauptsache die Ratings-Stimmen-Kurs ist, finde ich es schon gefährlich, solche Leute abzugeben. Genauso auch wie bei Benson Henderson damals. Weil wenn Bellator solche Leute einsammeln kann, dann haben sie auf einmal einen Maßband für ihre anderen Kämpfer. Ganz viele Leute denken, alles, was bei Bellator rumschimmelt, ist halt zweitklassig. Und da kann man quasi erstmal nichts gegen sagen, solange Bellator innerhalb von seinem eigenen Mikrokosmos funktioniert. Wenn aber Leute wie Rory McDonald bei Bellator auftauchen, die erwiesenermaßen Elite sind innerhalb der UFC und dann da verlieren, dann sieht man automatisch damit, dass Bellator eben auch wirklich hochrangige und ernstzunehmende Kämpfe hat. Und zum Beispiel, ich glaube, der Korishkov ist das in Welterweight bei Bellator. Der ist nicht schlecht. Also der hat ja, Benson Henderson hat gegen den schon auch verloren. Ja. Und wenn der jetzt den McDonald auch noch schlägt, dann ist er legitimerweise als ein Top 3 oder mindestens 5 Welterweight zu sehen. Das war vorher nicht der Fall. Vorher konnte man sagen, ja, Benson Henderson ist eigentlich ein Lightweight und die anderen Leute innerhalb von Bellator, die kann man halt auch nicht so richtig einschätzen. Aber sobald halt ein Rory McDonald da ist und sollte der verlieren und sollte der nicht irgendwie jetzt da automatisch Champion werden sozusagen, dann wird's halt sofort schwierig. Und es gab sehr viele Fälle, wo wir gedacht haben, die gehen rüber und der ist ja da Instant Champion. Und dem war dann nicht so, ja. Von daher, ja, keine Ahnung, mal gucken. Also wenn jetzt Rory McDonald dort alles dominiert und so, dann würde ich auch sagen, das ist nicht so schlimm. Der war garantiert nie ein richtig großer Star und so. Aber das ist halt insofern gefährlich, weil es halt Bellator sehr stark legitimieren kann, wenn Rory McDonald dort nicht Champion wird. Ja, wenn man es jetzt mal überspitzt ausdrücken möchte, sind zwei der besten fünf Welterweight-Kämpfer, Ben Askren und Rory McDonald, die würde ich beide so in den Top 5 sehen, nicht bei der UFC. Gab's, glaube ich, in den letzten Jahren nicht allzu oft, dass zwei der Top 5 Kämpfer der Division nicht bei der UFC unter Vertrag stehen. Das zum einen und zum anderen, das wurde mir auch erst jetzt wieder durch Luke Thomas bewusst, um den wieder auszupacken. Du lässt so Leute wie Rory McDonald ziehen, bereitest aber andererseits so Typen wie CM Punk eine Bühne. Also das macht natürlich dann auch so ein bisschen komischen Eindruck auf deine oder auf den Sport an sich, ja, dass du halt die Besten nicht zu dir holst, weil sie nicht genügend Unterhaltung bieten, oder bei Rory McDonald irgendwie bist du nicht bereit, die Kohle auf den Tisch zu legen, aber andererseits holst du halt irgend so einen Hobbyfighter in deinen Roster, weil der halt eine gewisse Gefolgschaft hat. Also das hat auch so ein bisschen den Geschmack, muss ich sagen. Es wurde mir erst bewusst, als ich das gelesen habe im Artikel von Luke Thomas, dass er das so explizit halt gesagt hat. Überleg dir mal, beides sind Welterweights, Rory McDonald und CM Punk. Der eine, dem wird gesagt, du kannst zu Bellator gehen, und der andere startet mit 0-0 Pay-Per-View gegen Mickey Gall. Also, ja, ist schon interessant, wenn man ehrlich ist, aber auch nicht so überraschend. Ja, ja, aber das, du weißt ja genau, das, also da hat er schon recht. Also vor allem, also das, die, erstens ist es natürlich so ein Ding, hey, eure Prioritäten sind irgendwie ein bisschen falsch geeicht. Ja. Und vor allem, wenn du solche Sachen machst, wie das mit CM Punk zum Beispiel, wenn du solange du halt trotzdem auf der anderen Seite auch erkennbar einfach die Besten bei dir halten willst, ja, und auch von den Paarungen her immer wieder versuchst, wirklich legitime Champions zu küren, dann hast du ein Gegengewicht. Und je stärker sie das aufweichen, also auch zum Beispiel, indem sie dann halt, keine Ahnung, jetzt bei McGregor ist inzwischen erwiesen, dass er tatsächlich auch die Fähigkeiten dafür hat, aber da gab es ja auch lange Zeit Zweifel, ob sie ihn nicht einfach nur durch, sage ich mal, vorteilhafte Paarungen zum Titel geführt haben, ja. Und wenn sie dann auch noch sowas anfangen, dann finde ich, entwerten sie so ein bisschen die Legitimität dieser Organisation. Und das ist halt schon ein Weg, der zumindest ein bisschen gefährlich ist. Ja? No. Und auch je mehr Leute wie McDonald oder Henderson oder sonst was bei Bellator sind, desto eher ist es auch zum Beispiel für die Fighter eine Alternative, dorthin zu gehen, weil sie ernstzunehmenden Wettbewerb haben. Also ich glaube, für einen nicht ganz unerheblichen Teil der Kämpfer ist es ja auch wichtig, sich wirklich beweisen zu können als einer der Besten in der Welt. Und wenn so eine Organisation niemanden anbieten kann, der dir den Ruf einbringt, wenn du ihn schlägst, dann ist das für dich ja auch einfach nur so aus einer Wettkampfperspektive nicht wirklich attraktiv, wenn du sozusagen ins Kinderbecken gehst, ja, und da mit Schwimmflügelchen zu schwimmen. Aber wenn jetzt natürlich dann auf einmal da Leute sind, die anerkannt Weltklasse sind, dann ist es für dich auch nochmal einfach nur eine weitere Hürde, die aus dem Weg geräumt wird. Jetzt nicht nur monetär, sondern eben auch vom Ansehen her, vom Ruf, den du erwerben kannst als Kämpfer und von dem, was du dir selbst beweisen kannst, indem du dort bestehst. Und all das sorgt halt dafür, dass Bellator dann halt Stückchen für Stückchen immer mehr zu einer ernstzunehmenden Alternative wird. Ja. Und gerade deswegen hätte ich auch gedacht, dass sie halt jemanden wie den McDonald nicht ziehen lassen. Also wenn der schon älter gewesen wäre oder sonst irgendwie. Es gibt ja Leute, die zum Beispiel auch sagen, ja, diese Verletzung da mit seiner Nase, die hat ihm ja im letzten Kampf erkennbar Probleme gemacht und so. Vielleicht weiß die UFC irgendwas über den medizinischen Zustand von Rory McDonald, was wir nicht wissen. Und hat ihn deswegen ziehen lassen. Da tue ich mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass das tatsächlich so ernst zu nehmen sein soll, dass da tatsächlich das jetzt irgendwie ein Beweggrund war. Und na gut, bei Ben Askren zum Beispiel ist es eindeutig. Wobei, da muss man natürlich immer sagen, der ist halt potenziell Top 5 Welterweight. Ja, der hat halt das Problem, dass er noch nicht das Resümee hat, wo man das ganz klar einordnen könnte. Aber jetzt zum Beispiel, wenn sie jetzt Askren zurückholen und der wrestelt Rory McDonald auch über den Haufen, dann wissen wir es halt. Das ist halt echt das Problem. Also die UFC kann sehr leicht agieren mit diesem, wir sind die Besten und alles andere ist quasi nur das Kopfzeug, das wir nicht haben wollten, solange es halt nicht diese Vergleichsmaßstäbe gibt. Und wenn sie jetzt aber Bellator quasi Leute zur Verfügung stellen, bei denen es keine Ausreden gibt, bei denen man noch nicht sagen kann, die waren eh schon auf dem absteigenden Ast, die waren nicht mehr so gut, wie sie mal waren, dann gibt's auf einmal einen ernsthaften Vergleichsmaßstab. Und wenn dann die Leute innerhalb von Bellator gegen solche Leute gewinnen, dann weißt du halt, okay, die würden auch in der UFC 80% zumindest von den Leuten in der Gewichtsklasse platt machen. Und das, finde ich, ist halt für die UFC schon problematisch. Ja, und ein Indikator ist natürlich auch Eddie Alvarez, der erste, der von Bellator zur UFC gekommen ist und da Champion geworden ist. Sowas gab's früher halt nicht. Also das ist mit Sicherheit auch noch was. Und was mich natürlich, wenn mich wirklich verstört daran, dass Rory weg ist, ist, dass natürlich so ein bisschen Tiefe fehlt dann in der Welterweltdivision. Nicht nur, weil Rory McDonald fehlt, sondern es steht ja auch zum Beispiel Lawrence Larkin noch im Gespräch, dass er vielleicht auch zu Bellator gehen könnte. Er hat ja auch jetzt keinen Vertrag mehr bei der UFC. Eine super Winning Streak zuletzt hingelegt, mit Neil Magny einen richtig guten besiegt. Ich sehe aber gerade, obwohl Lawrence Larkin Neil Magny besiegt hat, ist er in den Rankings noch hinter Neil Magny. Auch interessant. Und gleich noch nicht updated. Doch, das die war sind, übrigens doch, doch. Auch eine Verarztung. Die sind geupdatet. Ich guck gerade, das sind die neuen Rankings. Okay. Ah, unfassbar. Ja. Aber da gibt's auch zweimal die Nummer 7 und zweimal die Nummer 10. Also von daher weiß man noch nicht so richtig, ob sich da noch was ändern könnte vielleicht. Aber dennoch, das war übrigens echt überraschend, ne? Also hätte ich nicht gedacht, dass er den Magny so leicht platt macht. Das war, ja, also da war ich vor allem mit welcher Leichtigkeit er Magny da verarztet hat, muss man im Endeffekt sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Also Lawrence Larkin ist immer jemand, ja, der ist okay, denkt man so, und der gewinnt auch seine Kämpfe, aber das ist kein Top 10 Welterweight. So war immer meine, ja, so habe ich mir immer Lawrence Larkin vorgestellt. Aber wenn ich das jetzt gesehen habe, und jetzt will ich aber schon mal gerne so einen Kampf gegen Cerrone sehen oder gegen Hendricks oder so, das würde mich schon reizen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich hinaus wollte, ist, in dieser Welterweight-Division haben wir jetzt Tyron Woodley als Champion, der hat Robbie Lawler besiegt. Also ist die Option erstmal weg, sage ich jetzt mal. Dann hast du Stephen Thompson und dann kommen halt schon so relativ alte Kämpfer, so was Kampfjahre angeht, wie Maya und Condit. Ja, dann hast du Gastelum, der mal hü und mal hot ist. Hendricks müssen wir auch mal abwarten. Aber was ich hinaus will, ist, du musst schon wirklich dann bis zu Platz 7 runtergehen, dass du einen Donald Cerrone bekommst, ja, der wieder ein Name ist, den ich mir da als Herausforderer vorstellen kann. Also sprich, die Division bekommt natürlich dadurch auch das Problem, dass, also wenn solche Kaliber wie Rory McDonald geht, dass die Tiefe fehlt. Und das ist natürlich eigentlich nicht im Interesse der UFC. Eigentlich möchtest du ja ständig hoch qualifizierte Kämpfer da irgendwie sehen, die um den Titel oder um Titelchancen kämpfen. Und bin mal gespannt, wie sich das dann so entwickelt. Eben, wie du sagst, wenn dann auch andere Kämpfer nachziehen und hinterhergehen und auch zu Bellator wechseln. Also ich denke mal, so ein Larkin, wenn der jetzt zu Bellator geht, wäre doch auch nochmal eine Ansage, jetzt gerade in seinem aktuellen Status. Ja, und vor allem halt, also der Einzelne ist halt nie das Problem dann hinterher, aber je mehr das werden, ne? Je mehr das werden und je legitimer dann hinterher irgendwo auch vielleicht nur eine einzelne Gewichtsklasse wird bei Bellator. Ne? Also das ist halt auch so ein Ding. Weißt du, wenn Rory McDonald da irgendwo kämpft, dann will ich das sehen. Und wenn Benson Henderson da irgendwo kämpft, dann will ich das sehen. Und von seinem Gegner habe ich dann vielleicht teilweise noch nie gehört, aber danach weiß ich dann, was das für einer ist. Und wenn der dann auch noch gewinnt oder so, dann denke ich vielleicht schon so, oh, okay, dich merke ich mir. Ne? Und das ist so ein bisschen der Effekt. Deswegen sind ja solche Leute auch so wichtig. Das ist ja auch innerhalb der UFC. Ganz viele von den ganzen Newcomern, wenn die dann untereinander kämpfen am Anfang, dann ist das so ein Ding, das schaust du dir an und du denkst, das war ein guter Kampf und du kannst dir vielleicht schon so ein bisschen was mitnehmen, weil du siehst ja auch, wie der sich anstellt. Aber eigentlich ist es meistens so, du brauchst diesen Kampf gegen irgendeinen Etablierten, von dem du genau weißt, was du hast. Und wenn dann einer zum Beispiel gegen hier, keine Ahnung, die... Dann nimm doch einfach das Magny-Beispiel. Das war jetzt für mich so, Larkin besiegt Magny. Das ist eine gewisse Ansage. Ja, genau, so war es halt, ja. Oder aber halt zum Beispiel diese ganzen etablierten Gatekeeper-Typen, ja, die es ja in jeder Division gibt. Also wie gesagt, also wenn halt früher einer gegen, keine Ahnung, Josh Neal gewonnen hat oder sonst irgendwen, dann hast du gedacht so, oh, okay, also das ist halt, weißt du, oder Mike Pyle oder, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Sam Stout und Tim Means und so. Diese ganzen Typen, die halt so, wo du weißt, okay, das ist eine richtig zähe Sau und der kann eigentlich in allen Bereichen, kann er was, ja. Er ist halt nur nicht so die ganz oberste Spitze des Eisbergs. Das sind so die Leute, wo, wenn die Leute diese Hürde genommen haben, dann denkst du so, oh, okay, ja, jetzt, da muss man tatsächlich anfangen aufzupassen. Und alleine dafür, also genau solche Leute sind halt echt extrem wichtig. Leute, mit denen du was anfangen kannst und die, wo du weißt, okay, wenn jemand es schafft, den zu besiegen oder sowas, dann ist es tatsächlich wert, dass du mal anfängst, so dir genauer anzuschauen, was das für einer ist, ja, weil dann ist das jemand, der möglicherweise vielleicht hinterher sogar irgendwo einen Titelkampf hat und so weiter und so fort. Das ist halt gerade wichtig für Leute, die halt nicht von sich aus irgendwie hervorstechen, sei es dadurch, dass sie irgendwie vom Kampfstil her spektakulär sind oder von der Persönlichkeit oder sonst irgendwas. Von daher bin ich mal, also keine Ahnung. Also jetzt zum Beispiel auch hier, wie heißt er? Cody Garbrandt, ja? Ja, ja. Haben wir ein Thema? Wenn er sowas wie den Takeya Mizugaki war, ne? Mhm. Das ist halt schon so ein Fall, wo du denkst so, okay, ich weiß nicht, ob jetzt, hier gibt's ja jetzt so viele Leute, die jetzt schon drüber reden, ob der einen Titelkampf gegen den Cruz kriegen soll, wo ich sagen würde so, ja, ich meine, okay, der Cruz hat seinen Titelkampf auch gekriegt, nachdem er, aber, ne? Aber viel deutet wirklich darauf hin, dass es zu diesem Kampf kommt. Ich vermute mal, dass, weil Garbrandt ist ja Team Alpha Male und das ist natürlich so, glaube ich, so eine Promotion-Geschichte, die UFC attraktiv findet, zu sagen, hey, das ist hier schon wieder das Camp und dann ist der Cruz der Team Alpha Male Killer und so. Aber also kann ich mal kurz erzählen, was ich jetzt gelesen habe, dass die UFC angeblich daran arbeiten würde, TJ Dillashaw gegen Uriah Faber und Cody Garbrandt gegen Dominic Cruz auf dieselbe Karte zu packen. Und man liebäugelt dann natürlich dann mit Sacramento. Und wenn, also, weil da gibt's ja, wann ist klar, im Dezember oder so, jetzt muss ich mal gucken, ich gucke hier mal nebenbei, wann das Event sein soll. Ich glaube im Dezember, Anfang Dezember oder so. Der ganze Kalender wurde ja auch jetzt während 202 für den Rest des Jahres bekannt gegeben. Ein bisschen viel, finde ich. Vor allem dann wieder diese Doppel-Events an einem Tag. So, also, was haben wir denn hier? Der ist noch nicht geupdatet bei Sherdog. Da müssen wir nochmal gucken. Ist ja auch wurscht, wann das genau stattfindet. Ja, aber das wird so, damit wird geliebäugelt. Ja. Das ist natürlich, also wenn sie das hinkriegen, ist natürlich schon cool. Weißt du, einmal hier wieder Cruz gegen Team Alpha Male und der Bruderkampf zwischen Dillashaw und Favor, das wäre natürlich schon eine ziemlich gute Konstellation für die. Also da kann man nichts gegen sagen. Der Plan ist nicht schlecht. So, jetzt habe ich ja auch endlich meinen Kalender, sag ich mal. Ach nee, das ist ja vom letzten Jahr. Also, dann lassen wir es jetzt. Also, aber das ist das, was man so hört. Ja. Aber ich sehe es auch so bei Garbrandt, um da nochmal drauf zurückzukommen. Natürlich, sehr beeindruckend der Sieg gegen Mizugaki, gar keine Frage. Aber wenn ich so insgesamt sein Kampfresümee angucke, es fehlen die wirklichen Top-Contender in seiner Division. Da hat er gegen noch überhaupt niemanden gekämpft, der jetzt da von Rang und Namen ist. Der Typ wirkt so, als ob er wirklich was reißen könnte in der Bantamweight Division, aber so ein Sieg gegen Brian Caraway oder auch gegen Dillashaw, gegen Asansau, das fehlt ihm einfach. Und wenn er das Kaliber mal gekämpft hat und auch besiegt hat, dann sage ich, okay, Titelkampf gegen Cruz geht in Ordnung. Aber so bleibe ich dabei. Es muss eigentlich zunächst Cruz gegen Dillashaw nochmal stattfinden, weil der Kampf so eng war und auch so gut war, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum die UFC da so mit hinterm Berg hält und so abwartend ist. Ja, also dieser Kampf, der macht für mich nur Sinn. Vor allen Dingen Dillashaw besiegt Asansau da relativ beeindruckend bei 200 und ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das keinen interessiert oder weiß nicht, geht dir das so, dass du keinen Bock hast auf Cruz gegen Dillashaw 2? Ich würde es abfeiern. Ich finde es cool, ist bestimmt ein guter Kampf. Der erste war fantastisch, aber ja. Umgekehrt, ehrlich gesagt, also die Konstellation, über die wir eben gesprochen haben, finde ich natürlich tatsächlich, also das ist, glaube ich, echt die bessere Wahl. Also erstmal dieser Dillashaw gegen Faber-Kampf, der ist halt wegen der ganzen Vorgeschichte, ist das natürlich genau die Sorte, worauf die UFC promotionmäßig abfährt. Ja, also ja. Die lieben ja diese ganze Bad Blood-Vermarktung. Und wie viele blöde Fight-Documentaries oder die Werbefilmchen, die sie im Vorfeld veröffentlicht haben, liefen schon sogar unter genau dem Titel. Seit Tito Ortiz gegen Chuck Liddell gab es, glaube ich, 2 oder 3 Fälle, wo das genauso betitelt wurde. Jetzt zuletzt auch Nate Diaz gegen Conor McGregor. Und von daher, das ist natürlich für die genau das, was sie gerne machen. Und dann hast du halt auch nochmal bei Cody Garbrandt diesen Fall, wo du sagen kannst, so, hey, das ganze Team hasst den Cruz und Cruz hat die immer verhöhnt als die es nicht gebacken kriegen. Das heißt, du hast quasi 2 in einem. wenn du es so rum machst. Und wenn du jetzt umgekehrt aber erstmal TJ Dillashaw gegen Cruz kämpfen lässt, dann ist, was ist dann für Garbrandt übrig? Dann hängst du da in der Luft. Also du kriegst halt aus UFC-Sicht kriegst du halt zwei Kämpfe, die du mit deinem Lieblingsthema vermarkten kannst. Für Sacramento so wäre es natürlich dann auch noch mal unglaublich stark als Heimatstadt von Team Alpha Male in der neuen Arena und so. Also das wäre natürlich wirklich dann noch mal das Sahnehäubchen sozusagen. Und auch das Ergebnis ist natürlich entsprechend. Also entweder Cruz gewinnt, wovon ich ausgehen würde, außer er fängt sich halt dann irgendwie früh eine von Garbrandt und kippt um. Das macht es übrigens interessant. Das macht diesen Kampf so interessant, dass Garbrandt ihn nur einmal treffen muss. Da ist halt wieder so eine Anthony-Johnson-Paarung, ne? Mhm. Und aber auf jeden Fall, ich würde halt davon ausgehen. Oder? Das heißt so, dann gewinnt halt Cruz und dann gewinnt garantiert Dillashaw. Ja, und dann haben wir unser Rematch sowieso. Oder aber umgekehrt, wenn halt Garbrandt gewinnt, dann ist es wiederum egal. Dann hast du schon wieder das Ding, wo der Champion gegen seinen eigenen Teamkameraden antreten muss. Das ist auch wieder was du wahrscheinlich ganz gut vermarkten kannst. Also ich glaube halt, das ist halt so ein Ding, wo die UFC, wenn sie diese ganzen Möglichkeiten durchdekliniert, recht hat zu glauben, dass damit werden sie am Ende halt immer gewinnen. Also ich bin gespannt, für was sie sich entscheiden werden, aber das habe ich ja gerade schon angedeutet, der Kalender wird auf jeden Fall voll sein, so oder so, ob man in Sacramento jetzt diese beiden Kämpfe hinbekommt oder nicht. Ich suche die ganze Zeit, ich will jetzt endlich wissen, wann das ist. Ich suche hier immer noch, wann Sacramento ist, aber jetzt habe ich es, am 17. Dezember. Jetzt habe ich es gefunden. Also es ist schon noch eine Weile hin. Es wäre natürlich eine lange Pause für Dominic Cruz, aber ist ja sowieso jemand, der in den letzten Jahren viele Verletzungen erlitten hat. Vielleicht tut's ihm auch gut, noch mal ein bisschen durchschnaufen zu können. Hoffentlich verletzt er sich nicht wieder. Aber ja, hat er letztes Mal auch schon wieder rausgehumpelt. Ja, genau. Aber er hat ja gesagt, dass das nicht so gravierend wäre. Hoffen wir mal, dass es so ist. Ja. Dennoch, es wurde ja bekannt gegeben, das habe ich gerade eben schon angedeutet, dass der Kalender für 2016 vervollständigt wurde. Und mir ist natürlich aufgefallen, dass es wieder ein Wochenende gibt mit zwei Events, was ich immer wirklich völlig bescheuert finde und auch total überflüssig. Findest du auch, dass das so ein bisschen too much ist in letzter Zeit oder überhaupt jetzt so die zweite Jahreshälfte, dass es zu viele Events gibt und so ein bisschen man selber die Spreu vom Weizen trennen muss? Das Problem ist ja meistens nicht zu viele Events. Also für mich als MMA-Fan gibt es ja sowas wie zu viele Events nicht. Es gibt halt nur zu viele Kack-Events. Ja. Und das ist dann halt manchmal ein Problem. Also zum Beispiel so cool dann hinterher die, was war es neulich? Caceres gegen... Caceres gegen den, der gewonnen hat. Wer war denn das? Ja. Hier Rodriguez. Ja. Ja, also so cool die Karte am Ende gewesen ist. Aber solche Dinge, da sitzt du halt am Anfang davor und ich bin aktuell, ich krieg's zeitlich nicht mehr hin, so hardcore zu sein wie früher. Früher kannte ich halt jeden und hab halt auch irgendwie die Leute auf den frühesten Prelims habe ich mir noch zweimal angeschaut und hab mal gegoogelt, was die vorher gemacht haben und sonst irgendwas. Das kriege ich zeitlich nicht mehr hin. Das bedeutet, es gibt viel mehr Leute, die müssen zwei, dreimal in der UFC kämpfen, bevor sie mir wirklich ein Begriff sind. Und ich sagen kann, ach, das ist der und der von dem und dem und das habe ich gesehen und das war cool. Und deswegen, also solche Karten, von denen, wenn es zu viele gibt, das ist sowas. Da bin ich zumindest so als Fan in so einer blöden Position, weil ich da sitze und immer denke, ich will eigentlich schon zumindest alles sehen, was an UFC-Zeug erscheint. Aber dann ist es halt so Zeug, wo du davor sitzt und denkst dir so, oh, kenne ich nicht. Könnte genauso gut eine Bellator-Karte sein. Und dann, ja, vielleicht gucke ich doch nur die Main-Card und ach Gott, selbst die Main-Card-Kämpfe sind nicht so richtig aufregend und so. Das ist halt das Problem. Genau. Am ehesten. Also wenn die jetzt, keine Ahnung, eine UFC 196, die können sie jedes Wochenende machen und zweimal am Mittwoch, ey, das macht mir überhaupt nichts. Ja, bei den Doppel-Events ist es ja meistens so, du hast dann, das sind dann meistens auch noch große Cards, du hast dann 26 Kämpfe und irgendwie vier sind relevant für, also wirklich jetzt Kämpfe, auf die du hinfieberst und der Rest sind unter Umständen dann Kämpfe, die sehr gut sind und unterhaltsam sind, aber die haben erstmal überhaupt keine Relevanz. Oft ist es ja dann auch so, dass das Kämpfer sind, die dann wirklich nur in ihrer Region antreten. Das hat man ja auch immer hier in Deutschland, das Phänomen, dass man dann immer dieselben Fratzen sieht. Und mir, ganz ehrlich, mir geht es schon auf den Nerv, wenn ich jetzt deutsche, es gibt ja nur eine große deutsche Pressevertretung mit Ground and Pound, wenn ich das immer lese, wie die das abfeiern, Hamburg, ja, freue ich mich auch, dass die UFC in Deutschland ist, aber die Card ist halt für mich nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man aber nächste Woche nochmal drüber reden. Gut, ich Ich bin, wie gesagt, eher ein Fan von weniger als mehr, ganz klar. Auch wenn ich gerne UFC-Events gucke, habe ich nicht das Gefühl, dass wenn man, sag ich mal, 2 Wochen Pause macht zwischen jedem Event oder mindestens mal 1 Woche Pause hat, also ich meine praktisch immer 1 Wochenende auslässt, dass das irgendwie ja schaden würde, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Hat man jetzt im Vorfeld zu 202 gesehen, diese Woche Pause hat gereicht, um wirklich wieder richtig heiß zu sein auf dem Event. Natürlich 202 war sowieso jeder heiß, aber so eine Woche Pause dazwischen ist eigentlich immer nicht so schlecht, so ein Wochenende ohne UFC, finde ich jedenfalls. Also mir ist es ein Ticken zu viel, aber ich werde es trotzdem wieder gucken. Da bin ich dann doch zu großer Fan, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, ich komme nicht umher. Also das ist, ich habe ja jetzt selbst meinen Urlaub so ein bisschen so hingedeichselt, dass ich 202 gucken kann. Denn nach dieser Sendung, heute Nachmittag, eigentlich heute Abend, nach dem Fußballspiel, ich bin ja VfB Stuttgart-Fan, da muss ich nachher noch das Zweitligaspiel gucken. Und danach geht's nochmal für 5 Tage in Urlaub. Und eigentlich war das so geplant, dass wir vom ersten Urlaubsort zum zweiten Urlaubsort fahren. Und dann habe ich ja gesagt, nee, das müssen wir irgendwie anders machen, weil das 202, kommen wir nochmal zwischendrin nach Hause, kannst du auch waschen. Dann geht's nochmal los. So wird das bei mir zu Hause hier. Wäsche machen, während ich UFC schaue. Ja, naja, ich muss ein paar Klischees hier bedienen als UFC-Fan. Sehr schön. Also ja, keine Ahnung, aber dann verpasst du ja Condit und Maya. Nee, Gott sei Dank nicht, denn bei meinem ersten Urlaubsort gab es so ein kleines Internetproblem. Da gab es höchstens Edge mit einem Strich und da, wo ich jetzt bin, gibt's WLAN. Also, wo ich jetzt hinfahre. Von daher verpasse ich das. Gutes WLAN ist, ne? Ja, also da war ich schon mal, kann man gucken. Da habe ich zum Beispiel den ersten Cormier gegen, oder nicht den ersten, sondern den einzigen Cormier gegen Jon Jones Kampf geguckt vor 1,5 Jahren oder wann das war. Ja, siehst du, das ist der MMA-Fan, der gut geplant hat. Ja, was glaubst du, wer macht's? Maya Condit ist echt extrem schwer. Ich meine, dass es ein 5-Runden-Kampf ist, kommt, glaube ich, Condit zugute. Maya wird halt in den ersten beiden Runden hart am Takedown arbeiten. Da wird sich Condit, denke ich mal, mit schwer tun. Condit kann seine Gegner auslocken. Das spricht wiederum für ihn. Also das ist ein interessanter Kampf, kann aber auch mega öde werden, wenn Maya den da zu Boden wrestelt und dann am Boden mit seinem Jiu-Jitsu fertig macht. Und Maya ist ja ein Meister des Position over Submission Jiu-Jitsu, sprich, ich warte lieber ab, halte dich hier unten am Boden, irgendwann machst du einen Fehler, dann hab ich dich. Also, ich sage, wenn Maya diesen Kampf gewinnen will, muss er in den ersten 2 Runden Condit finishen, ansonsten gewinnt Condit entweder via TKO oder via Punkte. Weil ich glaube, ab der 3. Runde wird Maya konditionell ein bisschen abbauen. Rory McDonald hat das mal schön gezeigt, wie man Maya fertig machen kann, 1. Runde überstehen, danach wird er immer schwächer. Ja, deswegen, ich tendiere zu Condit, aber würde mich natürlich nicht wundern, wenn Maya eine Submission auspackt, die uns mit den Ohren schlackern lässt. Spricht echt irre für Maya, dass es überhaupt eine Situation ist, in der man darüber unsicher ist, wer das gewinnt. Ich behaupte, hätten die sich 3 Jahre früher getroffen, hätte man gesagt, Condit, sag zu, aus die Maus. So wird ihn wie Nate Marquardt direkt aus den Sandalen kloppen. Das spricht echt für Maya, muss ich sagen. Ich bin aber ehrlich gesagt, der war in der letzten Zeit, war er echt so gut. Und ach Gott, wäre es cool, wenn Damien Maya es nochmal schaffen würde, sich zu einem Titelkampf vorzuarbeiten. Aber meinst du, der würde einen kriegen, wenn er den Kampf gewinnt? So schnell nicht, aber ich meine, wenn er jetzt Condit schafft, wäre er zumindest in der Position, wo er ihn verdient hätte. Und wer weiß, keine Ahnung, wie es bei Welterweight weitergeht und ob er da nicht Glück hat. Weißt du, brauchst dich ja nur einer zum richtigen Zeitpunkt verletzen und schon hat er ihn. Aber selbst dann würde ich mich nicht wundern, wenn die UFC sagt, wir ziehen Cerrone Maya vor, obwohl der in den Rankings hinter ihm ist und eigentlich nur so ein Hobby-Welterweightler ist. Aber weißt du, wie ich meine, Damien Maya möchtest du eigentlich nicht als Champion haben, hat man so, wenn man die UFC ist. Was weißt du? Also ich habe kein Problem damit, wenn der beste Champion ist, egal unter welchen Voraussetzungen, ob das ein Wrestler ist oder ein Jiu-Jitsu-Kämpfer, egal wie unterhaltsam er ist, aber wir müssen uns nichts vormachen. Damien Maya ist kein Kampf, das wird halt nie so aussehen wie zwischen Nate und Connor oder so. Also es wird halt immer etwas, ja, stressfreier sein, sagen wir mal so. Ja, das kann schon. Wobei, also ich finde den Maya am Boden zu erleben, finde ich immer wieder geil, muss ich gestehen. Also es ist beeindruckend. Weißt du, diese ganzen, wie du schon gesagt hast, Leute, die sehr stark dieses Positionsgrappling betreiben oder sowas, das finde ich auch meistens relativ unattraktiv. Aber Maya ist halt auf einem Level von der Technik her, dass ich das echt gerne anschaue. Also was der macht, ist echt faszinierend und auch den Erfolg, den er in letzter Zeit gehabt hat, ist echt unfassbar. Und das ist so cool. Also auch wenn man sieht, auf was für ein Niveau der Meier ist, weißt du, wenn er Leute wie den Gunnar Nelson dann vorführt, ist halt echt irre. Sowas also, gucke ich mir auch gerne an, aber ja. So ein Ding wie gegen Matt Brown ist mir dann ein bisschen zu, ja, da kannst du mich nicht in den Ofen vorholen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, wenn ich jetzt so eine Competition habe wie gegen Gunnar Nelson, ja, wo du halt definitiv weißt, ey, das ist ein legiter Jiu-Jitsu-Kämpfer, der wirklich, das ist schwer für jeden anderen Welterweightler, den am Boden zu besiegen. Absolut, da stimme ich dir zu, Wahnsinn. Aber Matt Brown, der einfach nur da sitzt und im Endeffekt auf sein Ende wartet, das ist mir ein bisschen zu langweilig. Ja, das liegt aber an Matt Brown und nicht an Daniel Klar. Meyer. Und Absolut. Wenn er Champion wäre, dann hat er natürlich auch eine einen viel besseren Wettbewerb regelmäßig als Matt Brown. Von daher keine Ahnung. Aber ich tue mir sehr schwer damit zu glauben, dass Damien Meyer gegen Carlos Condit gewinnt. Carlos Condit ist eigentlich genau die Sorte Kämpfer, die Damien Meyer echt wahrscheinlich komplett dominiert, hätte ich erwartet. Klar, Condit hat so eine Takedown-Schwäche, aber umgekehrt hat er halt echt super Footwork und also keine Ahnung. Also und der müsste eigentlich im Stand-Up so überlegen sein. Also keine Ahnung, würde mich extrem faszinieren, wenn Damien Meyer es jetzt auch noch schafft, da zu gewinnen. Ich habe auch schon bei diversen anderen Kämpfen befürchtet, dass er da verliert, ehrlich gesagt. Selbst bei Matt Brown war ich mir sehr unsicher. Aber ja, keine Ahnung. Also da würde ich Condit als den klaren Favoriten sehen, so gerne ich den Meyer mag. Für Condit ist es halt eine sehr gute Möglichkeit, schnell wieder zu einem Titelkampf zu kommen. Wenn er wirklich Damien Meyer besiegt, hat er mit Tyron Woodley ja auch noch so ein bisschen eine Vergangenheit. Ja, da gab es ja damals die Situation, als sich Condit das Kreuzband riss und Woodley das Ding gefeiert hat, gesagt hat, naja gut, es ist halt ein Kampf und der eine, der hat eine Gehirnerschütterung, verliert deswegen oder ist bewusstlos oder weiß der Kuckuck und der andere, der reißt sich halt das Kreuzband, aber ich hab's halt, oder das ist halt mir zu verdanken, dass es so gekommen ist, deswegen ist es ein legiter Sieg und da gab es ja dann die Diskussion, ob man das dann auch als richtigen Sieg anerkennen kann, wenn sich ein Kämpfer im Kampf verletzt und deswegen den Kampf beenden muss, etc. pp. Sprich, hier ist noch sozusagen etwas zu klären zwischen Carlos Condit und Tyron Woodley und es würde natürlich auch ein interessanter Titelkampf sein, gar keine Frage. Und andererseits, Meyer gegen Woodley finde ich auch wieder interessant, weil Woodley hat die Takedown-Defense, denke ich mal, um so einen Meyer in Schach zu halten, hat auch die Power, aber weißt du, die Konstellation, Woodley mal in so einem Jiu-Jitsu-Kampf zu sehen am Boden, das würde mich natürlich auch sehr, sehr reizen. Also es ist so und so interessant, denke ich mal. Ich hoffe, ja, dass einer der beiden den Titelkampf bekommt, aber wahrscheinlich hat Wonderboy Stephen Thompson da erstmal bessere Chancen. Ja, toi, toi, toi, ey, ist das Stephen Thompson, das ist halt so ein Ding. Das ist so einer dieser Fälle, wo es mich dann echt frustriert, wenn die UFC jemand anderen dann den Vorzug gibt, weil der besser zu vermarkten ist, weil eigentlich Stephen Thompson wäre jetzt meiner Meinung nach derjenige, der den Titelkampf kriegen muss. Ja. Jetzt von mir aus, wenn George St. Pierre zurückkommt, dann kann man, finde ich, das zähneknirschend akzeptieren, dass jemand von so viel Rang und Namen und der halt auch einfach so viel erreicht hat, dass der den Vortritt erhält. Aber bei allem anderen würde ich die Nase rümpfen, ehrlich gesagt. Und Maya Woodley ist ehrlich gesagt für mich nur attraktiv, weil ich halt bei Maya so ein bisschen emotional investiert bin, weil ich den halt einfach cool finde. Ich finde, es wirkt halt auch einfach wie ein netter Kerl. Ist einer, der, das ist so ein Michael Bisping-Szenario, wo ich jemandem alleine den Erfolg wünsche, weil er schon so lange so hart dafür gearbeitet hat. Ansonsten fände ich das stinklangweilig, ehrlich gesagt, weil ich mir so sicher wäre, dass Woodley gewinnt, weißt du, weil es einfach genau das ist. Jemand mit Knockout-Power, sehr schnell und auch noch gutes defensives Wrestling, da würde ich Maya sowas von null Chance geben. Ich würde es trotzdem mit sehr viel Interesse anschauen und ihm die Daumen drücken und mitfiebern, aber ich würde nie erwarten, dass Maya gegen Woodley gewinnt. Das ist eine furchtbare Konstellation. So, wir reden jetzt gleich weiter über Pettis und Oliveira, aber jetzt mache ich was ganz Verrücktes. André, du musst jetzt allen Leuten erzählen, wo man dich finden kann in der großen, weiten Internetwelt, denn ich muss jetzt nämlich nur kurz unten bei mir was umschalten, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit oder noch eine halbe Stunde Zeit und bin dann wieder da. Es ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich für so einen Podcast, aber ich denke mal, die Situation kriegen wir hin. Du kannst ja, erzählst einfach den Leuten was von deinen anderen Projekten. War, ne? Ja. Dann, okay. Ich mach das. Wir kriegen das hin. Die Bühne gehört dir. Ja, sehr gut. Ja, super. Meine Damen und Herren, Sie willkommen zu meinem neuen Podcast MMA Radio. Ja, ich hoffe, Sie waren bislang unterhalten. Ich mache das so nebenbei. Hauptsächlich bin ich ja bei gamespodcast.de und spreche dort über Computerspiele. Und unser Claim ist ja immer, dass wir zwar, sage ich mal, unterhaltsam sind, aber wir versuchen immer auf einem relativ hohen Niveau über Computerspiele zu sprechen. Das heißt, falls da draußen Menschen zuhören, die sich für Computerspiele interessieren sollten, auf zur Webseite auf gamespodcast.de. Ansonsten, ehrlich gesagt, ist ja ein MMA-Podcast. Ich versuche jetzt mal die Lücke einfach mit MMA-Gequatsche zu füllen, ja. Was haben wir denn noch so auf der Karte gehabt? Ich glaube, wir haben jetzt dummerweise auf der letzten Karte schon das meiste durchexerziert. Ich habe vorhin schon mal Tim Means erwähnt übrigens. Ne? Tim Means fand ich ja auch, ehrlich gesagt, tatsächlich noch mal überraschend gut. Also nicht, dass man jetzt nicht schon wusste, dass der Means echt ganz gut sein kann. Aber meine Herren, also Sabah Homasi war für mich nicht jetzt jemand, wo ich da gesagt habe, ich habe einen guten, klaren Eindruck davon, was der kann und wer das ist. Aber hatte im Vorfeld immer gehört, so, der ist schon auch jemand, der zumindest jetzt im Stand-up eine Knockout-Gefahr darstellt, und habe eigentlich da mir auch immer so ein bisschen Sorgen gemacht. So, wer weiß, wie der Means da hinter sich dann präsentiert. Aber das muss ich sagen, das war ja auch eine sehr, sehr substanzielle Verarztung. Das fand ich sehr cool. Oh, und wir haben überhaupt nicht drüber gesprochen. Mein Gott, was war das für eine fantastische Kombo, mit der Cerrone seinen Kampf beendet hat. Ja, also ich hatte eigentlich vorher erwartet, dass Rick Story ein bisschen zu groß sein könnte für Donald Cerrone. Ist ja immer so ein Ding, wenn Leute, die so ein bisschen zwischen zwei Stühlen sitzen, was Gewichtsklassen angeht, wie Cerrone, dann eine Gewichtsklasse hochgehen, da denkt man dann häufig so, okay, aber was ist, wenn die gegen Leute antreten, die jetzt am oberen Ende dieser Gewichtsklasse sind? Ja, haben ja schon auch, glaube ich, in einer der früheren Folgen mal drüber gesprochen, dass halt Gewicht durchaus eine relativ große Rolle spielt. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, gerade Rick Story, gerade noch vielleicht mit, wenn er da mit gutem Wrestling oder so antritt, dass der einfach physisch zu dominant ist. Und meine Güte, also ich hätte erstens nicht gedacht, dass Donald Cerrone derart dominant gewinnt. Und ich hätte vor allem, also mein Gott, also das war eine der geilsten Kombinationen, glaube ich, die jemals in MMA zu einem Finish geführt haben. Also reminiscent auf von Nate Marquardt, der ja auch mal so eine super Finishing-Kombo hatte. Und ehrlich gesagt, Carlos Condit hatte mal so eine geile Kombo in seinem Kampf gegen Nick Diaz. Das war ja dann zwar kein Knockout, aber der ist halt auch einer, der halt diese irrsinnig coolen Kombos machen kann. Also wo dann halt wirklich auch mit verschiedenen Leveln im Angriff und verschiedene Arten von Schlägen so flüssig miteinander kombiniert. Fantastisch! Und ich höre, der Ricky ist wieder da. Die Finishing-Kombo von Cerrone war ja wohl der Hammer. Ja, das war für mich, das kann ich auch nochmal unterstreichen, wirklich eines der absoluten Highlights bei 202. Eine Vierer-Kombi oder Kombo so ins Ziel zu bringen, gegen so einen erfahrenen Kämpfer wie Rick Story, ist, also man kann es nicht hoch genug werten. Ich denke mal, jemand, der wie du selber Kampfsport betrieben hat, kann das auch noch ganz anders würdigen als jetzt jemand wie ich, der sich halt das Ganze am Fernseher anguckt und zwar schon so ein Verständnis hat dafür, wie schwer das ist, sowas hinzubekommen. Aber wenn man es selber mal probiert hat, merkt man, glaube ich, ganz schnell, wie limitiert man da ist und dass es manchmal schon schwer ist, zwei Schläge in Folge irgendwie irgendwo anzubringen. Doch, das hat mich sehr, sehr beeindruckt und darauf wollte ich ja vorhin auch nochmal kurz hinaus. Was macht man jetzt eigentlich mit Donald Cerrone? Gefühlt ist der ganz nah dran an einem Titelkampf in der Welterweight Division. Ich übertreibe jetzt ein klein wenig, aber mal ganz ehrlich, wie geht's jetzt weiter mit Cerrone? Aus meiner Sicht hat er noch ein oder zwei Kämpfe vor sich und müsste dann direkt um den Titel kämpfen in der Welterweight Division. Was ist es mit Cerrone? Der in den Titelkämpfen kackt er immer ab, aber wenn es so gegen herkömmliche Gegner geht, denkst du irgendwie, das ist der beste Kämpfer aller Zeiten? Ja, der ist halt, ne, es gab ja schon sehr häufig Leute, die halt unfassbar gut waren und offensichtlich dann aber vielleicht in einem Bereich dann zu defizitär oder halt denen fehlte so das eine Quäntchen, ja, um Champion zu sein. Da ist ja, die Liste ist ja relativ lang, was das angeht. Weißt du, John Fitch ist halt einer, der mir da sofort immer einfällt, wo man auch immer denkt, so, boah, ey, der war immer ganz, ganz kurz davor, hat's aber tatsächlich nicht geschafft. Keine Ahnung, zu einem gewissen Grad sogar Michael Bisping, der es jetzt dann doch noch geschafft hat, ja, wo man auch eigentlich längst den Haken dran gemacht hatte, der halt aber auch zum Beispiel ja einfach so überall gut war, aber man dachte immer halt nicht in einem Bereich herausragend genug, damit es klappen kann. Und bei Cerrone, keine Ahnung, er hat ja direkt eigentlich den Lightweight-Titelkampf gefordert. Das hängt, glaube ich, jetzt einfach ganz stark davon ab, ob McGregor den kriegt. Ich glaube, wenn McGregor nicht gegen Alvarez antritt, kann ich mir gut vorstellen, dass es Cerrone geben. Aber Nurmagomedov, was machst du mit dem? Dem lässt halt gegen irgendjemand anderen kämpfen. Nurmagomedov ist halt auch wieder so ein Hardcore-Fan-Favorite. der gerne dann halt irgendwo am Ende der Schlange steht, obwohl er da nicht hingehört. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann bei Nurmagomedov halt sagen, so, keine Ahnung, kämpft halt gegen Rafael Dos Anjos oder sonst irgendwas. Barbosa. Ja, das wäre auch ein cooler Kampf. Ja, also ich habe jetzt gelesen, dass die UFC wohl mal wieder ein Russland-Event plant und das soll Nurmagomedov headlinen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da gleich die Alvarez hinjagt, das wäre ein bisschen ungerecht. Deswegen, es deutet schon viel darauf, dass Alvarez auf McGregor trifft und wenn es dazu nicht kommt, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß halt nicht, ob du dann wirklich den Cerrone dann da wieder runterschicken kannst, weil er halt erst vor kurzem einen Titelkampf verloren hat und es gibt ja eigentlich mit Nurmagomedov eben dann einen klaren Nummer 1 Herausforderer, also dass ich würde es nicht machen, ich würde gucken, dass der in der Welterweight Division bleibt und dann vielleicht gegen so einen Calvin Gastelum antritt. Der ist jetzt vor ihm gerankt, ja, das macht für mich Sinn. Oder gegen Johnny Hendricks. Warum nicht gegen Johnny Hendricks? Cerrone gegen Hendricks. Wenn Cerrone den Kampf gewinnt, hat er einen ehemaligen Champion besiegt. In der Zeit hat vielleicht dann auch schon stell dir das mal vor, Stephen Thompson gegen Donald Cerrone? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das wäre wahrscheinlich der attraktivst mögliche Welterweight-Kampf in der Hinsicht. Aber also das Ding ist natürlich, wen haben sie denn Besseres für Alvarez? Also wenn jetzt nicht McGregor Alvarez wie prognostiziert als nächstes eintritt, wer ist denn tatsächlich besser jetzt rein von diesem Vermarktungsstandpunkt, nach dem die UFC jetzt primär zu agieren scheint? Und da fällt mir ehrlich gesagt keiner ein, der besser wäre als Cerrone. Sie haben außerdem eine super Vermarktungsmöglichkeit, weil Cerrone den ersten Kampf gegen Alvarez gewonnen hat. Das macht es automatisch interessanter. Also von daher, ich glaube, wie gesagt, wenn der McGregor-Titelkampf nicht zustande kommt, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie Cerrone den Titelkampf geben. Der und ist ja New auch York, So ein Company-Liebling, ehrlich gesagt. Der war sozusagen immer sehr kooperativ, was die UFC angeht. Also nicht immer, aber zumindest, sag ich mal, so oft belohnen sie ja das dann doch ab und zu mal. Das kann ich mir schon tatsächlich ganz gut vorstellen, dass sie dann sagen, alles klar. Und was auch interessant ist, er hat ja gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Und vielleicht war das eine der Bedingungen von Donald Cerrone. Kann man jetzt spekulieren. Ja, es ging jetzt relativ fix. Am Sonntag hat er noch gesagt, naja, er wird jetzt sich erstmal angucken, was für Angebote reinkommen. Und gestern Nacht wird dann bekannt gegeben, okay, er hat einen neuen 8-Kämpfe-Vertrag unterzeichnet. Also das ging ja dann schon sehr, sehr schnell. Und wer weiß, vielleicht hat die UFC gesagt, hier, bleib mal ganz ruhig, kämpfst du mal gegen Alvarez. Der Herr McGregor macht eine kleinere Pause. Kann ja sein. Das sind alles nur Spekulationen. Aber ich sag mal so, ich hätte kein Problem damit, Alvarez gegen Cerrone zu sehen, aber rein vom Wettkampf her wäre mir Nurmagomedov, also eigentlich wäre mir Ferguson gegen Alvarez am liebsten gewesen, aber da Tony Ferguson jetzt auf Dos Anjos trifft, ist das Ding erstmal durch und jetzt würde ich halt so vom Wettkampf her Alvarez gerne gegen Nurmagomedov sehen. Wenn die UFC sich aber für einen Cerrone entscheidet, ist das für mich auch in Ordnung, weil Cerrone halt immer Spaß macht, definitiv, gar keine Frage. Ein ehemaliger Champion dieser Division kämpft ja auch dieses Wochenende zum ersten Mal in der Featherweight Division, nämlich Anthony Pettis gegen Charles Oliveira. Das klingt auch nach einem interessanten Aufeinandertreffen, oder? Ja, durchaus. Oder macht dich der Kampf nicht so heiß? Also ich habe da tierisch Bock drauf, weil ich mir Pettis so rein körperlich in der Featherweight Division als ernstzunehmende Bedrohung vorstelle. Ach, das ist immer so schwierig. Wenn die Leute Gewichtsklassen wechseln, also das gibt's ganz wenige Fälle, wo ich mir denke, so yeah, das ist super, also keine Ahnung, Frankie Edgar ist halt so das eine Beispiel, das mir sofort einfällt, wo ich mir denke, jawohl, also Featherweight ist genau richtig, vielleicht sogar Bantamweight, wer weiß. Aber ansonsten bei Anthony Pettis weiß ich nicht. Und bei Anthony Pettis weiß ich sowieso im Moment nicht so richtig, was ich von dem halten soll. Ist das jemand, wo sozusagen die Weiterentwicklung nicht schnell genug stattgefunden hat, sodass die Leute jetzt einfach so stark drauf eingestellt sind, was der kann, dass er deswegen nicht mehr so erfolgreich gewesen ist? Ist das auch so ein USADA-Fall? Keine Ahnung. Also ja, schwierig, stimmt, ehrlich gesagt. Stimmt, das mit dem USADA-Ding, da sprichst du noch was an. Das muss man, glaube ich, einfach diskutieren. Seitdem es diese USADA-Richtlinien gibt, geht's deutlich nach unten für Anthony Pettis. Drei Niederlagen in Folge. Gut, man muss sagen, davon zwei gegen den aktuellen und den ehemaligen Lightweight-Champion. Aber man hat schon gemerkt, dass sich da wirklich die Tendenz doch stark verändert für den aufstrebenden, auf Müsli-Packungen präsent seienden Anthony Pettis geht es dann wirklich richtig bergab. Aber ich glaube wirklich, dass die Featherweight Division, wenn er diesen Weightcut schafft, ohne große Probleme zu haben, das ist natürlich jetzt schwer von mir zu beurteilen, weil ich sehe ihn ja jetzt gerade auch nicht, wie er sich da quält. Aber wenn er das schafft und gut wieder hydriert in den Kampf geht gegen Charles Oliveira und dann mit seiner Geschwindigkeit und Power kommt, die er dann in der Featherweight Division haben wird. Er hat in der Lightweight Division nicht die Power, aber in der Featherweight Division könnte ich mir vorstellen, dass er eine Power hat, um seine Gegner auszunocken. Dann kann ich mir echt einen sehr guten Run von Anthony Pettis in dieser Featherweight Division vorstellen. Und ich, um das mal vorwegzunehmen, gehe davon aus, dass der Oliveira in den ersten 5 Minuten ausnockt. Also ich glaube auch, dass er das gewinnt, weil der Oliveira halt auch so unausgewogen ist, ja. Der ist ja so ein Eric Silva des Featherweights, wo du immer denkst, so, ah, der könnte so gut sein, der müsste so gut sein, aber dann ist er halt häufig dann zu wild und nicht kontrolliert genug und verliert dann deswegen teilweise Kämpfe, die er vielleicht einfach so von dem, was er kann, durchaus hätte gewinnen können oder manchmal sogar sollen. Von daher würde ich auch glauben, dass Pettis den Kampf gewinnt, aber umgekehrt, so wie Pettis zuletzt ausgesehen hat, neue Gewichtsklasse und sonst irgendwas, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Wäre ich mir nicht hundertprozentig sicher zum Beispiel. Und auch wenn der Oliveira, wenn er mal ausnahmsweise sozusagen einen guten Tag hat oder sowas, dann ist der schon relativ gut. Weißt du, das ist halt wieder so ein Fall, weil ich halt einfach nicht so ganz genau einschätzen kann, was ist los mit Anthony Pettis. Waren das die Paarungen? Ist das wo die Leute sich sehr stark auf seinen Stil haben einstellen können? Oder liegt es an ihm selber? Ist da irgendwas gerade nicht ganz in Ordnung? Das ist halt echt so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Er macht auf jeden Fall nicht mehr den Eindruck von dem Anthony Pettis, den man zum Beispiel noch in der WEC gesehen hat, ehrlich gesagt. Ja, da ist irgendwas, ist da nicht in Ordnung. Die Leute können durchaus mal, wenn sie so eine schlechte Paarung erwischen, auf einmal ganz anders wirken, obwohl sie noch sozusagen der gleiche Kämpfer sind. Aber bei Pettis ist es jetzt so von der Fallzahl so hoch, dass ich das Gefühl habe, bei dem stimmt irgendwas nicht. Kann ja auch eine Verletzung sein, eine latente, die halt irgendwo ihn dann einschränkt oder weiß der Geier was. Aber irgendwas ist bei Anthony Pettis gerade nicht so richtig nach Plan gelaufen. Von daher keine Ahnung, ob er den Kampf gewinnt. Und wenn er den Kampf nicht gewinnt, dann steht er natürlich schon echt ein bisschen blöd da. Ja. Und auch noch in der Gewichtsklasse mit, sag ich mal, weniger attraktiven Leuten in den unteren Teilen der Rangordnung. Also da ist es halt, Lightweight ist in der Hinsicht halt echt dankbarer, weil da findet der interessante, gute Gegner so bis runter fast zu Platz 15, würde ich behaupten. Und das ist aber bei Featherweight halt nicht so. Da wird es dann relativ schnell außerhalb der Top 10 einigermaßen obskur für die Leute, die sich nicht intensiv mit dem Sport beschäftigen. Wobei man beim Pettis jetzt sagen muss, dass Dos Anjos Ding kann ich mir herleiten, da hat er halt relativ früh diesen Treffer einstecken müssen. Danach hat er angeblich schlecht sehen können und war wahrscheinlich dann auch irgendwie gebrochen. Also so wirkte das ja. Da hat er, glaube nach 30 Sekunden sich da, ich weiß nicht, ob es eine rechte oder eine linke war, aber diesen Schlag aufs Auge eingefangen und der hat ihn dann wirklich, ja, eigentlich die ganzen 5 Runden so ein bisschen gehandicapt. Gegen Eddie Alvarez, muss man sagen, war ein undankbarer Kampf für Pettis. Klar, es ist sein Problem, wenn er den Kampf nicht zu seinen Gunsten gestalten kann. Das ist absolut so, aber so wie der gelaufen ist, ich glaube, damit hat Anthony Pettis selber nicht gerechnet, dass Alvarez sich so aufs Grappling beschränken wird. Und der einzige Kampf, der mich wirklich überrascht hat, war der Edson Barboza-Kampf, dass er da keine Sonne gesehen hat gegen Edson Barboza. Aber da kann es natürlich auch sein, dass Barboza jetzt mit seinem Wechsel zu Mark Henry einfach dann dieses letzte bisschen Qualität noch mit dazu bekommen hat, das ihm bis dahin so ein bisschen abging. Und prinzipiell waren das alles 3 Kämpfe, die, wie gesagt, bis auf den Barboza-Kampf dann irgendwie für mich erklärbar waren, warum er diese Kämpfe verloren hat. Und jetzt gegen Oliveira, finde ich, ist halt der Gegner machbar. Dazu kommt, dass Oliveira ein Typ ist, der immer Probleme hat mit Bodykicks und da kann Pettis den einen oder anderen raushauen. Und Oliveira ist einfach anfällig für Bodykicks und es scheint auch so zu sein, dass Bodykicks bei Oliveira für mehr Probleme sorgen als wie bei anderen Kämpfern. Deswegen, ich Ich gehe davon aus, dass das Pettis das Ding einfach relativ leicht gewinnt. Und wenn ihm das gelingt gegen einen Charles Oliveira, dann kann er natürlich direkt in der Featherweight Division schon wieder interessantere Gegner vor die Fäuste bekommen. Cub Swanson ist mit Sicherheit da jemand oder auch ein Frankie Edgar. Würde ich auch interessant finden. Frankie Edgar gegen Anthony Pettis in der Featherweight Division, warum nicht? Aber er muss natürlich jetzt Oliveira finishen oder zumindest beeindruckend besiegen aus meiner Sicht. Also es kann jetzt nicht irgendwie so eine Split-Decision werden, wobei es wahrscheinlich Pettis scheißegal ist. Hauptsache erstmal wieder gewonnen. Aber ich bin gespannt. Also, ist für mich der Kampf, auf den ich mich mit am meisten freue. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch ein kleiner Pettis-Fanboy, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand den immer toll bei der WEC und dann später natürlich auch in der UFC. Ist natürlich, also zumindest also sein letzter Titelkampf gegen Benson Henderson in der WEC dann mit dem Showtime-Kick, ey, das kann ihm keiner jemals wieder wegnehmen, meine Güte, was sind wir ausgerastet, als er das gemacht hat. Damals. Ja, und vor allem, selbst, also ich weiß nicht, wie oft man diesen Kick jetzt mittlerweile bei irgendwelchen Hype-Videos gesehen hat, also das ist wahrscheinlich mit der am häufigsten gezeigte Kick in der UFC-Geschichte. Und ist ja nicht mal bei UFC, aber ja, also das war aber auch, also unfassbar. Und aber dann auch noch, also auch noch nicht nur gemacht, sondern auch noch gelandet und auch noch damit den Kampf gewonnen. Fantastisch. Ja. Und ich muss immer wieder dazu sagen, ich sehe den jedes Mal wieder gerne. Also es ist immer wieder spektakulär, diesen Tritt zu sehen. Weißt du, irgendwann geht's dir halt auf den Sack. Ich meine, das Anderson Silva-Ding gegen Vitor Belfort ist mir mittlerweile irgendwie, ja, habe ich jetzt zu oft gesehen. Aber Edson Barbosas Kick gegen den Engländer und Terry Atom. Genau. Und Pettis Showtime-Kick gegen Benson Henderson sind die zwei Dinger. Jedes Mal, wenn die kommen, freue ich mich. Für mich immer wieder großartig, diese beiden Dinger zu sehen. Es gibt natürlich auch noch andere, aber das ist so für mich, so sind das die zwei geilsten Kicks, die ich glaube, hier in der UFC gesehen habe. Oder WC und UFC, so muss man es richtigerweise sagen. Aber für mich ein interessanter Kampf, wie gesagt, als kleiner Pettis-Fanboy. Ja, nur ein ganz kleiner. Pettis ist ja auch immer noch cool. Aber wie gesagt, weißt du, ich gebe dir auch recht, also die ganzen Niederlagen, das waren ja alles Gegner, die sind echt respektabel. Gerade Barbosa sah jetzt in der letzten Zeit echt, echt krass aus, ja. Ist halt ehrlich gesagt eher so wie ich Anthony Pettis in diesen Kämpfen im Hinterkopf habe, wo ich irgendwie immer dachte so, das war, keine Ahnung, den Pettis von früher hast du anders in Erinnerung und irgendwas ist da nicht so on point, nicht so präzise, sondern ehrlich gesagt, da war er teilweise immer noch sehr beeindruckend, aber auch nicht so dynamisch wie früher, aber keine Ahnung, vielleicht liegt es auch eher daran, dass er selber vielleicht festgestellt hat, dass er ein bisschen konservativer werden muss in seinem Stil, damit er Erfolg haben kann. Und das ist das vielleicht schon die Erklärung zusammen damit, dass halt die Paarung auch einfach echt alle relativ schwierig waren. Keine Ahnung, muss man jetzt sehen. Also da wird es auch in der Hinsicht nochmal interessant sein zu sehen, wie gut er sich halt schlägt gegen den Oliveira. Und man muss sagen, es ist natürlich auch kein Geheimnis, wie man Pettis besiegen kann. Also er ist jetzt kein Buch mit 7 Siegeln oder so. Es wurde relativ schnell klar, dass du, wenn du wie Clay Guida oder Ralf, hatte ich jetzt gesagt, Ralf Dos Anjos an die Sache rangehst. Ralf Dos Anjos. wenn du so gegen ihn kämpfst, dass du da gute Chancen hast. Und Eddie Alvarez hat sich eine ähnliche Strategie überlegt. Und wie gesagt, deswegen ist für mich der Barbosa-Kampf so die Niederlage, die mich am meisten überrascht hat, weil Barbosa eigentlich so gekämpft hat, wie es Pettis liegen sollte, ja, und ihn trotzdem besiegt hat. Deswegen, ja, ich bin gespannt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Oliveira sich stark aufs Grappling fixieren wird und dann versuchen wird, am Boden Pettis via Jiu-Jitsu zu finishen. Die Qualitäten hat er. Also Oliveira hat mit Sicherheit die Möglichkeit, einen Pettis zu finishen am Boden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber ich gehe halt davon aus, dass Pettis es nicht dazu kommen lässt. Ja. Paige VanZant gegen Beck Rollins. Ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Paige VanZant, die geht mir tierisch auf den Sack. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich verstehe den ganzen, also ich verstehe den Hype schon, aber so von der Leistung, die sie bislang im Octagon gezeigt hat, ist es Mittelmaß. Natürlich, die sieht ganz niedlich aus, aber auch hier muss man mal ganz ehrlich sagen, ist es nicht die schönste Frau, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also leichten Silberblick und dann auch mit ihrer komischen Piepsstimme, das ist alles nicht meine Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist mir so eine Beck Rollins doch deutlich lieber und ich wünsche mir, dass sie diesen Kampf gewinnt. Aber jetzt bin ich hier mal ganz ehrlich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wer diesen Kampf gewinnt. Ich kann es einfach nicht einschätzen. Paige VanZant hat mich gegen eher so schwächere Gegnerinnen bislang zwar überzeugen können, aber wenn es dann mal ein bisschen mit der Competition nach oben ging, wie jetzt gegen Rose Namajunas, da hat es einfach nicht mehr gereicht. Und bei Beck Rawlings habe ich das Gefühl, dass sie die Qualität hat, ja, oben mitzukämpfen, aber ich glaube, das ist schwer als zweifache Mutter, die in Australien lebt und ihre Camps in den USA abhält, einfach den Fokus so auf diese Sportart zu lenken, dass du halt immer bei 100% sein kannst. Also ich stelle mir extrem schwer vor, als zweifache Mutter diesen Sport so konzentriert anzugehen, wie zum Beispiel eine Johanna Jędrzejczyk oder so. Also ich ganz schwer für mich, diesen Kampf einzuschätzen. So vom Bauchgefühl würde ich sagen, Beck Rollins gewinnt das Ding. Wie siehst du's? Ich glaube, die Van Zandt gewinnt das Ding. Dann lässt sich da wieder leiten von dem ganzen optischen Getöse. Also machen wir uns umgekehrt nichts vor, ja. Also wir wollen, das ist so ein Internet, weißt du, 2 von 10 would not bang Ding. Meine Paige Van Zandt ist tatsächlich jetzt auch nicht irgendwo so auf der Liste, wo ich sagen würde, das ist jetzt mein ästhetisches Idealbild. Aber sie ist schon auch hübsch, ne? Ja. Jede Frau hat doch eine schöne Seite. Gerade für jemanden, der seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, sich ins Gesicht schlagen zu lassen. Ja, dafür stimmt, dafür sieht sie wirklich sehr, sehr gut aus. Von daher, keine Ahnung, aber ich fand die auch doof, aber halt nicht, aber halt, weil ich grundsätzlich es nicht mag, wenn die UFC Leute so künstlich pusht, ja, genauso wie Sage Northcutt. Das ist sowas, wo ich mir immer denke, so, nee, ja. Perfekte Äquivalent. Also. Ja, die wurden ja auch immer da so als Ken und Barbie gehandelt, weil sie so zum gleichen Zeitpunkt so ein bisschen von der Promotion auf so einen Sockel gehoben wurden, die sie sich halt nicht erarbeitet haben. Und da sitze ich dann auch so, glaube ich, wie vielleicht viele andere Fans immer da und denke mir so, ja, die sollen sich gefälligst das genauso verdienen müssen mit Blut, Schweiß und Tränen wie alle anderen auch, ja. Und egal, ob sie, nur weil sie nicht aussehen wie Wanderlei Silva, werden sie so gepusht, das ist nicht fair. Aber das nochmal, das muss ich nochmal kurz ansprechen, weil das Merkwürdige ist für mich, dass sowohl Paige Van Zandt, natürlich ist das jetzt ein bisschen, kommt auf den Geschmack drauf an, aber sowohl Paige Van Zandt als auch Sage Northcutt sind für mich jetzt nicht irgendwie so die wunderschönen Kämpfer und Kämpferinnen in der UFC. Da gibt's wirklich andere, die mindestens genauso gut, wenn nicht besser aussehen. Deswegen wundert es mich so, dass die UFC wirklich auf dieses US-Girl-and-Boy-College-Ding irgendwie so zurückgeht und das versucht zu vermarkten, obwohl das überhaupt nicht ihre Zielgruppe ist. Also wenn du mal so ins Publikum guckst, das sind doch jetzt nicht so Typen, die, weiß ich nicht, so Barbie-Tussis abfeiern würden. Ja, es geht ja auch um neue Zielgruppen. Du willst ja eine Zielgruppe ja erweitern. Und also sowohl Paige Van Zandt als auch Sage Northcutt sind halt echt nun auch aber keine Leute, die jetzt irgendwer von der Bettkante schubsen würde. Ne? Also Sage Northcutt, da wüsste ich aber schon mindestens einen, der den von der Bettkante stößt. Ja, das tun wir mal nicht so. Wenn der Sage da erstmal sitzen würde. Ja, dann würde ich, hier, meinst du, dann würde ich, oh, hast du Muskeln, Sage, spann doch mal an. Mal das ist alles echt, sagst du, echt jetzt? Ja. Ja. Ich bin nicht schwul, ich bin nur neugierig. Ja, ich will doch auch mal so aussehen wie du. Ja. Ja, also von daher, keine Ahnung. Aber das ist halt, bei mir sträubt sich da auch alles. Deswegen hatte ich eigentlich immer eine große Abneigung eigentlich gegen sowohl Van Zandt als auch Northcutt. Und ich muss aber ehrlich gestehen, Paige Van Zandt, also als die Rose Namajunas sie wirklich dann also quer durch die Nation geprügelt hat oder sowas, hat sie wirklich, finde ich, tatsächlich auch unter Beweis gestellt, sie ist zumindest wirklich eine harte Sau. Ja. Ja, also und tatsächlich, das finde ich halt schon, da kann ich halt auch nichts dafür, aber es ist halt auf gewisse Art und Weise tatsächlich so ein bisschen beeindruckend und vielleicht ist das auch so, da kam da so der eigene Sexismus so ein bisschen zum Vorschein, dass ein Mädchen, das halt echt aussieht wie so ein Barbie-Püttchen, so tough ist und sich trotzdem sie da wirklich, wirklich brutal hat einstecken lassen, so bemerkenswert hat verkauft hat, ja, das hat mir schon Respekt abgenötigt, muss ich gestehen. Und von daher, hey, Paige Van Zandt, ja, sorry, ja. hab ich vielleicht auch quasi in meiner Gegenreaktion gegen diese Promotion-Mechanik in der UFC ihr selber so ein bisschen Unrecht getan. Und ich glaube, das packt sie. Also so, wenn ich mir anschaue, wie sie sich so verkauft hat gegen andere Gegner und umgekehrt bei der Beck Rawlings, dann glaube ich, dass die Van Zandt es schafft. Ehrlich gesagt, aber ich habe beide nicht gut genug im Kopf, um zu sagen, wie ist denn die Paarung, ehrlich gesagt. Ich hab den Stil von Van Zandt ein bisschen besser im Kopf als den von Rawlings, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, die Rawlings ist ja die geht immer in den Clinch und macht dann dieses oder jenes. Das habe ich nicht so genau im Kopf. Deswegen, das ist jetzt echt nur eine Vorhersage basierend darauf, wie gegen welche anderen Kämpfer sie sich wie in meiner Erinnerung geschlagen haben. Und da hatte ich einfach den Eindruck, dass die Vincent besser ist. Und die ist auch, glaube ich, jünger. Da erwarte ich immer ein bisschen größere Sprünge, was Verbesserungen angeht. Was noch interessant ist natürlich, dass Beck Rollins bei Alliance trainiert und da auch viel mit Dominic Cruz trainiert und auch viele wirklich gute Kämpferinnen jetzt damit um sich herum hat. Also Kat Zingano ist ja zuletzt jetzt komplett dahin gewechselt, hat aber davor auch schon da trainiert. Und wie heißt die ja nochmal, die gegen Juliana, jetzt sag doch mal, sogar, wie heißt denn die nochmal, die in Berlin gegen Johanna Jędrzejczyk gekämpft hat, Penny mit Vornamen, Jessica, so, die trainiert da auch, also die hat da gute Trainingspartnerinnen, die gute Beck Rollins, und so vom Camp her klingt das schon mal gut, muss man sagen, und ich glaube, es ist mit Sicherheit für ihren Stil, sie ist ja schon so ein bisschen so ein Badass, so ein Brawler einfach, die scheut eigentlich überhaupt keine Kampfart, hat man das Gefühl, ob es jetzt Wrestling ist oder Boxen oder auch Jiu-Jitsu, aber ich glaube, am wohlsten fühlt sie sich wirklich in so einem richtigen Brawl, und wenn es dazu kommt, da sehe ich halt so kleine Vorteile für sie, sofern man das sagen kann, weil es ist halt wirklich schwierig, finde ich, zwei Kämpfer, von denen man einfach noch nicht genügend Kämpfe gesehen hat, einzuschätzen, deswegen ja, macht natürlich auch hier wieder Sinn, die auf die Maincard zu stellen, gerade Paige VanZant durch ihren Erfolg bei Dancing with the Stars, heißt es, glaube ich, oder Dancing with the Star, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Ding da in den USA, kennst du das? Ja, genau, ich glaube, es heißt ja, Dancing with the Stars, ja. Ja, also das Ding wird natürlich dazu führen, dass sie auch so ein bisschen wieder bei Fox Anklang findet, mit ihrem Platz da jetzt auf der Maincard, und und guck mal, wie es ausgeht. Joe Lauzon gegen Jim Miller ist wirklich 2016, muss man dazu sagen. Mhm. Der Kampf der Bonusmaschinen, muss man fast schon sagen. So ein bisschen habe ich das Interesse an Jim Miller verloren bis zu UFC 200. Da hat er mich dann überrascht mit seinem Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat er ja gewonnen gegen Takanori Gomi. Gut, es ist jetzt natürlich nicht mehr der Gomi, den man von früher kennt, aber du musst ihn auch erstmal in der ersten Runde K.O. schlagen, das ist nicht so leicht. Und Joe Lauzon hat auch eine sehr, sehr gute Figur abgegeben gegen Diego Sanchez. Von daher macht dieser Kampf für mich Sinn und ich freue mich auch drauf. Schöner Opener für die Maincard. Ja, also ist wieder so ein Kampf darum, wer ist verbrauchter. Aber ist natürlich tatsächlich eine ganz coole Paarung. Das warum, warte, dann muss ich dich kurz fragen, warum denn wieder? Spielst du damit auf VanZant gegen Rawlings an, oder? Nee. Joe Lauzon und Diego Sanchez war genau das Gleiche, und Jim Miller gegen Takanori Gomi war genau das Gleiche. Das ist ein Ausscheidungswettbewerb aktuell in der UFC, ja? Ja, also genau. Also wie scheiße bist du inzwischen, ist halt die Frage sozusagen, die da beantwortet wird, ja? Und bei Joe Lauzon hatte ich ja das letzte Mal seinen Grad von, wie scheiße er ist, total überschätzt, ja, weil ich ja gedacht habe, Diego Sanchez gewinnt gegen ihn. Und während bei Jim Miller, dass er besser ist als der Gomi, das hat mich nicht überrascht. Bei dem Ding aktuell ist es echt schwierig. Früher hätte ich sofort Jim Miller geschrien, aber jetzt ist es halt die Frage, ne? Also ist schwer zu sagen, weil Miller halt nur dieses Gomi-Ding als Argument auf seiner Seite hat und dann davor echt, gerade auch gegen Diego Sanchez, nicht besonders gut aussah. Und wenn man das jetzt so zu Rate nehmen sollte, deutet eigentlich viel auf Joe Lauzon hin, würde ich jetzt so sagen. Ich finde das super schwierig, ehrlich gesagt. Also beide sind ja auch, ehrlich gesagt, also die sind halt auch echt relativ ausgeglichen, ne? So vom Matchup normalerweise würde man sagen, beide am Boden gut, beide im Stand-up nicht scheiße. Joe Lauzon würde man vielleicht sagen, vielleicht im Boxen ein bisschen besser. Er hat den ersten Kampf gewonnen, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ja. Damals aber via Decision, und da war es ja auch zunächst so, dass Joe Lauzon die Überhand hatte, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, und Jim Miller dann stark zurückkam in Runde 2 und 3. War das nicht so? Boah, wenn du mich gefragt hättest, wäre ich mir nicht mal sicher gewesen, ob die schon mal gegeneinander gekämpft haben. Also da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran. Ja, das war die Dos Santos Valesquez 2 Card, sehe ich gerade, UFC 155. Also ich hätte jetzt natürlich nicht gewusst, wann das war, aber ich habe es mir mal aufgerufen. Das war der Co-Main Event damals. Wow. Ja, ich meine, die waren beide mal eine relativ große Nummer, ne? Ja, das aber ist noch gar nicht so lange her. Diesen Elite-Gatekeepern, ne? Also wenn du Jim Miller oder Joe Lauzon besiegt hast oder sowas, dann warst du wirklich kurz vorm Titelkampf. Aber hör dir mal die 155-Card an, da schlackerst du mit einfach mal auf Velasquez gegen Dos Santos, okay, ja. Dann haben wir Miller gegen Lauzon im Co-Main-Event. Davor Kostas Philippou gegen Tim Boach. Okami gegen Belcher, Bronson gegen Lieben. Was fällt uns daran auf? Also sind alle, weißt du, also, wenn du ja. die Namen siehst, sind alle, außer Velasquez und Dos Santos, sage ich jetzt mal, aber alles so Äquivalente, Relikte aus vergangenen Zeiten. Ja, krass eigentlich, ne? Wie lange ist das her? 155? Ende 2012, 4 Jahre, nicht mal 4 Jahre, 3,5 Jahre. Auch der Rest der Karte, die Wineland, Pickett, beide sind auch nicht mehr so ganz in der Folge. Die Wineland hat neulich ein cooles Comeback. Ja, in ja, okay, dann halte ich dir den zugute. Eric Perez gegen Byron Bloodworth. Okay. Ja, das war ehrlich gesagt, ja, der hat es auch nicht lang gemacht. Jamie Warner gegen Melvin Gillard, das ist wirklich, also das war das Ende 2012 war. Miles Jury gegen Michael Johnson, das ist dann schon wieder was Interessanteres. Todd Duffy, Phil DeFreeze, das war ein großartiger Knockout. Max Holloway besiegt via Split Decision Leonard Garcia. Was also, aber da, ja, Leonard Garcia und wie ist der andere von Ralph Dos Anjos? Ja. Und John Moraga besiegt Chris Carriasso. War eigentlich eine gute Karte gewesen, ja, aber ja, das muss ja, man ja. schon mal sagen. Also echt von vorne bis hinten gut besetzt. Ja, also keine Ahnung, ich sage, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich sag mal Jim Miller. Ja, um das Gegengewicht darzustellen. Ja, der Rest der Card, Sam Alvey, auf den freue ich mich. Wobei bei Kevin Casey, da wird es wahrscheinlich kein super unterhaltsamer Kampf. Muss man hoffen, dass Sam Alvey das Ding relativ schnell via Knockout gewinnt. Kevin Casey ist unglaublich gut in Sachen Jiu-Jitsu, hat aber überhaupt kein Wrestling. Sprich, er kriegt die Gegner einfach nicht zu Boden. Das ist ein Problem. Am Boden. Und hat Cardio-Probleme. Das kommt auch noch dazu. Also du siehst den halt auch und dann wundert man sich fast schon gar nicht, weil es ist halt auch ein Muskelpaket vor den Herren. Also, ja, das ist so, genau. Das ist Hector Lombard des Grapplings. Ja, nur ich würde Sam Alvey natürlich schon mal gerne in so einer Situation sehen gegen so einen Top-Jiu-Jitsu-Kämpfer am Boden, aber vermutlich würde Sam Alvey da chancenlos sein. Das wird, glaube ich, ziemlich ernüchternd, wenn ich ehrlich bin. Also da kann ich mir gut vorstellen, Kevin Casey Submission, erste Runde, ehrlich gesagt. Meinst du ja, dass er den Takedown schafft? Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie ist es, Alvey ist halt echt nicht so gut. Aber unterhaltsam. Unterhaltsam auf jeden Fall. Also wirklich jemand, ich mochte den in Bellator ja schon ganz gerne immer. Ja. Aber keine Ahnung. Würde mich aber auch nicht wundern, Kevin Casey kriegt's nicht gebacken, ist in der zweiten Runde stehend K.O. und dann macht Alvey nur noch den Sack zu. Auch noch genau ein Problem. Ja. Beides würde mich überhaupt nicht überraschen. Ist natürlich auch ein Kampf, der eigentlich völlig konsequenzfrei ist für die Gewichtsklasse. Ja. Ist halt nett. Das kann man sich mal angucken. Ja, und danach, glaube ich, wird's sehr schnell sehr dünn. Ja. Also da geht dann genau das los, was ich vorhin beschrieben habe. Da kommt dann Enrique Barzola. Keine Ahnung, wer das ist. Ich wüsste nicht mal, ob der schon mal in der UFC jemals gekämpft hat. Ob der überhaupt schon mal gekämpft hat, ist die Frage. Ja, gut, man hat ja mittlerweile 1 als Record stehen, aber keine Ahnung. Kyle Bosniak sagt mir grob was, aber kann ich nichts zu sagen. Also es geht so geht's halt auch weiter, weißt du. Gareth McLellan, keine Ahnung. Das ist der Bärtige, der hat in Europa ein paar Mal gekämpft. Es ist aber halt auch nicht das, was der. Ja, das ist so Bellator-Kaliber, muss man sagen. Ohne jetzt. Ja, das, ja, genau. Ja, und also wirklich alles so. Das Einzige, was mir noch ein bisschen was sagt, ist Chad Lepriest gegen Timo Guti, weil der Guti hat, glaube ich, vor gar nicht so langer Zeit gekämpft. Zumindest ist mir der noch ein bisschen präsent. Aber auch da, also ist nichts mehr, wo ich tatsächlich eine ernsthafte Prognose abgeben könnte. Ich habe keine Ahnung, Shane Campbell kenne ich halt auch, aber auch da ist halt überall so, keine Ahnung, mindestens einer in den Paarungen sagt mir gar nichts, null, wirklich nichts. Ja, und, absolut. Keiner davon ist mir so gut irgendwo im Kopf, dass ich sagen könnte, so ja, ich glaube, das läuft so und so und ich weiß, das ist der und der, der macht normalerweise das und das. Das sind dann immer so Kämpfe, da hofft man darauf, positiv überrascht zu werden. Also ich kann mich da an einige Brasilien-Cards erinnern, da kanntest du die Hälfte der Card nicht mindestens und dann war es trotzdem unterhaltsam und ähnlich ist es jetzt auch hier. Der Guti, weil du es angesprochen hast, der hat am 18. Juni gegen Olivier Aubameyang verloren via Real Naked Choke und davor hat er im Februar gegen auf jeden Fall auch via Naked Choke verloren. Das heißt, für Chad Lepriest wird es wahrscheinlich einige Submissions gegeben haben im Training, dass er da vielleicht den Typen finisht. Ich guck mal, was der sonst noch. Nee, sonst hat er überhaupt nichts in der UFC gerissen, dieser Guti. Aber ich dachte auch, ich kenne den. Das ist ein Franzose. Das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Ja, ja, sei es drum. Also insgesamt ist das so eine Card, da muss man bis zur Maincard einfach durchhalten und hoffen, dass die Maincard abliefert und, halt hoffen, und die Prelims vielleicht uns überraschen. Das ist, denke ich mal, so ja, die Chancen, die ich da sehe auf einen unterhaltsamen Abend oder unterhaltsame Nacht. Ich kann euch noch gar nicht verraten, wie das jetzt eigentlich hier aussieht mit den Übertragungen. Also wir haben ja letztes Mal ausführlich über Datsen geredet. Übrigens an dieser Stelle kommt mein extra aufgenommener Trailer für Datsen, der jetzt doch nicht kommt. Finde ich schön. Schön, mich das hier heute. Ich höre auch den. André, bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Warum höre ich denn den André nicht mehr? Ich höre dich. Also hier spielen sich gerade merkwürdige Dinge ab. Ich höre sowohl meine Musik nicht und auch den André nicht mehr. André, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich sehe den Ausschlag, also er muss mich noch hören, aber ich höre ihn nicht mehr. Das ist ja verrückt, was jetzt hier los ist. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt auf die Schnelle beheben kann, das Problem. Finde ich schön, dass wir jetzt kurz vor Ende der Sendung dann noch... Ja, er hört mich, schreibt er gerade. Es muss irgendwie... Ich habe jetzt nochmal alles neu eingesteckt hier. Das ist ja äußerst merkwürdig, dass... Bin ich jetzt irgendwo auf den Knopf gekommen oder so? Also ich höre mich auch hier über meinen Monitor. Ich höre nur nichts, was ich einspiele. Naja, gut. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wir machen jetzt Folgendes. Da der André mich hört, werde ich jetzt einfach mal so eine Art Verabschiedung sprechen. Und wenn ich die gesprochen habe, dann sagt der André vielleicht noch kurz was. Und wenn sein Ausschlag hier auf meiner Skala aufgehört hat, dann höre ich einfach auf mit der Aufnahme. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Es wird dieses Wochenende keine Countdown-Show geben für UFC on Fox 21, denn ich bin im Urlaub, habe ich ja vorhin erklärt. Nächsten Donnerstag gibt's aber wieder eine neue MMA-Radio-Ausgabe. Hoffentlich höre ich dann meinen Mitpodcaster. André, vielen, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast, dabei zu sein. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir können das bald fortsetzen. Und überlasse dir jetzt das letzte Wort. Ja, ich sag wie immer untertänigsten Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, dass das den Menschen da draußen tatsächlich auch gefällt. Und ich nicht hier ständig wieder auftrete und die Leute sagen, oh Gott, nicht schon wieder. Ja, und ansonsten sage ich auch, ey, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid in Zukunft auch wieder mit dabei. Egal mit welcher Besetzung der Podcast stattfindet, auch da sage ich wie immer, denkt dran, Podcasts leben von guten Bewertungen, gebt dem Ricky und seiner Crew die 5 Sterne auf iTunes, die sie verdienen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschö. So, jetzt sieht's so aus, als wäre er fertig. Okay.